ich liebe Geschichte so sehr, dass ich sogar euch ertrage. Das Lob hört nicht auf. Sagte ich dir, jetzt machst du den Vorspann, das hätte auch super gepasst. Ich war nicht schnell genug. Aber jetzt, oder? Ja, nein, immer noch nicht. Das ist irgendwie bei Jürgen. Paul Feuerborn, das ist ja auch der Mega. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hier sitzen, stehen, liegen, mal wieder zusammen. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Und wir freuen uns. Wir haben eine neue Rezession gekriegt. Achso, ja. Na dann sagen wir das erst. Ja, machen wir das doch gleich. Es hat uns jemand geschrieben. Und zwar der Onovirus Forcha mit dem Kommentar: Ich liebe Geschichte und schrägen Humor. Dieser Podcast ist perfekt für mich. Einfach großartig. Unter der Überschrift: Genau mein Podcast. Und wir bedanken uns dafür. Genau mein Podcast, das könnte auch über meiner Rezension stehen vom letzten Mal. Genau mein Podcast, großartig. Oh Mann. Ich habe schon ein bisschen, ich muss ja sagen, ich habe insgeheim gehofft, dass ich euch beide zu einer Rezension damit anstacheln kann, aber... Habe ich immer noch? Meine gibt's schon. Muss ich mal, also ich hätte eigentlich auch gedacht, dass ich das getan hätte. Nee, war nur ein Witz. Ich glaube, in der ersten Woche haben wir doch irgendwie gleich erstmal eine reingeschrieben mit dem Gedanken von, vielleicht hört's dann mal jemand. Ja, ich offensichtlich nicht. Oder kann man mehr als einmal den gleichen Podcast? Kann man nicht, ne? Das wäre ein bisschen asozial. Ja, ich wollte jetzt sagen... Auch irgendwann erbärmlich, wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es funktioniert. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es funktioniert. Ach so, weil du derjenige bist, der ihn ja eingereicht hat. Ja, ne? Ja. Ah ja. Ich habe gerade realisiert, dass ich die einzige Person bin, die quasi ein Sample hat in dem Vorspann. Dieses erklär doch mal, Jürgen. Stimmt. Ihr von beide kommt da nicht drin. Vor. Ja, wir lachen halt alle. Ja, aber keine Ahnung, ich habe die ihr einzige. Ihr beide kommt nicht nein, vor. Aber also dann gehe ich jetzt, der Dominik macht das jetzt alleine. Sample, du Nasenbär. Das meinte ich. Oh, beim Thema Nasenbär, der fantastische, ich habe dem fantastischen Nasenbären, und das ist ein positives Wort, also bitte nicht sauer sein. Oh ja, finde ich auch. Attila versprochen, dass wir ihm quasi sagen, wie wir auf das Wort Triumvirat gekommen sind. Und bevor die Antwort kommt von Jürgen und die zynisch wird, werde ich ihm seine zynische Antwort direkt mal vorwegnehmen. Er hat es vorgeschlagen und keiner hat widersprochen. Story of his life. Es ist halt ein bisschen wie bei den, wie bei so vielen Projekten, wo... Was soll ich sagen? Keiner den Mumm hat, irgendwas Geiles vorzuschlagen. Keiner beziehungsweise, hat den Mumm. Beziehungsweise ist es ein so ein, komm, lass uns das Projekt erstmal XY nennen und dann schleift sich's ein und dann kommt halt jemand auf was Besseres. Ich glaube, das Ding ist halt, dass der Herr Kraus ist ja ein Meister des Wortes, sowohl geschrieben als auch ausgesprochen. Und Trio ist halt zu langweilig, also hat er überlegt, was quasi eine fancyere Variante des Trios ist. Ja, dann wäre die Frage, wann nehmen wir Anna auf oder auch da? Ja, und wie fühlt es sich eigentlich, wenn man analysiert wird von Außenstehenden? Und geliebt. Da du kein Außenstehender bist, das ist, als würdest du in meinem Kopf sitzen, aber ich hätte jetzt auch lieber eigentlich ein Mysterium drumherum gelassen, weil die haben das ja in ihrer Bonusfolge sehr schön analysiert. Und ach so, ich wollte jetzt gerade sagen, wir hätten sonst so ein Ende machen können von einem, aber ist das die Wahrheit? Ja. Oder haben wir sie in der Nase herumgeführt? Und sie haben sehr schön gemutmaßt und eigentlich alle Erklärungen, die wir auch potenziell nur liefern könnten, kann nicht wir müssen Angst haben, dass die drei die Weltherrschaft an sich reißen. David Lynch-Film, eigentlich sollst du es erleben, aber nicht wirklich verstehen. aber du hast gerade schon angedeutet hier, die drei fantastischen Herren von der Achterrasse oder drei der fantastischen Herren von der Achterrasse, nämlich eben jener Attila, dann der Olli und der Josh. Der Josh haben sich zusammengetan und haben Content kreiert für uns. Und das war so gut, dass wir das auf unserem Feed darbieten demnächst. Und das sind Folgen 197, 198 und 199. Das heißt, vielleicht, ich überlege gerade, haben die Leute dann schon eine gehört, wenn die hier rauskommt? Ja, die ist nämlich letzte Woche schon. Du bist der Meister des Veröffentlichens. Ich bin nur am Schneiden. Nee, es war super. Wir freuen uns, wenn ihr uns was schickt. Auch, keine Ahnung, ich glaube, da wird später auch noch davon die Rede sein. So. Mhm. Ich muss eins mal klarstellen, es ist leider, auch wenn ihr was schickt, das heißt nicht, dass wir es releasen können, müssen, wollen. So, es ist super nett, aber gerade wenn uns jemand, also Ihr gebt euch alle sehr viele Mühe. So mancher von euch hat quasi 10 Hinweise auf seine Nachbarin, weil die mal bei Wetten, das war. Und dann wird's halt schwierig. Ich weiß, dass jeder denkt, dass Dinge bekannt sind und toll sind, aber ich befürchte, wir müssen eine gewisse Qualitätssicherung trotzdem noch einbauen. Dafür sind wir ja bekannt. Ja, genau. Und ich muss auch gleich mich zu der kurzen Ach-Folge der Dreien äußern mit einem, nee, ich hätte es nicht gewusst. Das ist echt, also die besagte Person. Aber das ist schlimm, weil ich bin ja in Erlangen geboren und bin da auch schulmäßig unterwegs gewesen und so, und eigentlich hätte ich die kennen müssen. Ich habe von 7 von 10 Nachbarn kann ich dir den Namen nicht sagen. Also ich meine, und die leben noch. Mm. Aber es gibt ja ein Gymnasium auch, die nach dieser Person benannt ist. Was ich schön fand, und ich hoffe, das ist nicht zu sehr gespoilert, ist, dass die drei auch in die gleiche Falle getappt sind, wie wir in der Vergangenheit schon so oft, dass sie nicht mal einmal auch nur in den Hauch auf die Idee gekommen sind, dass eine Frau sein könnte. Stimmt. Das und vor allem, wenn wir überlegen. Da sind wir schon weiter. Da fühle ich, dass wir schon weiter sind. So. Ja, also ich sag mal, ich bin ja immer noch großer Fan von Her Story, und dass wir sozusagen so ein Crossover hatten, das erfreut immer noch mein Herz zutiefst. Ja, das ist wie Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Aber die spielen ja schon im gleichen Universum. Hm. Das bringt mich jetzt auch ein bisschen in eine missliche Lage, das, wo du gerade das Thema Her Story erwähnst. Mhm. Für diese Folge hier schon wieder keinerlei Arbeit gemacht habe. Und das natürlich noch interessanter wird, wenn wir bei dem nächsten Programmpunkt ankommen, dass wir eine kleine Winterpause machen. Eine Winterpause. Oh, das klingt irgendwie so schön kuschelig. Das klingt so, als wenn wir jetzt so hibernaten. Es so. Klingt wie die coole Version von Ferrero Rocher, weil die machen nämlich eine Sommerpause. Es gibt jetzt Schokolade, habt ihr das gesehen? Es gibt Schokolade? Tafelschokolade, quasi Rocher nur als Tafelschokolade. What? Ach du liebe Zeit. Ja, es gibt so viel verrücktes Zeug. Absolut fantastisch, aber ich lenke einmal mehr von den wichtigen Themen ab. Ja. Was, Jürgen, wir machen Winterpause? Oh mein Gott. Ja, und viel mehr muss ich dazu eigentlich auch gar nicht. Ja. Nein, ich meine, ich habe ja dann auch immer schon das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss für das, was wir hier tun. Aber wir haben jetzt fast 5 Jahre auf der Uhr, und Wie bitte? Jetzt hören wir auf? Nein, wir hören nicht auf. Nein. Diese Diskussion hatte ich ja neulich auch schon mal mit einem anderen Podcast von mir. Das ist eine andere Geschichte. Nein, wir haben fast 5 Jahre auf der Uhr, und wir haben wahnsinnig viel Spaß mit diesem Format nach wie vor, und wir haben wahnsinnig tolle Geschichten, und ich habe auch noch einen ganzen Stapel an Themen, die ich unbedingt noch machen will und machen werde. Aber ich habe gemerkt, dass auch das gerade diese Pandemie sehr an meinen Kräften zehrt, und mit irgendwie Jobwechseln und Jobprojekten und Stress zu Hause ist gerade wirklich ein Punkt erreicht, an dem ich irgendwie mal ein kurzes Luftholen mir kaufen möchte, und deswegen jetzt mal die Winterpause ausgerufen habe. Und deswegen jetzt endlich mal auf uns hört und sich auch mal eine Pause gönnt, weil diesen Output, dieses gefühlt, ich muss liefern und gefühlt, wir müssen produzieren, das ist ja auch was unter anderem ich gerne auch schon ein paar Mal angebracht habe, dass das auch irgendwann dann einfach in einen negativen Druck ausübt, so auf uns alle. Und ich glaube, dann machen wir jetzt auch nicht so ewig. Ja, das hat es jetzt auch. Das soll jetzt auch wirklich gar nicht über, das müssen wir gar nicht überbewerten. Nee, ne? Das hat nichts mit negativem Druck zu tun, das hat nichts mit, wir haben den Spaß verloren zu tun, das hat nichts mit, wir haben uns verkracht zu tun. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass wir wieder anfangen werden. Entweder im Ende Januar oder Anfang Februar, dann pünktlich zum 5-jährigen Jubiläum. Wenn der Schnee geschmolzen ist. Genau. Im Januar, ich weiß nicht. Also im Juni. Wir aus unserer Höhle wieder rauskommen nach dem Winterschlaf. Genau. Aber ich wollte gerade sagen, fängt auf Winter erst so richtig an. Boah, hätte ich Bock auf Winterschlaf, das kann ich gar nicht. Da wäre ich sofort auch dabei. Ja, und das wenn jemand mein Gehalt weiter. Aber wir machen eher so einen Weihnachtsschlaf. Ja, dieses Jahr ist es wirklich auch, ich würde mich gern einmummeln und einfach 2 Monate lang nichts hören und nichts sehen. Aber soll ich was sagen, ich glaube, es geht fantastisch vielen Leuten gerade so. Klar. Und aber hey, ich habe es genauso ja schon bei den Bonusfolgen gesagt in dem Vorwort. Lieber gehen wir ein bisschen vom Gas, anstatt dass man überhaupt Gefahr läuft, dass wir irgendwo den Spaß dran verlieren und insbesondere du, es für dich in den Stress wird und du keine Freude mehr in der Sache hast. Naja, das ist so, also schade drum. Das ist ja schon Stress, und das feiere ich ja auch dran, so, ne? Also das, so ticke ich ja auch. Ja, aber halt solange es noch so ein gesundes Maß und es erwärmt mein Herz zu sehen, wie andere Leute in die Bresche springen, für wenn ich mir mal ein bisschen Luft kaufen will. Letzte Folge Jasmin, zu dieser Folge kommen wir gleich. und jetzt auch unsere Achterrasse, die jetzt ein bisschen Bonus-Content liefert. Auch das, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Das ist einfach ein fantastisches Gefühl, wenn man irgendwas gestartet hat, das dann irgendwie so zu einem zurückkommt auf so eine Art und Weise. Also hatte schon ein bisschen Pipi in den Augen, als da diese Sachen rumkamen. Das ist schon, und von daher freue ich mich anzukündigen, wir werden unseren Geburtstag groß feiern. Wie, weiß ich noch nicht. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, gerne her damit. Und es kann aber sein, dass wir bis dahin ein bisschen langsamer machen. Wir grillen beim Philipp im Garten. You heard it here first. Ich brauche bloß noch einen Garten. Ja, genau. Ja, wobei, oh ja, bei Verwandtschaft, wenn es dann geht. Dann, einfach mit 70 Mann. Wir grillen auch bei dir im Wohnzimmer, das ist auch okay. Ja, geil. Freue ich mich drauf. Ja. So, jetzt habe ich es zweimal angedeutet, ich habe mir keine Arbeit gemacht. Die Arbeit hat sich diesmal nämlich, oder habt ihr noch was? Nein. Nichts als Liebe für das Projekt hier. Das auch. Die Arbeit hat sich nämlich ein ganz besonderer Mensch mit einer ganz besonderen Visitenkarte gemacht. Ich zeige euch die mal. Man beachte den Schnitt. Wow, also wir sehen eine Visitenkarte, die von links gesehen her erstmal ganz normal aussieht, die aber rechts nicht mit einer senkrechten Kante endet, sondern mit einem Profil einer Person. Und ich frage mich ernsthaft, ob er das mit der Schere da reingeschnitten hat oder ob man die so kaufen kann. Ja, das ist eine ziemlich fancy Idee. Das ist zu filigran. Jonas Lehnberger hat sich die Arbeit gemacht, nicht einfach nur so ein bisschen Bonus vorzubereiten oder hier so ein bisschen mal Geld zu überweisen oder. Nee, er hat mir ein Buch geschickt. Und in dem Buch auch noch einen Rückumschlag, sehr schön. Ein paar ganz tolle Büroklammern. Wenn ihr hier ich wollte sagen, die sind ja hübsch. Wenn ihr hier mal sehen mögt. Ich habe hier noch einen Walfisch. Oh, also in Form einer Katze habe ich jetzt hier eine. Aber in einer dieser Büroklammer steckten auch noch, 500 Mark schätze jetzt mal so 30 Seiten Skript zu einer Person, die nicht mehr unter uns weilt. Oh. Und, was denn für Sehen? Über die werden wir heute reden. Darüber wird noch zu sprechen sein. Darüber wird noch zu sprechen sein. Ich habe jetzt überlegt, ich habe hier noch so ein paar Korrekturen zu dem Skript bekommen. Die kann ich eigentlich auch euch geben. Die Korrekturen. Ihr passt dann einfach auf, wann ich an dem heutigen Tag irgendwann Quatsch erzähle. Und dann korrigiert mich bitte. Ja, ihr habt quasi die richtigen Informationen in der Hand. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin bei dem Buch nicht ganz durchgekommen, jetzt am Wochenende. Aber Jonas hat sich ja die Arbeit schon gemacht, von daher verlassen wir uns einfach drauf, dass das, was hier steht, stimmt. William Horace de Vere Cole. De Vere? Ja, du kannst mir gerne auch sagen, wie man es richtig ausspricht. Aber auch Stumpf witzig. Ist Trumpf. Wird am 5.5.1881 in Ballincollig in Südirland geboren. Denn 5 ist Trumpf. Hier kommt Rolf. Hatten wir schon mal einen Protagonisten aus Irland? Ireland. Ich glaube, wir hatten schon mal jemanden, der 1881 geboren ist, weil ich schon mal irgendwie so, oh mein Gott, der ist 100 Jahre älter als ich. Aber Irland weiß ich jetzt gerade nicht. Aber hat mir nicht jemand, der in die USA migriert ist und dann Probleme hatte, weil er irische Herkunft war und dann diskriminiert wurde? Und wo war denn die Dame her, die quasi hier auf Summersby? Der Typ mit dem Der hatte irische Wurzeln, ja. Und die Summersby-Dame, der war schon in Schottland? Der war in den England. USA geboren. Ah, der mit den Shakespeare-Tagebüchern, war der nicht ihre? Ja, jetzt kommt raus, dass jeder zweite Charakter aus Irland kommt. Naja. Der große Spoiler. Es ist auch egal, weil sein Vater war Engländer und der war in der britischen Armee als Offizier tätig. Der Vater hat viel Geld zusammengetragen und dessen Vater, also der Großvater von Horace, der hat mit Kininhandel viel Geld verdient. Wo ich mir vorstelle, dass der den ganzen Tag so kleine Ameisen irgendwie entpanzert und damit, aber nee, das ist Kitin, ne? Entpanzert. Kinin ist, kenne ich doch nur von hier Tonic Water, oder? Das, was weiß ich. Das ist quasi der Stoff, der im Tonic Water mit drin ist. Naja, also der Großvater hat viel Geld mit Kinin verdient und insgesamt ist die Familie schon allein von väterlicher Seite her finanziell sehr, sehr gut aufgestellt. Und die Mutter ist aber auch nicht von schlechten Eltern, im wahrsten Sinne des Wortes, denn die kommt aus einer langen Linie von angesagten Dichtern und Künstlern. 8 Meter. Und neben viel Geld und viel Ansehen und hat sie auch noch etwas Talent und sie ist auch entfernt verwandt mit irgendwelchen Earls, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Das steht hier nicht. Aber was auch echt schön ist, ist natürlich über jemanden zu sagen, ja, der hat die positive, also so guten Stammbaum und Geld und Talent auch noch. Talent hat er auch. Aber ich meine, Dichter und Künstler, dass da viel Geld da ist und gerade in der Vergangenheit, das ist nicht unbedingt. Nee, wirklich nicht. Zwingend miteinander verbunden, ich glaube. Im Gegenteil, ich wollte sagen. Ich kenne mehr als einen Künstler, der einen richtigen Job in Anführungszeichen noch 40 Stunden die Woche fährt. Aber nicht ganz Dichter ist auch nicht leicht. Ja. Seine Kindheit verbringt Horace auf dem Familienanwesen in West Woodhay oder in den zahlreichen Landhäusern seiner Familie mütterlicherseits. Zahlreichen Landhäuser. Ja, da ist okay. Geld am Start. Say that you're rich without saying that you are rich. Er zeigt großes Interesse an Lyrik und Dichterei und schon in den frühen Jahren kann er Cäsar und Shakespeare auswendig und schreibt auch bald danach selbst Gedichte. Was ihn auch also die sagt. Beiden Buchstaben oder also die beiden Wörter oder? Ja, C wie Cäsar und ja. Den anderen. Ah ja. Genau. Und das wird ihn sein Leben lang begleiten. Also er ist ein sehr poetischer Mensch. Cäsar begleitet ihn sein Leben lang. So als so auf der linken Seite sitzt Cäsar, auf der rechten Shakespeare. So ein, ja komm, geh hin, sprech die an. Nein, mach das nicht. Für liebe Krieg gegen Gallien. Ich habe mir eher so J.J. Rabbit 2 so hier. Ja. So fiktiver Hitler nehme ich mir so. Wenn jetzt ein fiktiver Cäsar. Im Sommer kommen zu den Beschäftigungen auch noch sportliche Betätigungen wie Cricket, Tennis und Ponyreiten hinzu. Pony. Außerdem verkleidet er sich immer wieder und führt für die Erwachsenen kleine Sketche auf. Also als Kind Ponyreiten. Weil als erwachsener Mann Ponyreiten ist irgendwie ein unseriöses Hobby. Ich kenne erwachsene Männer, die Steckenpferd reiten und daraus ein großes Ding machen. Wer macht ein großes Ding daraus? Es gibt, wie heißt das? Das hat so einen Begriff. Ja, irgendwas, ja. Horse-Sticking, Stickhousing. Ja. Das, irgendwie also, so ähnlich. Irgendwas mit Englisch und Verlaufsform. Ja, ich erinnere mich. Okay. Ja, genau. Und das sind Leute, die auf Steckenpferden so dann Sprung und so. Also die machen, im Endeffekt machen die Akrobatik, beziehungsweise eher, wie heißt das so, wie heißt die Überkategorie zu Bodenturnen und Co.? Gymnastik, danke. Die machen so gymnastische Sachen, im Endeffekt mit so einer Choreografie und haben dabei halt so ein Steckenpferd dabei. Aber das ist ein bisschen das Äquivalent zu Luftgitarre-Meisterschaften. Ja, ein bisschen, aber wobei, also das ist halt wirklich richtig groß mit Events und aber da gibt es auch dieses Video von einem Typen, der ohne Pferd diese Aufführung abläuft. Und dann aber mit der Tonspur vom Originalwettkampf, vom Originalreitwettkampf. Kennt ihr das nicht? Das klingt nach Monty Python, ehrlich gesagt. Ja, das hat ziemlich viel von Monty Python. Hm. Also, hier, Horace. Der führt kleine Sketche auf und aber nicht nur das, sondern auch längere Theaterstücke. Und das ist auch so ein Ding scheinbar in der Familie. Also das macht die Familie miteinander und füreinander und gegeneinander wahrscheinlich auch. Ja, was man halt so macht, wenn man kein Netflix hat. Talent hat und Geld und genug Zeit. Kein Netflix. Ich wollte sagen, hätte ich auch auf ziemlich viel, das ist auch ein ziemlich Bock. Hier zeigt sich auch, was für ein Lausbub unser Horace sein kann. In einem Theaterstück geht es darum, dass eine Frau vergiftet wurde. Natürlich, und dann macht es echt Streich. Natürlich wird hier kein echtes Gift verwendet, aber das ist dem kleinen Horace zu langweilig. Er tauscht heimlich das Gift gegen echtes. What the fuck? Wow! Was die Schauspielerin nur knapp überlebt. Aber es ist nicht dein Ernst. Es steht hier, es muss wahr sein. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an das Omen, so Damien, so der Sohn des Teufels. Also ich muss kurz sagen, ich muss erzählen, es gibt ja diesen mehr oder minder lustigen Brauch bei Menschen zu vergiften. Unter Schauspielern. Ja. Seine Kollegen zu vergiften. Sogenannte Prep-Kugeln gegen scharfe Munition auszutauschen. Ja, jetzt wird es düster. Sehr düster. Nee. Zu früh? Ja, ich würde sagen, ja. Nee, dass man bei der letzten Aufführung, der sogenannten Derniere. Das ist deine letzte Aufführung, ja, du hast vollkommen recht. Genau, dass man da anfängt so. Wow, es wird noch düsterer, dass man anfängt halt so Gags zu machen und ich habe auch schon, also Dinge, die ich mitbekommen habe, war ein, Toter. Dem Tod beim Brandner Kasper, der vorbeikommt und sagt so, hier, hast du das, oder der Brandner Kasper bietet ihm ja immer Schnaps an und macht ihn betrunken und es ist halt so, die kriegt halt so ein Wasserglas voll mit Wasser, kippt ihn runter und meint, das war aber ein milder. In der Derniere war das halt echter Schnaps. Das kann dich ordentlich ficken. Oh ja, ich glaube, der Schauspieler hatte keinen lustigen Abend. Weil der musste ja den, also das Stück fing halt damit an und dann spielst du noch den ganzen Abend den Tod und bist einfach ordentlich stramm. Oder so Dinge wie, ja, es versteckt sich jemand im Stück in einem Fass und dann kippt man halt vorher Essig rein, damit die Person innen irgendwie hockt in so Essigdampf. Also irgendwie von... Hä, aber das kann ja echt ganz schön ätzend sein. Ja, ich sag ja, also das ist irgendwie von mittellustig, also mir selber hat man jemanden in den Streich gespielt, irgendwie einfach so eine halbe Packung Salz auf so ein Gurkensandwich zu kippen, das ich in einem Stück essen soll. Und das ist halt, und dann stehst du halt auf der Bühne und isst dieses das Sandwich. Das war ein englisches Stück, oder? Ja. Gurken-Sandwiches gibt es nur in englischen Meaning Stücken. Meaning of being earnest. Ja, immer noch nur daher kenne ich es. Ich habe kein Gurken-Sandwich nach wie vor in meinem Leben gegessen. So. Das muss ich für nächstes Jahr mir definitiv mal. Und das ist die Importance of being earnest. Der, wenn ich dich korrigieren darf. Ja, hast recht. Mir wurde auf Twitter letztes Jahr empfohlen, dass ich einen Gin-Stollen probieren möge. Und ich habe leider vergessen, wer der fantastischen Twitter-Kontakte das war, aber das war aus dem Ach-Bereich. Und ich habe geguckt, der Bookmark, der mir damals empfohlen wurde, und die gab es nicht mehr. Also du da draußen, der du das hörst. Und du, also backst, du backst jetzt selber Stollen? Oder? Also ist das ein Stollen mit Gin drin oder ist das ein Gin mit ganz schöne Arbeit. Stollen? Nein, ich wollte halt Gin. Ist ein Gin mit Stollen drin? Nein, zu Geschmack. Gibt's I like your thinking. Gibt's auch alles Mögliche. Nein, das wäre ein echter Stollen, ein Gebäck gewesen. Ja. Und dann quasi da wäre innen drin halt irgendwie Gin mit verarbeitet. So. Einen werfe ich bloß noch in die Runde, weil wir es jetzt über Feedback haben. Dann sind wir auch durch. Vielen Dank für das ganze Feedback zum Thema Schneidbrett. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel, so ein großes Echo auslöst, dass ich so viele Empfehlungen bekomme für das Thema Schneidbrett. Wann hast du das überhaupt angesprochen? Das habe ich in der letzten ganzen Folge erwähnt. Ich habe solche krassen Blackouts machen. Da haben wir uns unterhalten, während Jürgen beschäftigt war, dass ich gesagt habe, ich suche gerade ein Schneidbrett. Okay. Und ob, wenn Leute Empfehlungen haben, sie mir ruhig schicken können. Und das haben die dann quasi... Da haben ganz viele Leute geschrieben. Okay. Und ich wusste, dass so ganz viele Leute, die so Hobbyküche sind, sich total für Messer begeistern. Kann ich ja voll nachvollziehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind, die sich für Schneidbretter begeistern und dann verschiedenste Feedback und Tipps schicken. Vielen Dank dafür. Irgendwie, das hat mir sehr der Entscheidungsfindung geholfen und ich werde mir dann demnächst was Schönes aussuchen. Und dann kaufst du jetzt ja Frankfurter, weil dann ist mir nämlich eingefallen, dass ich mich damit auch schon auseinandergesetzt habe und ich wollte auch so ein Ding haben. Genau, aber welches genau, bin ich noch am gucken, aber sozusagen der ganze Input war sehr hilfreich. Die meisten Anbauteilen natürlich. Die sind halt drecksteuer, die Teile. Die sind arschteuer. Die sind echt unvorstellbar teuer. Ja, aber kriegst du ja für 100, 150 Euro kriegst du was Schönes. Ja, aber dann ist ja noch nicht viel dran. Ich habe mir für meine neue Wohnung, bewusst keine Brotschneidemaschine gekauft, sondern ein paar schöne, also ein schönes Brotmesser und auch sonst irgendwie schöne Messer und ist das Brot ist wirklich geschnitten oder kriegst du es gut hin? Nee, also tatsächlich benutze ich es. Ich habe eigentlich gar kein Brot, sondern eigentlich immer nur Brötchen, die ich schneiden muss, gebe ich auf und zu. So. Naja. Aber du, geht mir aber auch so. Ich esse halt viel Vollkornbrot und das kriegst du halt in der Regel schon vorgeschnitten. Also ihr wisst nicht, wie man richtig lebt. Ohne Brot. Das ist doch kein Leben. Ein gutes fränkisches, doppelt gebackenes, irgendwie so halb frisch vom Bäcker, wenn es noch warm ist. Nichts drauf oder nur Butter. Ein Genuss. Keine Frage. Aber das ist halt der Ding, das funktioniert gut, wenn du eine große Family bist, weil dann verschwindet das Brot auch wieder. Wenn du allein wohnst, dann ist halt. Also wir gehen tatsächlich relativ verschwenderisch mit Brot um, damit das Pferd auch dann immer noch genug trockenes Brot am Ende kriegt. Also das Pferd. Das Pony, auf dem ich reite. Das Pony. Aber zurück, wo war ich? Zu unserem lustigen Vergifter, dem alten Halodri. Er hat noch andere Streiche drauf. Also ein andermal stopft er der Kindergouvernante im obersten Stockwerk stopft sie in den engen Gepäcklift und lässt sie in den Keller sausen. Wow. Sie kündigt noch in derselben Woche. Komisch. Er klaut auch mal die Taschenuhr seines Bruders, das Lieblingsstofftaschentuch der Schwester und andere Kostbarkeiten und versteckt sie in seinem Schaukelpferd. Wo ich mich auch noch nicht ganz, habe ich noch nicht ganz durchschaut, wie das genau geht. Nee, ich vermute im Futter. Wahrscheinlich. Ja, oder halt im Innenleben. Oder ist das zur Satteltasche, dass du irgendwie was rein tun kannst? Ja, oder das hat noch einen Wagen hinten dran vielleicht, so einen Planwagen, so einen kleinen. Ja, genau. Der schaukelt auch mit. Im Alter von 10 Jahren erkrankt Horace an Diphtherie, das ist mal was Neues, nicht Tuberkulose, keine Tuberkulose, in Klammern. Ja. Und er braucht mehrere Operationen und hat infolgedessen auch einen lebenslangen Hörschaden. Oh. Und der macht es ihm besonders in großen Menschenmengen schwer, dass er normale Gespräche führt, was halt gerade in der High Society so ein bisschen schwierig ist. Das ist echt ein Ding, wenn du Verwandtschaft hast, die ein bisschen älter sind, die entweder kein Hörgerät haben oder ein schlecht eingestelltes. Du merkst es total, wenn da ein paar Leute sind, die reden, dass die nicht mehr vernünftig, also dieses Party-Syndrom, dass du dann sagst, es ist zwar alles laut genug, aber du kriegst die einzelnen Leute nicht mehr getrennt. Aber wenn seine Mutter jetzt ankommt und sagt, hey, hier, bring keine Leute um, dann kann er jetzt immer sagen, was, Mama, ich hab dich leider nicht verstanden. So ungefähr, okay. Ja. Hörst du nicht? Nein. Und ich dachte, der Philipp sagt jetzt auch nicht, man kennt das von den anderen Leuten auf Partys, die immer so laut furzen, weil bei ihm ist es nämlich so, dass er versucht, immer seine Fürze mit Husten zu überdecken und das gelingt ihm jetzt aber nicht mehr, weil er es nicht mehr richtig hört und dann nicht mehr richtig einschätzen kann. Warum ist das aufgezeichnet? Irgendwie in diesen Unterlagen ist so gerade so ein... Frag hier, ich gebe dir mal seine Visitenkarte, wenn du Fragen hast, darfst du dich vertrauensvoll... Aber in der Öffentlichkeit auch einfach gar nicht furzen? Keine Option. Das ist keine Option. Alles klar. Das ist keine Option. Ein echter Mann. Ja, also England 1800 irgendwas da. Ich hatte mal ein ehemaliger Chef von mir, ohne Namen zu nennen, aber Jürgen kennt ihn, der hat wirklich in Meetingräumen gefurzt. Also wenn kein Kunde da war, wo man auch so die ersten dreimal denkst... Kein Kunde da war. Ja. Die ersten dreimal denkst du noch, naja, das wurde jetzt halt irgendwie unabsichtlich, aber irgendwann hast du rausgefunden, so, dass wenn der furzen will, furzt er halt so. Der hatte auch andere komische Anwandlungen, so zwischenmenschlicher Art. Sein Vater stirbt 1892 an Cholera, also auch nicht an Tuberkulose, als er mit der British Army in Indien eingesetzt ist. Und Horace, er ist gerade so 11 Jahre alt, erbt er als der Mann im Haus das Anwesen der Familie. Das Grundstück der Immobilie umfasst 110 Hektar. Das entspricht der Größe von 154 Fußballfeldern. Ah, Moment, stopp, da muss ich. Hier steht es nämlich dabei. Oder 0,00043 Saarländer. Dankeschön. Also tatsächlich, Jürgen, muss ich dir sagen, dass da das nicht ganz richtig ist, weil den Zettel, den ich ja eingangs hier ausgehändigt habe mit den Korrekturen, muss ich dir sagen, dass einmal hatte der Kollege die Größe eines Anwesens in Fußballfeldern angegeben und danach nochmal mit einer Zahl ohne Einheit. Das sollten Saarländer sein. Hä, ja. Steht ja schon da. Warum habe ich denn da die Korrekturen hier? Es ist halt vielleicht nicht diese Stelle, sondern vielleicht eine andere Stelle. Das macht gar keinen Sinn. Nee, es macht gar keinen Sinn, dass du mich korrigierst an der Stelle, wo ich sage, nee, hier steht es richtig. Ich hatte eine Aufgabe, ich sollte dich korrigieren zu gegebener Zeit. Und you had one job. Wenn aber zweimal mit Fußballfeldern verglichen wird, muss ich sagen, es ist auch Wiederholung. So. Ich finde, dass dir der Klugschiss steht. Danke, danke. Aber es ist wie mit Egelanwälten, die werden auch erst lustig dann irgendwann mit der Zeit. Oder auch nie. Oder auch nie. Das werden wir ja dann bald hören vielleicht, ob es lustig ist oder nicht. Spoiler. Neben dem Haupthaus gibt es mehrere Nebenhäuser, zwei Seen und heute umfasst das Ensemble außerdem einen Pool und einen Tennisplatz. Und eine Fahrschule. 11 Hausangestellte leben dauerhaft bei der Familie. Ey, das ist aber auch so ein Anwesen, wo dann wirklich diese Rocher-Flieger einen drüber donnert und dann die Rocher irgendwie an kleinen Fallschirmchen abwirft, oder? Boah, der Rocher-Flieger. Das ist, glaube ich, eine 80er-Jahre-Werbung. Ja. Da habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht. Der Rocher-Flieger. Frag mich nicht, wie ich jetzt da drauf komme. Weiß ich auch nicht. An den Werbung erinnere ich mich nur dran, dass die in der Werbung ihre Sommerpause angekündigt haben. Oder nee, das Ende. Das ist ja alles das Gleiche. Das hat Ferrero Rocher, glaube ich, auch gemacht. Und die hier, die Raffaello. Ja, die sind ja das Sommerding sozusagen. Die haben das auch gemacht. Die sind ja immer im Sommer. Also das ist ja genau andersrum. Die haben das auch gemacht. Horaces einziges älteres männliches Pferd, Vorbild. Das ist dann Horaces Horse. Vorbild. Oh, ich habe neulich, habe ich mir wieder selber einen Ohrwurm beschert, als mir Look at My Horse wieder in den Sinn, in den Sinn gekommen ist. Und ich sehe, euch geht's auch so. Und ich musste das wieder stundenlang in Dauerschleife hören. Das ist einfach so gut. Ooh, it just tastes like raisins. Give it a lick. It tastes just like raisins. Mm. So dumm. Das ist so dumm. Ja, der weitere Text ist auch nicht besser. Aber es ist, googelt es mal, wenn ihr einen schönen Endlos-Trip. Look at my horse. Mm-hmm. Look at my horse. My horse is amazing. Horace's einziges älteres männliches Vorbild in der Familie ist jetzt sein Onkel Alfred, der später Gouverneur der Bank von England werden würde. Wahrscheinlich. Er bringt ihm das Jagen bei und spielt in gewisser Weise eine Ersatzpapa-Rolle, wenn auch nicht besonders gut. Denn der hat nichts im Sinn, als sein ohnehin schon beachtliches Vermögen zu steigern und zu schauen, wo er innerhalb der Familie Erbrechte sichern kann, um eben ja Geld und Titel und alles zusammen zu tragen. Du kannst sagen, investiere? Nein, er sorgt dafür, dass er einfach noch mehr erbt. Und Horace empfindet ihn als taktlos und plump, aber gleichzeitig auch als pompös. Da er ja aufgrund von Stellung und Vermögen hoch angesehen ist und sich darauf etwas einbildet. Ich empfinde dich als pompös. Das ist auch eine schöne Feststellung. Ich empfinde dich als pompös. Findet ihr pompös positiv? Nö, es ist so an der Grenze. Ich meine, es ist so ein Hauch von aufgeblasen. Aber also tatsächlich habe ich noch nie gehört, dass ein Mensch als pompös bezeichnet wurde. Ja, normalerweise Gebäude, ist Gebäude oder ein, vielleicht genau. Kleidung oder so. Da würde man eher sagen, heute pornös. Ja, das ist allerdings gut. Aber das ist für dich jetzt positiver besetzt als pompös. Aber es ist ziemlich ähnlich in der Verwendung, würde ich sagen. Es ist pornös. So ein Anwesen zum Beispiel ist pornös. Das könnte man auch als pompös beschreiben. Ist egal. Horace widerstrebt die Art von seinem Onkel und deswegen füllt er ihm eines Tages die Badewanne mit Fröschen. Moment, also muss man auch erst mal drin oder füllt es sie und denkt sich, der schaut nicht nein oder Schleichzeit oder? Ich habe keine Aber die Ahnung. Logistik von Frösche in eine Badewanne in dem Ausmaß ist wirklich so oder so interessierend. Also da könnte auch ein gewisses Maß an, was ist das deutsche Wort für Dedication? Willen dazu. Also, es ist noch mehr als ja, Willen. Ja, ja, es ist der feste Vorsatz, der feste, Der feste Wille. Gibt's das dann, was ist denn das deutsche Wort für Dedication? Frag mich doch Hingabe. Sowas nicht. Hingabe. Ah, schöne Hingabe. Ja, ja. Nicht mal 2 Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns heiratet seine Mutter erneut. Horaces neuer Stiefvater Herbert Studd ist 23 Jahre alt und somit von dem Alter näher an den Kindern als an der Mutter. Und Horace kommt mit dem auch nicht so besonders gut zurecht. Aber ich wollte sagen, der hat jetzt wahrscheinlich nicht unendlich viel Geld, aber halt die Mutter, ne? Und deswegen hat der jetzt dann auch ziemlich unendlich viel Geld. Ja, nee, also Horace kommt mit dem nicht so gut klar und deswegen wird er auch, als er 13 ist, dann ins Internat geschickt. Ja. Naja, nee, okay. Immerhin in ein prestigeträchtiges Internat, und zwar das Eton College. Und da ist er aber mit seinem Hörschaden irgendwie auch so ein bisschen Außenseiter und kommt auch nicht so gut im Unterricht mit. Und er hat dann irgendwann auch keinen Bock mehr und lernt nicht und nimmt nicht an einem Sport teil und macht eigentlich. Und die zweite Woche war auch nicht besser. nicht so richtig gut mit. Nicht so richtig viel. Die zweite Woche war, glaube ich, ziemlich genauso, und ich glaube, so arg lange geht es nicht. Aber ist nicht Eton irgendwas Bekanntes? Also, oder ja, es ist Prestige. Das kennt man auch. Prestige College, würde ich sagen. Das Pornöse. Es klingt aber eigentlich jedes englische College, als wäre es irgendein Elite-Internat. Ja, kann nicht viel verkehrt machen, tatsächlich, glaube ich auch. Aber mir fällt auch heute auf, wie, naja, ich meine, klar, die sind ja auch einfach aus England, aber was für ein Bild man gleich im Kopf hat, wenn du allein den Vornamen sagst bei den Leuten. Was für ein Bild man Herbert. Ja, das ist irgendwie hier Herbert und Horace und Horatio. Horatio. Haben die alle nur so Haarnamen? Nee, nicht wegen Haar, aber das sozusagen, das ist immer so, keine Ahnung, drehen Rosamunde Pilcher-Film und setzt diese Namen ein. Für irgendwelche Lordschaften und so. Ja. Ja, das ist wie mit Gurkensandwich. Da bin ich auch sofort, habe ich sofort ein Bild vor Augen. Genau. Wenn dir das ZDF anbieten würde, dass du in einer Rosamunde Pilcher-Verfilmung mitspielen dürftest, würdest du das machen wollen? Natürlich. Geil. Also so richtig auch so mega schnulzig, wo all deine Freunde sehen, wie du mit so einem richtig schmalzigen Ding mitspielst. Natürlich. Okay. Ja, nee, ist ja. Also am liebsten als Bösewicht. Das finde ich, glaube ich, gut. Gibt keine falsche. Nee, du bist Love Interest. Du bist Hauptdarsteller. Würde ich auch machen. Geil. Ja. Großartig. Also da bin ich relativ schmerzfrei irgendwie. Das ist ja jetzt aber auch noch nicht so richtig verwerflich schlimm, oder? Gar nicht. Habe ich auch nicht angedeutet. Ich würde einfach nur. Keine Ahnung, aber es ist so ein typischer Fall von die Exposure, um ein anderes englisches Wort zu benutzen. Das will ja auch nicht jeder. Aber ich bin auch kein professioneller Schauspieler, also so ist ja nicht, ne? Sei nicht bescheiden. Aber was sollen die denn besser können als du? Muss ich an Joey Giuliani von Friends denken? Sehr gut. Die Serie mit Joey ist übrigens fantastisch. War das Extras? Nee. War das nicht einfach Joey? Nicht Extras. Nee, nicht Joey, nicht Extras. Einfach was komplett anderes. Wie hieß das mit den zwei englischen Serienautoren? The Meaning of Being Earnest. Oh, shit, wie hieß das? Ich glaube, der spielt ja Joey doch nicht mit, oder? Der hat nur die Hauptrolle, aber sonst. Aber nicht der Schauspieler sozusagen. Also, das schau jetzt nach. Joey. Er spielt sich selbst quasi. Echt? Ja, ja. Irgendwas mit S. Ich hab das Dings vor Augen. Ich schalte es auf. Ich weiß nach. Du darfst dabei weitermachen. Ich würde es aber gerne wissen. Okay, also. Hab's gleich. Irgendwas mit S. Top Gear. Episodes. Stop Gear. Episodes. Ja, irgendwas mit S, sage ich doch. Ja. Ah, genau. Hinten. Episode ist fantastisch. Ist wirklich irgendwas mit Ernstl, eines der Buchstaben kam schon vor. ist wirklich fantastisch. Cool. Ja, ne, kann man gucken. Die erste Rezension: Funniest Matt LeBlanc since Friends. Ja. Ja, das trifft. Ich habe Friends nicht groß gesehen, von daher. Muss man heute, glaube ich, auch nicht mehr. Aber naja, also. What? Also, liebe Stephanie, I got this. Philipp? Ja. Friends ist immer noch fantastisch. Und es ist eine absolute Lücke, dass du es nicht gesehen hast. Ja. Ich flehe dich an. Schau Friends. Mhm. Hast du Netflix? Im Moment ja. Dann guck's. Ansonsten würde ich dir den ersten Monat Netflix zahlen, damit du Friends anschaust, weil es ist meine heilige Pflicht, Friends in die Welt hinauszutragen. Aber was ich ganz kurz. Der erste Monat ist eh umsonst, oder? Nee, inzwischen nicht mehr. Psst. Wenn du von Serien sprichst, ich habe ja keine große Erfahrung, was Manga angeht, aber ich habe die Empfehlung bekommen, mir Scissor Seven, also wie Schere und Sieben anzugucken. Es ist sehr absurd, sehr lustig, sehr witzig. Da muss ich jetzt mal richtig klug scheißen, ja, weil das sind Animes, wenn das eine Sendung ist so. Und du hast Manga gesagt, das auf ist Gott, quasi das will, der oh Comic. Mein Gott, ich versinke im Bett. Ja, um mal hier mega klug zu scheißen. Du hast völlig recht. Und zweitens, ich kenne die Sendung nicht. Ich habe aber auch da Menschen, die, glaube ich, dir zuarbeiten können. Ja, alles gut, alles gut. Ja. Jürgen schaut das. Kaum gibt man dem Dominik so einen Zettel in die Hand und sagt ihm, er ist jetzt hier für die Richtigkeit der Information zuständig, wächst er übers hinaus. Das fällt mir irgendwie. Das ist wirklich, das gibt es auch manchmal in so Filmen, wie irgendjemand halt nicht das Selbstvertrauen hat und sich halt denkt, so ungefähr, er kriegt es nicht hin. So. Und dann kommt irgendein erwachsenes Vorbild oder ein Onkel, dem dann irgendwie ein Mittel gibt, wo dann am Schluss rauskommt, das war nur Zucker. Ach so, ja. Das ja, hat ja er aber halt quasi das It Selbstvertrauen. It was within you all. Genau, ja, genau. Und so geht mir das jetzt mit diesem. Eine Doku über Homöopathie, mit, oder? Mit diesem ausgedruckten Zettel hier. Ja. Placebo. Als 1899 in Südafrika der zweite Burenkrieg. Ja. Dominik, hallo. Hallo, ich habe den magischen Zettel. Hallo. Steht der Bundkrieg drauf auf dem Zettel? Oder, befähigt er dich, das zu wissen? Nein, sehr gut. Steht wirklich nichts drauf. Auf meinem steht. Naja, aber jetzt mal im Ernst, was hätte es denn sonst sein sollen? Also. Ja, als der zweite Bundkrieg ausbricht, Komma, ist? Horace? Ja. Schon? Nein. Nicht mehr? Nein. B. Ihr müsst das nächste Wort bringen. Ich habe ja gerade schon Horace gesagt. B, was? Begeistert. Achso, okay. Er ist begeistert. Er ist begeistert. Er wollte schon immer eine heldenreiche Kriegerkarriere, das hat man ja auch schon. Eine normal, ne? Heldenreiche? Eine heldenreiche Kriegerkarriere, wie die seines Vaters haben. Und er sagte dazu, the soldier's death in action is the best. Einen kurzen Moment hatte ich Angst, als er sagte, und er sagte dazu, dass er uns jetzt wieder raten lässt, was dass es jetzt in Gerzeit so weitergeht. Sein Hörschaden hindert ihn allerdings daran, rekrutiert zu werden. Nein! Und es gäbe für ihn jetzt zwar noch irgendwie die Möglichkeit, sich in der privaten Armee einzuschreiben, aber macht er das dann? Warte mal, steht hier gar nicht. In der privaten Armee. Okay, nein, er macht doch. Hier steht, stattdessen gibt es für ihn die Möglichkeit, sich in private Armeen einzuschreiben, die dann im Auftrag der Krone kämpfen. Sozusagen Subunternehmer der Kriegsführung. Also es gibt die Möglichkeit und er macht es auch. Im Februar 1900 ist es endlich soweit. Horace fährt mit dem Schiff nach St. James, um sich in die Duke of Cambridge's Own einzuschreiben. Das ist wohl der Name dieser Privatarmee. Und im Mai kommt er als einer der jüngsten britischen Kavalleristen in Kapstadt an. Also, die sind ja auch, denen ist ja auch daran gelegen, dass sie ihre eigenen Kämpfer überleben. Und ich finde es schockierend, dass sie überhaupt gar kein Kriterium irgendwie anlegen an ihre Partizipierenden. So, weil gerade wenn du ein bisschen schlecht hört jetzt. Ja. Überhaupt kein Kriterium. Er kann auf zwei Beinen stehen. Gibt doch genug Aufgaben da, wo man jetzt nicht so viel hören muss. Wo das vielleicht sogar hinderlich ist. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass das absolut notwendig ist, dass man als Soldat hört. Ja, da denke ich wieder an diese, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast hier erzählt habe, an diese alten Drucksetzmaschinen, da haben wir so eine kurze Doku drüber gesehen, wo eine Frau ganz begeistert erzählt, wie das ist. Und da haben sie gesagt, also das war eine Gerätschaft, mit der du halt sehr schnell Typen setzen kannst. Ja. Yeah. Also da hast du im Endeffekt wie eine Art riesige, wie so eine Art Vorläufer von der Tastatur und dann plumpsen da riesige, oder nein, da plumpsen aus so einer riesigen Maschine Typen raus und dann verschmilzt du die zu einer Zeile und so konntest du im Endeffekt relativ schnell Zeitungen produzieren, was vorher einen ganzen Tag gedauert hat, ging dann halt innerhalb von einer Stunde. Und die Leute, die da gearbeitet haben, waren aber in der Regel taub, weil die Maschine so einen Höllenlärm produziert, dass es niemand Normales ausgehalten hat. What? Okay. Und wenn sie vorher nicht taub waren, dann waren sie es hinterher. Ich möchte euch jetzt nicht mit den Details langweilen, aber er schreibt nach Hause, dass die Reise, also sein Einsatz in diesem hier in Afrika, dass ihn das an ein Auswärtsspiel der Etoner Sportmannschaften erinnert, nur dass es bei diesem Auswärtsspiel blutiger zugehen kann. Also es ist relativ ereignislos da unten. Und was macht er, wenn er sich langweilt? Ärgert Leute. Ja, sehr gut. Ein Streich beinhaltet einen toten Esel. Es ist jetzt allerdings nicht erhalten, was genau dieser Streich war. Der Vorläufer von Shrek, der Typ. Ey. Er kriegt es irgendwie trotzdem hin, dass er auch, obwohl er Streiche spielt, dass er trotzdem befördert wird, relativ schnell sogar. Und er ist dann irgendwann alsbald Hauptmann, ohne dass er jemals auch nur in der Nähe einer kriegerischen Handlung war. Was ich ziemlich bemerkenswert finde. Und ich wusste gar nicht, dass man in so einer privaten Armee dann auch die gleichen militärischen Ränge hat, die man dann so aufsteigen kann. Nach wochenlangem Warten ist es endlich soweit. Sie erhalten den Befehl, einen Konvoi mit Nachschub durch feindliches Gebiet zu begleiten. Am 2.7.1900 mittags werden sie angegriffen. Horace reitet den Angreifern hinterher und wird dabei an der Schulter von einem Geschoss getroffen. Dieses zersplittert in seinem Körper mehrfach und tritt anschließend teilweise durch das Schulterblatt wieder aus. Klingt schmerzhaft. Das klingt schmerzhaft. Er schafft es noch einige Zeit, sich an sein galoppierendes Pferd zu klammern, bevor er schließlich benommen vom Pferd stürzt. Ja, jetzt liegt er in der Steppe, sieht Sterne, hat irgendwie, kommt in irgendeinen Zustand von Ruhe, Gleichgültigkeit und Selbstaufgabe. Also ist schon so hart an der Grenze, glaube ich. Und er ist überzeugt, er hat es jetzt hier geschafft, im Krieg zu sterben. Und so richtig Schmerzen spürt er jetzt schon gar nicht mehr, aber er hat auch irgendwie keine. Er ist mega zufrieden. Ja, er ist gerade so ein. Er ist jetzt 19, so ein Zen-Zustand. So. Genau. Okay, alles klar. Ey, Dominik, jetzt hat er sich sogar noch das Geburtsjahr gemerkt. Ey, ich bin echt baff. Ich bin baff. Allerdings wird Horace von einem Kameraden gefunden und ins Feldlazarett gebracht. Der Arme. Darf halt nicht den Heldentod sterben. Jetzt muss er 2 Monate lang ungefähr im Rotkreuz-Krankenhaus in Südafrika verbringen, bevor er dann als Invalide nach Hause geschickt wird. Die 1800 Pfund Invalidenrente, das ist, glaube ich, ein ganzer Batzen Geld in der Zeit, die spendet er einer Stiftung für Kriegswitwen und Waisen. Hä, aber also, die kriegt er bei einer Privatarmee trotzdem. Weil das ist ja auch, jetzt wird es ja wirklich interessant. Ja, ich denke, das ist part of the deal. Dass so, ne? Der Staat dann trotzdem zahlt so. Oder, naja gut, ich denke, der Staat beauftragt die Armee ja trotzdem. Oder das ist ein bisschen wie bei so einer Arbeitnehmerüberlassung, dass du halt sagst, naja, eigentlich macht die Firma, die den dann Secondhand anstellt, genau das gleiche wie mit Internen, bloß wirst du die schneller wieder los und die müssen sich selber um ihren eigenen Kram kümmern. Und ich meine, okay, die Rente ist vielleicht auch einfach nur so eine Art Versicherung, ne? Also was hat dann die Firma quasi, steht da im Vertrag. Krass, aber ist auch nicht gerade wenig. So. Das kommt mir sehr viel vor. Ja. Und er braucht es aber ja offensichtlich nicht. Aber vielleicht ist es ja auch an seinen Rang jetzt gekoppelt. Aber nachdem er jetzt irgendwie zunehmend unsympathischer war, vor allen Dingen bei mir nach dem toten Esel, jetzt mal was man ihm zugutehalten kann, dass er ach, quasi. So klar, dann, dass der Dominik wieder zu dem Esel hält. Ja. Ja. Ja. Du bist auch kapiert. Was macht man also, wenn man als junger, reicher Mann in England rumsitzt und nicht arbeiten muss oder kann? Ihr kommt eh nicht drauf. Sich bilden. Also, was? Mir fällt viel also, was soll denn das heißen? Ihr Idioten kommt da eh nicht. Ja. Ihr würdet nie auf die Idee kommen, euch fortzubilden. Er schreibt sich jetzt in Cambridge in der Universität ein und anders als in Eton hat er da irgendwie einen besseren Start. Also er kommt da irgendwie besser rein. Er gründet dort sogar ein Cricket-Team. Er gibt sich mit so intellektuellen Vereinen und auch mit weniger intellektuellen Vereinen ab und macht bei so Debattiergeschichten mit und philosophiert mit seinen Kommilitonen und und ich geht auch viel ums Saufen, einfach. Was man halt so macht. Wir sind ja immer noch in England. Was man halt so macht. Und auch hier nimmt er nicht alles so ernst, wie viele von den anderen Studenten oder wie viele der Leute halt um ihn herum. Es ist gerade auch so ein, in der Zeit ist gerade Esoterik und Übernatürliches auch so ein bisschen so Modethemen. Okay. Und es gibt einen studentisch organisierten Ghost Club. Und Horace erscheint zu einem dieser Treffen von diesem Ghost Club als Gespenst verkleidet. Und es ist wahnsinnig platt und irgendwie, aber ja, naja, also die Leute dort finden es nicht ganz so witzig. Ich wollte gerade sagen, ich muss ein bisschen an Indiana Jones and the Fate of Atlantis denken. Ja. Wo man diese Seance abhält für den Typ und dann irgendwie einfach mit so einem billigen Kostüm und einer Taschenlampe und einer Bettdecke irgendwie rumfuchtelt und den dann erschreckt. So doof. Horace's politische Orientierung, ich krieg's nicht hin, Horace's richtig aus, ich will mir nicht. Mach einfach Horace's. Sag halt seine. Es will mir nicht über die Lippen. Dem Horace sei. Einfach seine. Dem Horace sei politische Orientierung ändert sich in dieser Zeit. Im Kriegseinsatz hat er auch mit Menschen aus der Arbeiterschicht zu tun gehabt, ja, und als Zögling der Oberschicht ist das für ihn eine völlig neue Erfahrung, ja, und er kennt eigentlich nur dieses opulente Leben ja, auch Menschen. Auf den Land sitzen, ja, und das war für ihn halt so weit normal. Noch nicht, Philipp, vielleicht kommt das ja noch. Als er die Existenz von Klassenunterschieden erfuhr und Menschen anderer Klassen kennenlernte, widerstrebte ihm das ganze Klassending. Aber wie absurd, du lässt dich dein Leben lang bedienen und dir fällt nicht auf, so, irgendwie machen die was anders als wir oder das. Naja, wenn er keinerlei Berührungspunkte hat. Ja, also, naja mit den Bediensteten hat er schon Berührungspunkte auf seinem Landsitz, aber wenn du da so reingeboren wirst, glaube ich. Also mein, ganz im Ernst, so, also ich, meine Mutter ist eine tolle Frau, aber die lebt in ihrer Bubble vom Mittelstand, fränkischer Mittelstand, die hat auch viele Dinge, kann die sich nicht vorstellen. Naja, hast du wahrscheinlich recht. Das ist, also da brauchst du nicht in den Adel gehen. So. Du, aber ich glaube, unser eins kann sich auch nicht wirklich richtig Armut vorstellen, wie Leute in Ländern, die einfach ganz andere Lebensstandards als unser eins haben. Ja, ich habe 3 verschiedene Sorten Milch im Kühlschrank gerade. Ich finde bei mittelfränkischem oder bei fränkischem Mittelstand das Wort Bubble ist Bubble schön, weil die so viel babbeln. Stimmt, ist die Bubble mit A. Weil der mittelfränkische Mittelstand. Der mittelfränkische Mittelstand mit Phil Bubble. Was für ein Zufall, hier steht nämlich auch jetzt gleich das Wort Bubble. Allgemein ist an der Uni ein großer Unterschied zu merken zwischen den Jugendlichen aus der Oberschicht, die noch völlig grün hinter den Ohren sind und in so einer High-Society-Bubble leben und solchen, die 2 Jahre lang im Kriegseinsatz waren und nach dem Burenkrieg nun ihre Bildung wahrnehmen. Sie haben schon Krieg, Tod, Menschen aus der Arbeiterschicht und das Treiben im südafrikanischen Bordellen gesehen. Und Horace hat ja jetzt auch lang und breit beschrieben, wie langweilig das da unten war. Mhm. Nur, dass er sich dann halt einmal anschießen hat lassen. Also ich weiß nicht, ob das schon qualifiziert als, er hat jetzt da wahnsinnig viel Krieg gesehen. Aber es gibt auf jeden Fall auch andere, die etwas, wie soll ich sagen, mit mehr Erfahrung aus diesem Krieg zurückgekommen sind. Horace ekelt es an, wie viele seiner erwachseneren Kollegen die Geburtslotterie und den Reichtum so, wie die damit umgehen, ne? Und das so für selbstverständlich nehmen, wie er auch bis gestern halt, ne? Aber genau. Er hat aber so eine romantisierte Vorstellung des Arbeiterlebens, wo es nicht nur darum geht, aus viel Geld noch mehr Geld zu machen und aus Ansehen noch mehr und nur an seinem Ruf zu arbeiten, sondern wo man halt wirklich quasi mit seiner Hand arbeitet für seine Verpflegung, für das Dach über seinen Kopf und so weiter. Also ehrliche Arbeit für ehrliches Brot. Und das findet er eigentlich, gefällt ihm der Gedanke. Die Ansichten in Kombination mit seinem Hang zu streichen führen zu ganz interessanten Auswüchsen. Ich würde sagen, auch eine weirde Kombi erstmal. Ja, als er einmal mit einer sehr hochnässigen Matrone bei einer Hausparty in Südfrankreich ist. Oh, Südfrankreich. Druckt er daraufhin Plakate und lässt sie in der ganzen Stadt aufhängen. Ja, danke, das steht dann, aber ja, ich nehme das Wort aufhängen. Lässt sie in der ganzen Stadt aufhängen. Und die Plakate auch. Und die Plakate auch. Und auf den Plakaten wird eine Frauenrechtsbewegungsdemo angekündigt. Und daraufhin flieht die Matrone dann aus der Stadt. Oha. Einige gleichgesinnte Studenten werden wegen unsittlichen Verhaltens der Uni verwiesen, oft unter vorgeschobenen Begründungen wie Faulheit oder störendes Verhalten. Und Horace veranstaltet dann symbolische Beerdigungen für diese Studenten. Ich finde es auch schön, wie du wegen Faulheit der Uni verwiesen werden kannst. So auch gar nicht irgendwie schlechte Noten oder sonst wie, sondern Faulheit per se. Wärst du eher wegen Faulheit oder eher wegen störendem Verhalten der Uni? Faulheit. Ja, ich glaube auch. Naja, wobei, ich hatte beide Phasen in meinem Leben. Gleichzeitig? Ja, jetzt wo du es sagst. Und die hält bis heute? Ich glaube schon. Nein, war nur Spaß. Nein. Das ist jetzt gemein, nachdem ich vorhin eine Winterpause angekündigt habe. Oh, nein. Jetzt muss ich nur noch pöbeln, um meinem störenden Verhalten hier gerecht zu werden. Das wollte ich jetzt nicht. Doofkopf. Der Witz hinter manchen dieser Streichen ist aus der heutigen Zeit auch nicht mehr ganz nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob euch das beim Esel schon aufgefallen ist, aber Horace geht eines Tages. Man muss dabei gewesen sein. Horace geht eines Tages in ein Hotel, hält dem Manager eine Schrotflinte an den Kopf und wartet, bis eine ausreichende Menge erstarrter, schockierter, Schaulustiger versammelt ist. Und dann sagt er laut Prank und dann war es ein YouTube-Video. Ja. Als für sein Empfinden genug Augen auf der Szenerie liegen, drückt er ab und verkündet, die Waffe war nicht geladen. Witzig, popitzig. Aber das ist ja auch ein Maß von Alter. Scherz. In ein maßvoller Scherz, du hast vollkommen also recht. Also, wie kommt er denn zu solcherlei absurden Ideen? So? Ja, vor allem auch einfach, mal blöd gesagt, wenn jemand anders mit der Waffe vorbeikommt und knallt ihn genau. einfach ab also in dem Moment, ne? Das ist ja auch ein typischer Fall von, er würde jetzt irgendwann mal an jemanden kommen, der sich derlei nicht bieten lässt. Kennt ihr das Subreddit Leopards Ate My Face? Nein. Das ist quasi genau sowas. Also da würde er auf so einen Prank hin von 3 Leuten gleichzeitig erschossen. So. Und womit? Mit Recht? Ja, das ist so quasi, ich beschwere mich über was oder ich trete für was ein und danach beißt mich genau das in den Arsch. Aber hat er halt jetzt dann ein Goldstück à la Pippi Langstrumpf in der Hosentasche und revanchiert sich dann für diese Geschmacklosigkeit wenigstens bei dem Portier? Oder? In dem speziellen Fall weiß ich es nicht. Ja, weil, also ich meine, was geht denn ab? Der den ja zu Tode erschreckt, den guten Mann, das kann man ja nicht einfach akzeptieren. So. Also wie gesagt, ich glaube, man kann das mit heutigen Maßstäben gar nicht mehr erfassen, was das, dass das irgendwie mal lustig gewesen sein könnte. Vor allem eigentlich auch lustig, wenn du sagst, so ein, ja, das war jemand, dem war dann irgendwann bewusst, dass es so Klassenunterschiede gibt und dass das irgendwie voll unfair ist. Und dann, ja, ein Portier, den bedrohe ich mal mit der Knarre. Ja, genau. Nee, dem Manager. Dem Manager. Das war schon okay. Sozialkritisch. Ah, okay. Es war nicht so unüblich wie heute, eine Waffe bei sich zu tragen. Und vielmehr geht es in diesem Streit um den Kontrast zwischen Anspannung und Erleichterung. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt hilft, um das irgendwie besser einzuordnen. Aber ja, also das, worauf ich angespielt habe mit diesen seltsamen YouTube-Pranks, ist ja vielleicht manchmal auch nicht so weit weg davon, wo du auch denkst so, ist das wirklich witzig? Also ich meine, ich habe ja auch mal mitgekriegt, dass in Nürnberg irgendwelche Typen halt irgendwie, hier, wir schmeißen mal einen Rucksack irgendwo in den Laden. Auch sehr witzig. Da kann man die Polizei und haben die halt mal mit, weil irgendwie nett ist wirklich sehr witzig. Ne? Kennt ihr auf Netflix diese was ist so halb Doku, so halb Psychotest irgendwas, wo ein so ein Mentalmagier versucht, einen dazu zu bringen, jemand anders umzubringen? What? Absolut schrecklich, aber das klingt Wort absolut schrecklich. Magier ist schon schrecklich. Ja, ja. Ist so eine Mockumentary oder? Also ich meine, dass sie das wirklich so gemacht haben, dass das wirklich eine reelle Dokumentation ist quasi und dass die halt sich unter irgendeinem, die haben sich für irgendwas, haben die sich eingeschrieben und ihre Erlaubnis gegeben und am Ende des Tages ging es darum, die in eine Situation zu bringen, wo sie wirklich in der Lage wären, jemand anders umzubringen. Mhm. Okay. Mein Freund, der Krake. Warum auch immer man das tut. Also warum kann ich schon nachvollziehen? Ich meine, das ist wahnsinnig wissenschaftlich interessant, wie weit du einen Mensch manipulieren kannst. Finde ich erstmal eine spannende Fragestellung. Ja, aber das ist die Frage, sowas anzuschauen, und, ist absolut, absolut brutal. Aber da der Jürgen und seine Frau ja schon alles andere geguckt haben. Wir haben Netflix durchgespielt. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, als wäre ich bei Netflix schon wirklich kurz vorm letzten Level. Na dann, Sister 7. Ich habe jetzt wieder mit Sons of Anarchy angefangen, das ich schon dreimal gesehen habe, aber es auch einfach die beste Serie ist. Aber ist das so ein Wohlfühlding für dich inzwischen oder so ein, jetzt gucke ich das wieder, ich weiß schon, was passiert, aber schön. Also das Wohlfühl kann ich nicht sagen, weil das ist tatsächlich eine der wenigen Serien, die mitunter fast schon körperliche Schmerzen bei mir auslösen, so in manchen Folgen. Aber gerade deswegen finde ich die ja auch so wahnsinnig gut. Er will halt sie lösen einfach, Gefühle, ich möchte was halt spüren. Einfach was spüren. Ich möchte was spüren. Wie gesagt, der Witz scheint in den letzten 120 Jahren verloren gegangen zu sein. Ja, okay. Damals war er garantiert hilarious. Hätte dabei gewesen sein müssen. 1905 sitzt der Undergraduate Horace zusammen mit seinem Kumpel Adrian Steven zusammen und plant sein nächstes großes Ding. Irgendwas mit toten Eseln oder gedruckten Plakaten in Südfrankreich ist ja ganz nett, aber da ist noch Luft nach oben. Also gedruckte Esel, das wäre es doch. Adrian hat die Idee, sich als Kommandeure einer deutschen Einheit auszugeben, deutsche Soldaten zu täuschen und mit ihnen in Frankreich einzumarschieren. Was meinst du als Streich macht? Politische Spannungen in Europa kochen gerade hoch und rückblickend wissen wir, dass es langsam, aber sicher auf den Ersten Weltkrieg zuging. Also er löst den Ersten Weltkrieg aus. Ja? Wie ist dieser Song irgendwie mit dem Schwert nach Polen? Warum, René? Den kenne ich nicht. Von den Ärzten? Naja. Horace und Adrian verwerfen die Idee, aber primär, weil ihnen der Weg in Deutschland Südwesten zu weit ist. Und weil Horace eine noch viel bessere Idee hat. Er bringt den Kronprinzen um. Sultan Ali bin Hamud, der Sultan von Sansibar, der ist gerade überall in der britischen Presse, da er einen Staatsbesuch in London plant. Moment, habe ich die Story nicht sogar schon erzählt? Die ist ziemlich bekannt. Mhm. Die ist ziemlich bekannt. Sie schließen also den Plan, sich mit Freunden als der Sultan mit Gefolgschaft auszugeben und einen Fake-Staatsbesuch nach Cambridge vorzutäuschen. Sie rekrutieren also noch drei weitere Studenten, von denen einer aus der rivalisierenden Oxford-Universität kommt. Und er spielt den europäischen Dolmetscher und ist somit nicht ganz so stark verkleidet wie die anderen. Und dafür brauchen sie halt jemanden, der in Cambridge nicht bekannt ist. Also deswegen nehmen sie einen von außen. Und zum Glück wusste von den Opfern des Streiks niemand, dass der tatsächliche Sultan in England aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, also dass man eigentlich gar keinen Dolmetscher gebraucht hätte. Am 2.3.1905 setzen die fünf ihren Plan um. Sie fahren morgens zu einem professionellen Kostümshop in London, um sich 4 afrikanische Kostüme zu kaufen. Der Übersetzer trägt logischerweise einen freien Anzug. Der Kostümshop ist aber nicht irgendeiner, sondern es ist der königliche Kostüm- und Perückenlieferant, der nicht nur in London, sondern auch in New York und Paris Theater beliefert. Also es ist hochprofessionell. Und tatsächlich sehen die Kostüme und das professionelle Blackfacing, das sie dann noch auf legen, das sieht sehr, sehr überzeugend aus. Es ist halt auch die Frage, wie viel People of Color die Leute damals so im Straßenbild jeden Tag gesehen haben, ne? Ich werde euch dann dazu noch Bilder zeigen. Plus, wenn du bei so einem Diplomaten oder sowas, da gehst du ja auch jetzt nicht auf Tuchfühlung auf ganz nah ran und sondern respektvoll. Also er macht jetzt den Habe Kerkeling so. Sozusagen. Okay. Also alle bis auf Adrian, der kommt nämlich zu spät und ist total verkadert. Und bei dem ist das mit der Verkleidung ein bisschen hastiger und mit der Schminke. Also ist nicht ganz so gründlich wie bei den anderen. Naja, am Abend vorher waren sie noch ausgiebig in der Londoner Wohnung einer Freundin feiern, wobei es für Adrian etwas zu viel Champagner und Hummer gab. Und zu viel Champagner und Hummer. Naja. Das sind keine man Probleme, ja. Ne? Kennt man ja. Say that you are rich without saying und that you are rich. Und auch bei den Kostümen ist eher so Opulenz das Stichwort. Inflationsbereinigt, umgerechnet, geben sie da so 15.000 Euro aus. So ein kleiner Scherz. Für die Kostüme. Leihen oder kaufen für die? Ich glaube, da macht steht, das wirklich da steht einen kaufen. Unterschied, Philipp? Naja, es wäre jetzt die Frage, ob du für das Geld irgendwie für 3 Tage was leist oder... Hier steht kaufen. Oder okay. Sie schreiben dem Bürgermeister von Cambridge noch schnell ein Telegramm. To the mayor of Cambridge. The Sultan of Zanzibar will arrive today at Cambridge 4:27 for short visit. Could you arrange to show him buildings of interest and send carriage? Henry Lucas, Hotel Cecil, London. Möchte das einer übersetzen oder war meine Aussprache genug, dass man es versteht? Brillant. Okay. Es war ja auch ein südafrikanischer Akzent, den ich versucht habe. Aber du kannst das kurz nochmal zusammenfassen für die Leute, die des Englischen jetzt nicht zu mächtig sind. Sie könnten halt an, dass der Sultan jetzt Dominik's hier Rolle vorbeischaut und der Bürgermeister wird hiermit in Kenntnis gesetzt. Großartig. Er möge bitte ihn abholen lassen. Zu einem Überfluss wird ein Foto des Sultans in der Zeitung abgedruckt und des Echten oder? Ja, des Echten und es wird auch angekündigt, dass der eben in London dann einen Termin wahrnimmt und deswegen steht jetzt der ganze Streich so ein bisschen auf der Kippe und sie planen jetzt aber spontan um und sie reisen jetzt nicht als der Sultan, sondern als der Onkel des Sultans quasi durch die Gegend und zwar als Prinz Musaka Ali. Musaka. Ja. Schöner Vorname. Geschmacklich lecker. Und auch ein leckeres Gericht. Okay. Und naja, sie, kurz bevor sie jetzt in den Zug steigen, ich tue ich da gerade voll Leuten Unrecht, weil das ein üblicher Name war damals oder so. Oder? Um nach Cambridge zu fahren, gehen sie noch ins Fotostudio. Und das könnte ich euch jetzt eigentlich mal, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde. Ich glaube, da entsteht dieses Bild hier. Ja, es müsste hier das obere Bild sein. Mhm. Und dann könnt ihr mal selbst... Genau, das kenne ich. Genau. Lest jetzt mal nicht zu viel drumherum, aber genau. Da könnt ihr mal selbst das Blackfacing, die Qualität des Blackfacings beurteilen. Müsst ihr aber nicht. Es ist in seinem latenten Rassismus brillant. Ich wollte es einordnen, aber es ist wirklich sehr liebe Zeit. Das ist ein Zitat für die Ewigkeit. Es ist in seinem latenten Rassismus brillant. Nächste Shirt-Kampagne. Fantastisch. Ja. Oh, nächste Shirt-Kampagne. Ist quasi live, wenn das rauskommt. Oh. Naja, also sie gehen jetzt zum Fotografen, entweder für Erinnerungsfotos oder um nach erfolgreichem Streich damit zu prahlen oder damit es irgendwann mal in dem Buch abgedruckt wird. Das dürft ihr euch raussuchen. Durch diesen Zwischenstopp verpasst der Prinz mit Gefolge seinen Zug. Deswegen müssen sie jetzt erneut ein Telegramm schreiben. Sie verspäten sich auf 17.42 Uhr. Außerdem lehnen sie die Abendessen-Einladung im Antwort-Telegramm des Bürgermeisters dankend ab, damit sie den falschen Bart und die Schminke nicht gefährden. Als sie jetzt im Zug sitzen, fällt ihnen auf, dass es unüblich wäre, wenn ein afrikanischer Prinz mit seinen Bediensteten einfach so im Zug sitzt. Na, ja. Das fällt ihnen ja ganz schön früh auf. Also verbannt Horace seine Mitreisenden jetzt von der ersten in die zweite Klasse quasi. Also das Fußvolk muss zweite Klasse fahren, eher in der ersten. Und in Cambridge angekommen, geht es dann auch gut los. So, beim Aussteigen aus dem Zug verheddert sich ein Begleiter im ungewohnten Gewand und ruft beim Stolpern noch Shit, was aber zum Glück niemandem auffällt. Shit. Durch rassistische Stereotypen schaffen es die falschen Afrikaner, sich genau so zu benehmen, wie die Engländer dieser Zeit es von ihnen erwarten. Was die Glaubwürdigkeit weiter steigert. So viel zum latenten Rassismus. Sie werden vom Zug abgeholt und zunächst über einen Markt geführt, wo Horace sehr viele Dinge kauft, um den Reichtum des afrikanischen Prinzen vorzugaukeln. Und ich meine, gut, bei ihm sitzt auch das Geld relativ locker. Und jetzt kommt auch schon die nächste Gefahr für die fünf Freunde. Eine Missionarin hört von der Anwesenheit der Majestät und freut sich, ihn in seiner Heimatsprache Suaheli begrüßen zu können. Natürlich. Der Klassiker in jedem Film, oder? Ja, klar. Schneller finden sie die Ausrede, der Prinz könne nur direkt mit Frauen sprechen, wenn sie Teil seines Harems sind. Das ist eine gute Ausrede, dass sie eine Frau ist. Nicht nur latenter Rassismus, auch Sexismus. Nach dem Marktbesuch geht es weiter zu einem kurzen Termin mit dem Bürgermeister, bevor es zu einer Führung an der renommierten Uni weitergeht. Obwohl es hier aufgrund der Bekanntheit von Horace und seinen Freunden das größte Potenzial zum Auffliegen gibt, geht alles gut und nach einer rund einstündigen Führung durch die ihnen sehr bekannten Gebäude geht es zurück zum Bahnhof. Wie geil es halt sein muss, durch die eigene Uni dann geführt zu werden. Dieser Moment, wenn du realisierst, dass du nicht aufgeflogen bist, das muss ein extrem geiles Gefühl sein. Oh ja. Dort wird jetzt von ihnen erwartet, dass sie in den Zug einsteigen, der sie wieder zurück nach London bringt. Und so kurz vor ihrem Ziel hat die Sache allerdings einen kleinen Haken. Kein Ticket. Nee, die Wohnregeln ihrer Universität besagen, dass sie bis 22 Uhr zu Hause sein müssen. Und wenn sie erst nach London und dann wieder zurück, also wenn sie in den Zug einsteigen, um nach London zu fahren und dann wieder zurück, kommen sie zu spät. Das heißt, sie müssen es an der Stelle jetzt eigentlich auf. Was also tun? Der afrikanische Prinz und sein Gefolge nehmen die Beine in die Hand und verschwinden durch die Menschenmenge aus dem Bahnhofsgebäude. Spätestens durch diesen Stilbruch fliegt nun der Schwindel auf. Die Gruppe steigt in ein Taxi und weist den Fahrer an, so schnell wie möglich aufs Land rauszufahren. Das muss auch ein dermaßen absurde Szene sein, wenn die einfach losrennen anfangen. So. Mitten in der Pampa lassen sie sich absetzen, wobei Horace als einziger in der inzwischen völlig erschöpften, hungernden und durstigen Gruppe noch Spaß daran hat, in der Rolle zu bleiben. In gebrochenem Englisch argumentiert er mit dem Taxifahrer: Me pay you. Ja, das ist halt der richtige Jokester, ja, der ist halt dann einfach bis zum Ende Entertainer. Selbst wenn es immer lustig ist, wird weitergemacht. Querfeldein durch die Wildnis geht es zu einem Haus, das einer Freundin von Horace gehört, und dort ziehen sie sich jetzt dann um, schminken sich ab, essen was und dann geht's zurück nach Cambridge. Und sie haben es gerade noch pünktlich zum Gebäudeschluss geschafft, aber nicht alle. Es gibt auch noch welche, die über den Zaun steigen müssen, damit sie nicht von der Wache entdeckt werden. Aber ich meine, das sind ganz schön harte Regeln hier in Cambridge, dass sie das so ernst nehmen. So. Ja. Dass sie das fürchten offensichtlich, wo er vorher noch einem Typen eine Schrotflinte an den Kopf gehalten hat. So. Okay. Das war ja witzig gemeint. Ja. Ja, eben, da ist ja keine Sozialkritik drin, ja, wenn du zu spät ins Bett gehst. Das stimmt. Okay. Am nächsten Tag ist der seltsame Besuch des falschen Prinzen natürlich in allen Zeitungen und die Daily Mail bringt die Geschichte zuerst. Moment, des Prinzenonkels. Stimmt, des Prinzenonkels. Das steht es auf deiner Liste, Dominik? Nein, es ist aber vorhin auch schon falsch gesagt worden. Ich habe mich bewusst zurückgehalten. Ja, ist der Onkel vielleicht auch ein Prinz? Denk mal, du kannst mir jetzt einen Prinzen geben. Eine Prinzenrolle. Da hatte ich schon jahrelang keine mehr. Das wird mir wieder Zeit so. Ich finde die gar nicht so geil, muss ich gestehen. Und weißt du, was ich neulich hatte, der Matze. Matze und ich haben einen Film geschaut. Ich muss und der schnell erst noch einen Witz machen. Und weißt du, was ist, wenn du ein schwarz angemalter Prinz bist? Küssen verboten. Oh, keiner, der je mich gesehen hat, hätte das geglaubt. Also Dominik, jetzt noch Nippon. Nippon. Oh Nippon. Ja, so die Puffreis in Schokolade. Wo ich mir auch denke, so what the fuck, warum heißt denn das Nippon? Weil Nippon ist ja irgendwie hier Japan. Stimmt, ja. Und es hat aus meiner Sicht so gar nichts mit Japan zu tun. Aber ich hatte jetzt einen kulinarischen Trip in meine Vergangenheit. Ich habe mir beim Edeka am Wochenende Schokomandel der Rosinen gekauft. Oh, das ist sehr so geil. Mega. Stehe ich so drauf. Ja. Okay, also, ich habe jetzt was uns vielleicht eint oder vielleicht wenn es mit meinem Gesicht zu tun hat, will ich es nicht entdreit. Was ist eigentlich das Wort für drei Personen entzweit? Kann man sagen, entdreit? Entdrittelt? Darf ich das Wort entdreit erfinden? So. Ich wäre für entdrittelt, aber. Es gibt auch so Backerbsen für die Suppe. Ja. sehr geil. All einfach in. Plain. All in. Ja, selbst all. Also, ja, selbst plain. Ich habe wirklich so, ich habe mir gedacht, so, ich werde, also ich stehe ja bekanntermaßen auf Nüsse und Chips und dergleichen. Und ich habe echt, also die als knappe Alternative, ja, die sind extrem lecker. Ja, einfach kann so. Kann man schon machen. Ist jetzt nicht, hege ich keine besonderen Gefühle, aber kann man machen. Also ich kenne jetzt wirklich so einen, man, so ungefähr, man isst Suppe als Ausrede, um massig von diesen Dingern reinzukippen. Aber du gehst natürlich den Königsweg, gleich die Suppe wegzulassen. Ja, ganz schön clever, gell? Obwohl ich Suppe mag. Zunächst wollen die vier Freunde von Horace nicht zur Presse gehen, um nicht erwischt zu werden. Also es ist ja jetzt zwar klar, dass es Quatsch war, aber es ist nicht klar, wer dahinter steckt, weil, ja, es weiß niemand, wer die Schwindler waren. Aber Horace, der ja das alles nicht so ernst sieht, ne, und der ja auch im Rampenlicht stehen will, der will unbedingt mit diesem gelungenen Streich prahlen. Und weil Adrian Horace gut genug kennt, um zu wissen, dass er ihn eh nicht davon abhalten kann, dass er Interviews gibt, stimmt er dann irgendwann widerwillig ein und geht mit, um wenigstens kontrollieren zu können, was Horace sagt und ob er denn dann auch bei der Wahrheit bleibt. Lass mich raten, er geht in der Rolle zur Presse und erzählt irgendwas komplett anderes. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß jetzt auch nicht. Hier steht, durch Umwege findet der Bürgermeister dann heraus, wer ihn da so hinters Licht geführt hat. Weil eigentlich, wenn er zur Presse geht, ist es ein sehr direkter Weg. Na gut, vielleicht sagen. Haben vorher schon die Gerüchte, waren die schneller. Vielleicht wussten sie schon vorher, das kann natürlich auch sein, ja. Und der Bürgermeister setzt sich jetzt dafür ein, dass die vier Beteiligten aus Cambridge, aus der Uni verwiesen werden. Und Howard, der ja aus Oxford kam, der würde verschont bleiben, weil der Bürgermeister nicht so viel Macht hat, ihn da quasi bis nach Oxford Strafvollzug zukommen zu lassen. Aber weisungsbefugt ist der Bürgermeister auch in Cambridge nicht. Die gesellschaftliche Konstellation der Zeit sorgt dafür, dass die Bevölkerung im Allgemeinen eher auf der Seite von Horace und seinen Freunden ist. Und der Stand des Bürgermeisters, der aus dem normalen Fußvolk gewählt wird, ist nicht so sicher und unangreifbar, wie wir uns das vielleicht jetzt vorstellen würden. Ich muss die ganze Zeit an eine Aussage jetzt denken, dass du entweder mehr oder weniger Bier trinken musst und habe mir überlegt, ob das jetzt irgendwie Schrödingers Schluck ist oder so. Oh, Schrödingers Schluck. Wäre ein schöner Name für so ein ganz kleine Menge an Bier, die irgendwo gebraut wird. Oder für eine Punkband. Beides vielleicht auch. Mhm. Der Vizekanzler der Uni rät allerdings davon ab, die Studenten rauszuwerfen, sodass sie dann auch tatsächlich weiter studieren dürfen. Weil es auch so einen, so einen großen Ruf oder so viel Medienecho hatte, dass wenn das dann wieder rauskommt, dass dann die Bevölkerung sagt so, ey, das war doch so witzig und dafür. Ja, die Konstellation ist schon interessant, ne? Dass dann die Bevölkerung sich eigentlich auf die Seite der Reichen stellt. Ne? Weil das stimmt, ja. Das sind ja zwar die Scherzkekse, aber zumindest der eine davon ist schwer reich und der Bürgermeister ist einer aus dem Fußvolk. Also das könnte man ja eigentlich erwarten, dass die eher vielleicht die andere Seite einnehmen. Aber wer weiß, vielleicht ist es so ein bisschen wie in diesem Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg-Universum. Das ist bestimmt genauso. Dass der Bürgermeister einfach immer die ganze Zeit als korrupt oder irgendwie, sagen wir, eher eigenen Interessen folgend dargestellt wird. Und dass der sprechende Elefant bei der Feuerwehr ist. Ja. Aber nur eine Folge lang. Ist euch bewusst, was die erste Benjamin-Blümchen-Folge ist? Benjamin-Blümchen wird Feuermann? Nein. Benjamin-Blümchen wird Bürgermeister? Nein. Er ersetzt quasi den, wie heißt das hier, Wetterhahn? Ach ja, stimmt. Und dann kommt da der kleine Otto hoch und redet so mit ihm. Aber das ist also retrospektiv eine sehr surreale Folge aus meiner Sicht. So. Das ganze Konzept ist relativ surreal irgendwie. Die Dame, die Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg erfunden hat, hat die Rechte verkauft irgendwann mal. Und was ist mit Boris Blocksberg? Ja, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Das ist echt, er war nie mehr gesehen. Ja, ich liebe diesen Twitter-Account auch. Kurz nach dem Sansibar-Hoax ist der Jahrgang mit der Uni fertig. Während seine Freunde ihre letzten Abschlussprüfungen schreiben und danach angesehene Juristen werden wollen, schreibt Horace diese Prüfungen erst gar nicht und verlässt die Uni ohne einen Abschluss. Und deswegen schaut ihn keiner an. Ja, weil er nicht angesehen ist. Ich glaube, das kompensiert er ganz gut. Er ist körperlich durch seine Schwierigkeit und die Kampfverletzung behindert und somit, also ich hätte das nicht so formuliert, und somit für seine Traumkarriere in der Armee ungeeignet. Und er hat jetzt aber auch zu wenig gelernt, um wirklich akademische Laufbahn zum Beispiel Anwalt zu werden oder akademisch irgendwie noch Karriere zu machen. Und auf alle anderen Berufe hat er irgendwie keine Lust und er hat eh auch viel zu viel Geld, als dass er arbeiten müsste. Und Das jetzt ist so, findet er, verstehen Sie Spaß. Das ist so der Punkt, an dem er sich jetzt gerade befindet in seinem Leben. Er engagiert sich sozial, also auch in Kreisen der Arbeiterschicht. Er mag ja immer, er hat da immer noch so ein Faible für. Und er ist positiv auch von der Wärme überrascht, die so einfache Menschen untereinander manchmal füreinander übrig haben. Und er lässt sich auch sehr mitnehmen von so Schicksalen von einzelnen Menschen. Er lernt zum Beispiel im Krankenhaus ein junges Mädchen kennen, das nicht mehr lange leben wird. Und er bestellt dann sofort Blumen beim besten Floristen in London und so. Und überhaupt hat er es eigentlich ganz gut mit Kindern. So, er entrüstet sich über den Bedarf der Einrichtung gegen Kindesmisshandlung zum Beispiel. Und er selber ist persönlich gerne mit Kindern zusammen, vielleicht nicht zuletzt, weil er sein Leben ähnlich unernst, freidenkend und verspielt gestaltet. Also man könnte sagen, er ist auch tatsächlich Alter Kindskopf auch, kindisch. Er hat sich bei Familienfeiern auch immer gern hinterm Sofa versteckt, um Kinder zu erschrecken. Und als sein Patenkind stolz ein selbstgebasteltes Papierschächtelchen vorführt, steckt Horace es schlagfertig in den Mund, kaut genüsslich darauf herum und schluckt es herunter und lobt die Bastelkünste. Oh, das ist, jetzt sind wir wieder bei Dedication. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob man das mit dem Humor von heute noch so, ob das noch. Naja, aber also es kommt halt schon drauf an. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Kind sich totgelacht hat, wenn sie traurig war. Ist halt todtraurig, weil sie stundenlang dran gebettelt hat. So. Naja. Eins von beidem. Als 1906 die Großmutter von Horace stirbt, ist er gerade 25 Jahre alt. Über das Verhältnis zwischen ihm und seiner Großmutter ist nicht viel bekannt, auch nicht über seinen Umgang mit ihrem Tod. Was dafür allerdings umso besser dokumentiert ist, ist, was alles zu dem Anwesen gehört, das Horace von ihr erbt. Die nächsten drei Seiten des Manuskripts sind quasi eine Liste. Erbe. Ein sehr großes Landhaus. 2500 Hektar Land und Dominik, pass auf, jetzt kommst du ins Spiel. Ich fange mal an mit 50 Euro. 3500 und ein Fußballfelder entspricht 0,01 Saarländern. Genau. Ah. 5 Gärten, in Klammern Englisch, Italienisch, Niederländisch, Rosengarten und Steingarten. Ein See, ein römisches Lager. Ein römisches Lager? Ich hab keine Ahnung. Aber Orum. Das ist echt exzentrisch. 4 Kalksteinbrüche, 9 Wälder. Was man halt einstecken hat daheim. Ja, was man 14 was? Gutshäuser, ein Pfarrhaus. Und 3 Schlechthäuser. Eine Kirche, eine Schule. Wie kann man denn eine Kirche besitzen? Naja, gut, wird halt so eine private Kapelle sein. Ein Haus einer Lehrerin. Wenn größer ist. Ein Dorfsvereinshaus. Ein Verwalterhaus inklusive Wohnhaus und Gebäude. Im Köln war so ein kleines Dorf. Eine Wäscherei. 5 Bauernhöfe. Mittleres Dorf. Ein Bus. Moment, ein Bus? Ein Bus. Was für Bus? Ein Bus. Was für Bus? Ein Bus. So ein gelber Bus. Ich hoffe, dass hier auch noch größere Finanzmittel dann noch dabei sind, weil das zu erhalten kostet ja ein Vermögen. Aber bitte erzählen Sie mal. Ein Beispiel, Wäscherei oder sowas, könnte was abwerfen. Ein Schießwagen. Ein Schießwagen. Ich weiß nicht genau, was ein Schießwagen ist, um ehrlich zu sein. 2 offene und 2 geschlossene Kutschen. Cabrio. Eine Ponykutsche. Ein Ausflugsauto. Ein Ausflugsauto. 2 Nicht-Ausflugsautos. Also das ein Flug statt steht Ausflug. Einfach nur 2 Autos, aber offensichtlich sind sie unterschiedlich zu dem Ausflugsauto. Und viele Pferde. Viele. Und viele, viele Pferde. Aber kein Pferde. Geld. Man beachtet, dass das nur das neu hinzugekommene Anwesen ist. Dazu kommt noch, dass in West Woodhay, also in dem er schon wohnt, mit 43 Räumen, 116 Ölgemälden, 20.000 Flaschen Wein, 8.000 Büchern und 3 Klavieren. Moment, 20.000? Stopp, du hast gesagt 3 Klaviere. Ja. Jetzt will ich da auch wohnen. Das Leben auf solchen Ländereien ist natürlich ganz nett und man kann auch gut Freunde einladen und Feste feiern. Hey, 3 Klaviere, geil. Und für eine Wette raubt Horace dann auch mal sein eigenes Anwesen aus. Mit 20.000 Flaschen Wein. Kann man ja mal machen. Aber jetzt nochmal, ich habe es ja gerade schon gesagt, so Geld, ja, Geld hat er keinen Wert. Ich möchte das noch ein bisschen hinausschieben, das kommt gleich noch. Okay. Der Punkt. So ganz gefällt Horace das Landleben nicht. Es ist einsam, es passiert nichts und er... Weil sein Haus so groß ist, dass er... Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Horace braucht wilde Partys in der Großstadt. Außerdem widerstrebt ihm die Verschwendung und auch, dass er durch die Geburtenlotterie zu so wahnsinnigem Reichtum gekommen ist. Und oh mein Gott, das würde mir auch total widerstreben. Und der Unterhalt 2 so pompöser Landsitze ist außerdem zu hoch, als dass er das schon allein aus finanzieller Vernunft verkauft er dann das geerbte Anwesen von seiner Oma an seinen Onkel. Vom Erlös mietet er sich ein Stadthaus in bester Lage in London und kauft ein Auto. Ob Ausflug oder nicht Ausflug, weiß ich leider nicht. Danach bleiben noch 50.000 Pfund übrig, umgerechnet und inflationsbereinigt ungefähr 3,5 Millionen Euro. und die investierte auf Anraten seines Onkels in Immobilien und Landspekulationen im Westen Kanadas. Das frage ich später noch ab, das wird noch wichtig. Mit der finanziellen und terminlichen Freiheit, steht es auch auf deiner Liste? Nein. Freiheit. Da steht aber auch noch sowas. Was steht da noch? Da steht noch. Ach ja, ja, stimmt. Okay. Freizeit. Mit der finanziellen und terminlichen Freizeit reist Horace kreuz und quer durch Europa, dichtet, gibt sich mit Künstlerinnen und Künstlern ab und feiert ausgelassen. Er genießt den Sommer in Italien und Spanien und die Kunstszene in Paris. Mit Südfrankreich hat es nicht mehr. Dazu kann ich gerade nicht viel sagen. Ich kann aber sagen, dass er eine Wette gewinnt, für die er 3 Nächte am Stück wach bleiben muss und das Pariser Nachtleben genießen. Moment, also muss er 3 Tage wach bleiben oder nur die Nächte? 3 Nächte am Stück, also wie er das jetzt genau anstellt, das überlasse ich deiner Fantasie. Ja. Deswegen habe ich nachts tagsüber geschlafen. Ja, aber es ist ja nicht am Stück dann. Ja, eben. Ja, deswegen frage ich ja. Man kann ja gar keine Nächte am Stück schlafen. Ja, es ist ganz schwierig. Auch in Paris hat Horace das Verlangen, irgendwas Wichtigeres, Bedeutsameres, Größeres als so die üblichen kleinen Streiche zu machen. Er hat einen Plan, zum Beispiel den Präsidenten zu entführen, den er aber nie umsetzt. Aber auch als Joke. Ja, klar. Ja, ja. Als sozialkritischer Witz, weißt du, so mit Kontrast und Arm und Reich und Macht und weißt schon. Wenn ich mir ein bisschen eine Frage nur gerade ein bisschen stelle, kommt sicherlich durch die letzten Lebensläufe, die wir gehört haben, aber irgendwie so mit Frauen mal ein Kind nebenher oder sowas in die Welt setzen, macht jetzt nicht nebenher, ne? Lass dich mal noch überraschen. Okay, also ich hab tatsächlich, also ich schaue ja sehr gerne Filme, ich bin aber kein großer Fan von deutschem Film. Mhm. Und eine Filmreihe, die aus 2 Teilen besteht, die sicherlich nicht die beste Filmreihe der Welt ist, ist Männerherzen. Habt ihr die gesehen? Nein. Nein. Und das ist auch nicht weiter spektakulär. Es sind halt ein paar Freunde, die halt irgendwie Episoden erleben. So immer ein paar Pärchen, Mann und Frau, die dann halt irgendwie Diverses erleben. Aber unter anderem gibt es von Justus von Donani gespielten Schlagerstar. Also wenn ihr Justus von Donani nicht kennt, das Gesicht kennt ihr garantiert. Also das ist ein bekannter deutscher Schauspieler, der auch zum Beispiel bei Der Untergang schon gespielt hat. Ich zeige euch mal kurz. Den habt ihr schon gesehen, oder? Ich bin garantiert. Furchtbar schlecht. Ist egal. Auf jeden Fall spielt quasi einen alternden Schlagerstar, der auch maßlos exzentrisch ist und viel zu viel Geld hat, so. Also und genau so den stelle ich mir vor. Also wer von euch da draußen quasi Männerherzen gesehen hat, langsam habe ich diese Assoziation im Bild so, der keinerlei Ahnung mehr hat, was normal, was kostet, was ein normaler Witz ist, was irgendwie annähernd irgendwie das Volk da draußen denn so akzeptieren mag. Ja. So wirkt es ein bisschen. War das nicht so ein Ding bei, ich überlege gerade, war das ein Oprah-Ding oder Ellen, das Ding, welche Stars eingeladen hat und dann sowas wie ein, ich glaube Bill Gates hatte sie mal da. Und dann so ein, was denkst du, was eigentlich so eine Packung Haferflocken kostet? Und der so, keine Ahnung. Also die halt so. Jetzt verstehe ich aber. Ja, total, weil der kauft jetzt nicht ein. Ich weiß auch nicht, was das Zeug kostet. Also ich meine, Milch kaufe ich halt so. Ja, ja. Keine Ahnung, ich wüsste jetzt ausführlich auch nicht, was ein Tetrapack Milch kostet. Aber jetzt mal blöd gesagt, es ist ja auch andersrum, wenn du solche Finanzmittel wie der hast, dann sagst du halt in der Regel auch, oh, ich hätte gern das und das und das daheim, damit ich kochen kann und ziehst dann halt nicht selber los und gehst einkaufen. Weil blöd gesagt, warum sollst du das unbedingt tun, wenn es für dich finanziell eigentlich wurscht ist und du keinen Bock drauf hast? Ja, selbstverständlich. Da gibt es Schlimmeres. Aber auf jeden Fall, er möchte den Präsidenten von Frankreich entführen, aber dann doch nicht. Aber Spoiler, er macht's nicht. Mhm. Es gibt außerdem Gerüchte, dass er etwas mit dem Diebstahl der Mona Lisa zu tun hätte, aber das ist auch eher unwahrscheinlich. Wer denn nicht? Aber man traut's ihm zu. Einmal wettet jemand, dass Horace es nicht schaffen würde, sich eine Stunde lang auf eine belebte Hauptstraße zu legen und dort liegen zu bleiben. Top, die Wette gilt. Gewitzt mietet sich Horace einen Laster, fährt auf den Champs-Élysées und täuscht eine Panne vor. Dann legt er sich unter den LKW und tut für eine Stunde lang so, als würde er den reparieren. Oh, Champs-Élysées. Ja, man muss sich auch nur manchmal was einfallen lassen. Diesen Streich wiederholt Horace mehrfach an anderen Orten, unter anderem in London. Ich frage mich auch, du brauchst ja für sowas auch immer noch jemand anders. Also, der sieht der lacht, der so eine Wette mit dir eingeht. Ja. Ich habe noch niemanden getroffen, der solche Wetten mit mir eingehen würde. So. Also ich weiß noch, zu Studienzeiten hatte ich irgendwie ein paar Leute, die untereinander die absurdesten Wetten am Laufen hatten. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Ich kenne sogar jemanden, der hat, Grüße gehen raus, die hatten so ein komplettes Punktesystem in ihrem Studium irgendwie sich untereinander aufgebaut, wer für was Punkte kriegt, so irgendwie irgendwelchen Unsinn in der Vorlesung machen oder irgendwie absurd in die Vorlesung kommen, und dann hatten die so eine Art Wettrennen, wer die meisten Punkte sammelt, damit es am Schluss einen König gibt. Ich kann mich gerade nur erinnern, ich habe einmal in einer Wette eine Kiste Bier gewonnen, und weil die verloren hatte, gerade nicht flüssig war, hat er mir das Foto von seiner Verlobten aus seinem Geldbeutel gegeben. Und das hatte ich dann ein halbes Jahr lang, bis er mir eine Kiste Bier vorbeigebracht hat. Was für eine Art von Foto war das, Jürgen? Das war nur Porträt. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist gerade ein bisschen, was? Okay, aber Porträt ist alles fein. Aber das hat mich mitunter in Erklärungsnöte gebracht, dass ich das in meinem Geldbeutel... Wir haben auch sehr unangenehm, hätte ich gesagt. Es war eine Kiste Bier wert, also das habe ich wohl geachtet. Wie ist denn das? Kennst du die? Dieser Bierwert. Ein ganzer Kasten. Die Reisen haben aber, also ihr habt jetzt vielleicht rausgehört, dass er öfter mal in Paris, London, Spanien, überall unterwegs ist. Ne? Die Reisen haben auch eine abenteuerliche, wenn nicht sogar gefährliche Seite. Auf Korsika gerät Horace mitten in einen Fischeraufstand und bekommt einen Schuss ins Knie. Und das war noch nicht mal der einzige Anschlag während der Europatournee. In Venedig lässt Horace sich zum Gondoliere ausbilden, um attraktive Touristinnen durch die Stadt zu fahren. Ah, das sind wir jetzt im Bereich hier. Yeah. Und das geht gleich auf zwei Arten schief, weil zum einen gefällt das nicht immer den Partnern jener Frauen, woraufhin... Komisch! Vor allem, was ist denn das für eine Art? Ich lasse mich zum Gondoliere ausbilden und mache dann vergebene Frauen an, während ihr Mann mit dem Boot sitzt. Also da kommt es dann auch dazu, dass einmal eine Kugel nur knapp seinen Kopf verfehlt. Komisch. Und zum anderen findet eine Frau mehr Gefallen an Horace als er an ihr. Und nachdem sie dann anfängt, ihn zu stalken und aufdringliche Briefe zu schreiben, flieht er aus der Stadt und reist nach Sizilien. Okay. Einem Gondoliere kann man ja auch nicht widerstehen. Der sexieste Beruf aller Zeiten. Welchen Beruf würdest du erlernen, um irgendwo zu landen? Und welchen würdest du lernen, Jürgen? Um irgendwo zu landen? Ja. Also meinst Pilot. Du... Genau. Nein. Jetzt war der Moment schneller. Also ich meine sozusagen bei potenziellen bevorzugten PartnerInnen, wie auch immer. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Pilot aber auch doch. Ich habe nämlich auch gerade gedacht, eine gute Antwort. Pilot ist doch nicht schlecht. Also, so meinst du, wenn das höchste Ziel in meinem Leben wäre, möglichst viel zwischenmenschlichen Leidenschaften, oder? Ich habe gar nicht so weit gedacht, aber sagen wir einfach mal ja. Rohrverleger. Naja, dann Pornodarsteller wäre mir jetzt zu platt, aber wahrscheinlich wäre es dann sowas wie Skilehrer oder DJ. Oh, Skilehrer geht, glaube ich. Skilehrer ist echt schlimm. Tennislehrer wahlweise, wenn du ein bisschen wärmer haben möchtest. Oder vielleicht dann auch mit einer älteren Zielgruppe vielleicht. Oh, ich habe am Wochenende Eiskalte Engel nach zig Jahren mal wieder gesehen. Kann man den noch gucken? Ja, der ist absolut fantastisch immer noch. Okay. Und da ist ja der Cello-Lehrer. Also wenn du dann quasi von hinten auch immer hingreifst noch und quasi so spielst. In manchen Kreisen dann auch der Golflehrer halt, ne? Ja, so. Genau. Ich möchte da einen Schwing einstellen. Das wird nur schlimmer. Das hat überhaupt keinen Sinn. Aber du weißt genau, was ich meine. Leider. Ja, ist schön auch, dass Jürgen derjenige von uns ist, der Golf spielt. Also wir sind ja, ich würde gerne mal wieder Golf spielen. Wenn irgendjemand mal mit mir Golf spielen gehen möchte, meldet euch. Sizilien, was macht man da? Klischee-Kiste auf, Mafia raus, Klischee-Kiste zu. Na. Orangen essen. Ne? Klischee-Kiste 2, irgendwas mit Pizza. Dort besteigt er den Vesuv. Den Ätna. Den Ätna, meine ich ja. Und kehrt nach rekordverdächtigen 5 Stunden wieder zurück. Die rund 400 Kilometer lange Strecke zu steil. Zwischen Genua und Rom legt er in 8 Tagen zu Fuß zurück. Ich habe, wenn ich kurz was zum Thema Berge und Erklimmen, wie ich selbiger sagen darf, die Tage einen Berg erklommen. Zum ersten Mal in meinem Leben einen Tim und Struppi-Band gelesen. What? Noch nie Tim und Struppi gelesen. Ja. Und bin in Erlangen im Comicladen gewesen und habe mich beraten lassen, was ein guter Einstiegsband ist. Und da wurde mir Tim und Struppi in Tibet Oh ja. Jetzt gelegt. Oh, und ja. Da, genau. Und den habe ich dann, während ich im Auto auf jemanden wartete, in 20 Minuten den gelesen. Und? Also ist man auch sehr schnell durch. Ja, war echt in Ordnung, ja. Aber hat mein Leben jetzt nicht verändert. Also ich bin jetzt auch kein riesen Tim und Struppi-Fan oder so, aber da hatte ich mir öfter mal welche aus der Stadtbibliothek ausgeliehen und gelesen. Ich hatte neulich auch mal, also ich bin kein Comic-Nerd und ich hatte neulich mal Bock auf einen Comic, das so, dass ich mir den direkt gekauft habe und meine Kinder haben den dann voll gefeiert, was ich mega lustig fand. Und welcher war das? War Unschlagbar. Unschlagbar ist auch ein französischer Comic und zwar das hast du mir geschickt, mit ja. einem Superhelden, ja. dessen Superheldenfähigkeit es ist, aus dem Raster des Comics auszubrechen. Ah. Also der kann vom Panel in Zeile 1 in das Panel in Zeile 2 kann er quasi beeinflussen und kann durchklettern. Oder ja, da hat man es denn über Comics Zone, dieses Computerspiel. Ja, genau. Also der kann quasi den Rahmen sprengen und das ist... Das fanden die Kinder total mega zu lesen. Also war sehr, sehr lustig. Habe ich jetzt an meinen Neffen verschenkt und mir schon den, oh, das darf ich noch nicht sagen, aber ich habe mir schon den nächsten Band in den... Aber wie bist du denn da drauf gekommen? In den Warenkorb gelegt. Was war denn das jetzt? Was ist denn das für ein Fenster? Von Home Assistant. Was ist passiert? Warum geht es auf? Gute Frage, ich mach's mal. Oh mein Gott. So. Nochmal was? Bitte? Wie bist du auf diesen Comic gekommen? Das ist eine sehr... Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr. Er weiß es nicht mehr. Da wiederum muss ich jetzt dran denken, dass ich Inception die Tage geguckt habe und dann Leonardo DiCaprio Ellen Page fragt so ungefähr, ob sie sich erinnern kann, wie sie hergekommen sind. Weil du fängst im Traum immer quasi mittendrin an. Und sie dann erst realisiert, dass sie jetzt träumt, weil sie nicht weiß, wie sie an diese Stelle gekommen sind. Das stimmt, weil. Das ist jetzt der Moment, wo du realisierst, dass du von uns beiden träumst. Immer wenn ich irgendwo hin will in dem Traum, komme ich da auch nie hin. Ist genauso. Geht euch das auch so? Also mein Favorit war, ich habe eine ganze Zeit lang mal, also ich weiß auch nicht, wie realistisch das ist, aber es gibt ja so ein bisschen Techniken, dass du irgendwann in der Theorie die Möglichkeit haben kannst, dass du im Traum checkst, dass du träumst. Das ist auf jeden Fall cool. So, das, Und ich hatte es ein, zweimal und einmal habe ich mich so wahnsinnig in dem Moment gefreut, dass es geklappt hat, dass ich jetzt bewusst bin, dass ich gerade träume, dass ich vor lauter Aufregung aufgewacht bin. Und ich so, nein! Damn it! In 8 Tagen von Genua nach Rom, 400 Kilometer. Dieses Vorhaben spricht sich schnell rum und in jeder großen Stadt, die er durchquert, wird er jubelnd empfangen. Horace wohnt in den nobelsten Hotels, schießt gerne mal mit dem Revolver durch die Decke seines Zimmers, während er auf dem Bett liegt und liest. Oder auch mal und spielt auch mal Violine. Was mit dem Revolver durch die Decke schießen? Aber da sind ja auch noch Zimmer drüber. Ja, aber wenn die laut sind, muss man auch mal... Vielleicht aber auch nur durch die Bettdecke. Das steht jetzt auch nicht, nicht so genau. Also so ganz dicht ist er nicht, der Bub. Ich sag's aber das merkst du jetzt. Ich sag's, wie es ist. Bald wird er auch festgenommen, allerdings nicht wegen dem Revolver und der Decke, sondern weil er alte Ruinen zeichnet, die ungünstigerweise direkt neben einer militärischen Einrichtung stehen, sodass er der Spionage bezichtigt wird. Das ist auch geil, was der alles gemacht hat und dafür wird er dann festgenommen. Ja, ja. Aber das sind wir doch wieder bei dem Al Capone-Ding. Ja, ja, wegen Steuersachen. Da genau. sind dann Sachen. Das macht ihm jetzt aber nicht so viel aus. Er kennt den Diplomaten der Stadt quasi aus seiner Internatszeit in Eden. Zur Not verkleidet er sich als der. Und so kommt er dann auch recht schnell wieder raus. Und Horace spielt später einen Streich, in dem er Marmelade auf seine Haarbürste schmiert. Also dem Diplomaten, glaube ich. Sonst gäbe das jetzt aus hier. Aus Dankbarkeit, weil er ihm vor den Knast hier steht, Erdbeermarmelade. Ach nee, andersrum. Moment, jetzt habe ich es versaut. Andersrum. Dieser organisiert bald seine Freilassung und spielt Horace später einen Streich, indem er Marmelade auf seine Haarbürste schmiert. Andersrum. Erstmal der Gelackmeierte. Ja. Horace findet es nicht so lustig. Ich wollte gerade eben sagen, dass er wahrscheinlich überhaupt gar keinen Spaß versteht, wenn das jemand bei ihm macht. So. Findet es nicht so lustig, selbst einen Streich gespielt zu bekommen, hält dem Diplomaten daraufhin seinen Säbel an den Hals und fordert eine Entschuldigung. Wow! Also ich wollte sagen, irgendwie Typen Zitronen ins Gesicht zu schießen, witzig. Marmelade abkriegen, nicht witzig. Der geht aber nicht auf die Forderung ein. Damit wiederum erntet er Horace Respekt und spielt ihm nie wieder einen Streich. Also er wird ihm nie wieder einen Streich gespielt haben. Werden. Sollen. Dürfen. Müssen. Sehr viele dieser Streiche richten sich gegen Personen oder Institutionen mit viel Ansehen und Autorität. Horace lebt mit dem edwardischen England in genau der Zeit, in der vererbte feste Klassenstrukturen hinterfragt werden. Welches England? Das edwardische. Das edwardische. Ja, Edward. Das genau, als halt der Edward dran war. Ja, verstanden. Okay. Und da, also da wird halt viel von dem Establishment hinterfragt, so, ne? Also die Aristokratie bröckelt und er ist ja auch aktiv Teil. Also er arbeitet da ja so ein bisschen. Er ist der Stau. Nein, aber er arbeitet ja auch darauf hin, diese Aristokratie so ein bisschen zu untergraben. Genau, ne? Genau. Er verachtet Monet Snobbery und Menschen, die es trotz maximal mittelmäßigen Talents in hohe Positionen schaffen und dann nur aufgrund dieser Position ansehen und Einfluss lieber haben. Lieber gar kein Talent ist ja, dieser. Genau. Also da macht er sich ja auch immer so ein bisschen drüber lustig. Bei der Aufführung eines anspruchsvollen Theaterstücks setzt Horace 4 Männer ins Publikum, die anstelle von Haaren aufgemalte Buchstaben auf der Rückseite ihres Kopfes haben. Die gut bezahlenden Besucher in den Logenplätzen müssen deshalb für die gesamte Dauer des Theaterstücks das Wort Shit vor sich lesen. Ah ja. Also ich wollte sagen, aber das, weißt du, was das Lustige ist? Wenn du einfach sagst, ja, so ein Four-Letter-Word. Ich das ist habe ein stehender Begriff in den USA für ein unflätiges Wort, weil alle von den guten, unanständigen Wörtern vier Buchstaben. Ich meine, ich habe gelesen, dass das je nach Quelle auch Fuck hieß oder Bollocks, was ich eh das schönste. Oh ja, das ist richtig in dieser, britisch. Genau, ja. In dieser Reihe. Wie heißt, gibt es nicht diesen Nevermind the Bollocks? War das nicht so eine, ist das nicht so ein Panel-Show in USA, in Großbritannien mit so Comedians? Weiß ich. Ich weiß gar nicht, irgendwas Bollocks, gab es da. Bollocks ist ein sehr schönes Wort. Ja, ist ein tolles Wort. Ein anderes Mal nimmt Horace den Helm eines Polizisten weg und rennt davon. Ich finde es aber immer so schön, wenn man das nicht so kommen sieht. Ne? So, ja. Das mag ich sehr an diesem Text. Ja. Ungebetene Hausgäste werden gerne in die Psychiatrie eingewiesen, wofür Horace extra Blanko-Formulare von einem Arzt stiehlt. Also. Loco. Vor allem, also irgendwie so diese Dimension von Streich. Also der nächste ist echt der Beste. Ja, jetzt bin ich gespannt. Er veranstaltet auch einmal eine große Party, bei der alle Gäste außer ihm eine Form des Wortes Bottom im Nachnamen tragen. Das ist aber echt schön. Das ist wirklich schön. Vor allem, wie viele Leute musst du kennenlernen und wie gut musst du das einfädeln? Das ist ja großartig. Und es fällt denen halt irgendwann dann im Laufe des Abends auf, wenn sie sich so gegenseitig vorstellen. So, das ist ja großartig. Das ist wirklich großartig. Aber stell dir vor, du machst das und keiner merkt es. Ja, was das für ein scheiß Abend sein muss dann am Ende. Aber das ist wirklich schön. Noch aus Eton kann der Horace... Ich weiß nicht, ob du nicht, selbstzufrieden eigentlich die ganze Zeit vor dich hinkriechst und denkst, mal gucken, ob sie es merken. Und wenn sie nicht passiert, denkst du, so alt ist, hat keiner gemerkt. Also ob das nicht auch schon lustig ist. Ja, wahrscheinlich musste dann irgendwie so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, eine Ansprache halten oder irgendwie dann ein paar Namen einfach so sagen. Ja, aber das wäre doch wirklich merkt. So ein Police Academy-Witz, dass du dann vorne stehst und irgendwie lauter Sachen runterbetest, wo irgendwie die ganze Zeit Anspielung auf Hindernis oder irgendwas. Ja. Und dann. Noch aus Eton kannte Horace den Parlamentarier Oliver Stillingfleet Locker Lampson. Mhm. Das ist auch ein Name. Gesundheit. Hey. Dieser prahlt damit, Horace Locker in einem Wettrennen besiegen zu können. Horace, 90 Tagen um die Welt. Nee, nur bis zum Ende des Blocks. Horace geht darauf ein, gibt dem Politiker sogar noch einen Vorsprung und der Clou ist aber, dass er ihm vor Start des Rennens eine Taschenuhr in die Tasche steckt und als der dann losrennt, ruft er: Halte den Dieb! Tatsächlich wird Locker Lampson daraufhin von einem Polizisten festgenommen. Horace amüsiert sich köstlich und klärt's nicht auf. Klärt die Situation dann aber auf und beide dürfen gehen. Okay. Ist aber noch nicht vorbei. Anschließend fuchtelt Horace allerdings so sehr mit einem Gehstock herum, dass er fast eine vorbeigehende Person damit trifft. Und das wird dem Polizisten dann zu bunt und jetzt werden beide zum Polizeirevier gebracht. Okay. Aber das verstehe ich irgendwie auch ein Stück weit. Locker Lampson darf ohne Strafe gehen. Horace muss wegen Landfriedensbruchs 5 Pfund Strafe zahlen. Ja. Das würde ihn nicht weiter hart treffen. Ich glaube nicht. Am nächsten Morgen ist Horace schockiert, dass der Name Locker Lampson in diesem Zusammenhang in der Zeitung steht. Also, dass er in der Zeitung steht. Hätte es eher das teurere. Dass nicht seiner in der Zeitung steht, quasi. Ach so. Ach nee. Nee, ihm geht's, habe ich jetzt angenommen. Nee, ihm geht's um was anderes. Er wollte den Politiker nicht mit so einem eigentlich harmlosen Streich bloßstellen. Ja, ja. Genau, ja. So was. Um sich zu entschuldigen und aus Scham schickt er dem Parlamentarier ein Telegramm, das seinen eigenen Tod verkündet. Er hat ein ganz, ganz komisches Wertesystem. Ich möchte es nochmal fürs Protokoll aber sagen. Aber sehr, sehr schrägen, intensiven Humor. Das kommt auch nicht so gut an, da Horace durch sein unangenehmes Auftreten in hohen gesellschaftlichen Kreisen oft nicht sehr beliebt ist. Zeitungen schreiben: Why only pretend? Fragezeichen. Oder manche wären froh gewesen, wenn die Nachricht von seinem Tod wahr gewesen wäre. Wow, das war auch bitter, sowas, wenn jemand sowas über dich sagt, wow. Als sich Horace für etwas Unüberliefertes bei einer auch nicht überlieferten Person rächen will, bestellt er kurzerhand bei jedem Londoner Klavierbauer je einen Flügel. What the fuck? Und lässt ihn zeitgleich zur Adresse des Opfers schicken. Wow, vor allem ist sie auch super billig, so ein Flügel. Krassig. Was viel Verwunderung und einen riesigen Stau auslöst. Ich würde sagen, vor allem andere Leute. Aber irgendwie zahlt die auch? Weil das ist ja das Krasse, so ein Flügel ist ja auch drecksteuer. Das, mhm, ist immer, das ist so ein richtiger Reifen-Joke. Das ist immer halt wurscht. Das ist wirklich, ja. Das stimmt. Tell me you're rich without telling me you're rich. So, sein Onkel gibt den irgendwie, es gibt so ein Who is Who, das ist, ich glaube, es ist so ein Magazin wahrscheinlich oder irgendwie so eine Bücherreihe oder irgendwas. Und sein Onkel gibt dort für seinen Eintrag unter Hobbys Schießen, Tennis und Golf an. Mhm. Horace gibt für seinen Eintrag Golf, unter Hobbys an Ficken. Flump, okay. Er wird daraufhin von der Veröffentlichung ausgeschlossen. Komisch. Der Zwiespalt zwischen dem versnobten Leben, in das Horace hineingeboren wird, und der romantisierten Sicht der Arbeiterklasse, die er verehrt, zeigt sich auch in seinem nächsten Streich. Und der folgt zugleich. Mit ein paar Freunden verkleidet sich Horace als Bauarbeiter. Also ich nehme an, die verkleidet einer sich... Einer als Cowboy, einer als Bauarbeiter, einer als Rocker. Ich glaube, welchen Song möchtest du hören? Verkleidet sich jeder jeweils als Bauarbeiter, nicht alle zusammen, als einer. Langweilig. In the Navy. Sie besorgen sich Werkzeug und beginnen mitten auf der vielbefahrenen Piccadilly Street ein Loch zu graben. Ein zufällig anwesender Polizist wird darum gebeten, den Verkehr um die Baustelle herumzuleiten. Natürlich. Und dabei verhalten sich die falschen Bauarbeiter genauso, wie Leute ihres Standes es von Arbeitern erwarten. Es wird erst über das Wetter, dann über die da oben geschimpft, bevor sie nach ungefähr 30 Minuten ihr Werkzeug ablegen und sich ins Ritz-Hotel einmieten und vom Fenster aus das Chaos genießen. Dass am Ende echte Arbeiter aus der echten Arbeiterschicht echte Arbeit verrichten müssen, um hinter ihnen aufzuräumen, hat die Freunde wohl wenig gestört. Ich wollte gerade sagen, aber das ist jetzt ganz schön arschig dafür, dass er eigentlich so das mit diesen Klassen ist irgendwie kacke und Aber wobei, er schickt einfach niemand was offensichtlich. Andererseits, ob die jetzt hier arbeiten oder da oder Hauptsache die haben Arbeit, so, ne, naja. Das ist jetzt ja. Nee, ich meine sozusagen in diesem, mit dieser Gedankenlosigkeit des gemeinen Bürgers gegenüber. Okay. Bauarbeiter sind sowieso ein beliebtes Thema bei ihm. Regelmäßig spricht der Passanten als Vorarbeiter verkleidet an und bittet sie kurz, das Ende einer Schnur zu halten, um bei einer Vermessung zu helfen. Können wir es schaffen? Daraufhin verschwindet er mit dem Rest der Schnur hinter einer Ecke, wo er einem anderen Passanten dieselbe Geschichte auftritt. Okay, es tut mir leid. Aber der ist super. Der tut auch nicht wirklich jemand weh. Das ist wirklich lustig. Das ist so Comicfiguren-Humor. Nee, ich wollte gerade sagen, weißt du, was das ist? Das ist, finde ich, so diese alte, verstehen Sie Spaß? Ja. Wäre das eine alte Nummer. So der Straßengag, was nicht so da gibt es immer so die drei großen Nummern und dann so Quatsch wie so ein Softeis-Spendeautomat, der nicht aufhört, Sachen zu geben oder so Quatsch. Oder dass Leute mit so einer mit so einem Schnittplan von einem Hemd rumlaufen und fragen, ja, ich muss zur so und so Straße und dann den Leuten immer so Schnittpläne hinhalten und sich dann irgendwie hinterweg lassen. So diese kleinen zwischendurch, sowas wäre das. Ja, also den hier finde ich auch nicht schlecht. Ja. Er setzt sich dann auch immer noch in ein nahegelegenes Café und wartet, bis irgendeiner die Geduld verliert und die dann gegenseitig quasi für die Situation verantwortlich machen. Wie das Spider-Man-Meme voreinander stehen und aufeinander zeigen. Horace ist sehr stolz darauf, die Personenauswahl dahingehend optimiert zu haben, dass ein möglichst starker Streit entsteht, etwa indem zwei sehr sture oder eingebildete Menschen ausgewählt werden. Das geht aber, also monitort ihr die irgendwie vorher oder ist das so ein Bauchgefühlssache einfach? Ja, beides. Ich glaube, der hat so viel Erfahrung mit Streichen und mit Reaktionen von Leuten auf Streichen, dass er da ein ganz gutes Gefühl. Aber er arbeitet jetzt auch echt gar nichts mehr, sondern macht jetzt Fulltime. Er hatte noch nie gearbeitet. Gag-Autor. Aber er versucht es auch schon gar nicht mehr. Nee. Okay, alles klar. So. Außerdem ist da der Moment, als er den jungen Prinzen von Wales in ein Schwimmbad werfen will und nur davon absieht, weil ein Freund ihn darauf aufmerksam macht, dass er des Clubs verwiesen würde. Ich frage mich nicht, wie die Story dahinter ist, wie es dazu kommt. Dann ist da auch noch die Geschichte, als Horace eine Kuhherde über die Piccadilly Street treibt. Und Kühe sind auch ein wiederkehrendes Thema, denn ein beliebter Streich von Horace war, die Spitze eines Kuhäuters aus seinem Hosenstall schauen zu lassen. Und wenn genug Leute das bemerkt haben und sich empören, dann nimmt er einfach eine Schere und schneidet es ab. Boah, das ist widerwärtig. Also ich jetzt wirklich in Ermangelung des Wissens also das ist ja ein abgeschnittenes Euter. Ja. Was, ist das keine echt, also hä? Ja, aber ist das so getrocknet oder blutet das da nicht rum oder ich hab wirklich einfach keine Ahnung. Ich Weiß auch nicht. Nee, er hat es ja wahrscheinlich ausbluten lassen vorher. Naja, er hat ein blutiges Euter in die Hose steckt. Ja, aber das ist halt, also das ist jede Erklärung alles ist weird. Das wäre eigentlich aber auch witzig, wenn es dann gescheit rumpsiffen würde. Naja. Bäh. Zur Parlamentswahl 1906, sind wir erst bei 1906? Krass. Gibt Horace sich als Kandidat aus, hält bei einer Wahlkampfveranstaltung eine lange und inhaltlich unsinnige Rede und beendet diese damit, das Publikum mit faulen Eiern zu bewerfen. Das Publikum. Das ist mal geil. Ein anderes Mal geht er als Labour-Partei-Premierminister Ramsay MacDonald verkleidet zu einem Parteimeeting und hält eine reißerische Rede, in der er sich von den Grundsätzen der Labour-Partei distanziert. Das finde ich beim Känguru, in einem der Känguru-Bände ist auch, wo sie sich bei der Bundeswehr einschleichen und dann quasi eine Rede halten als Offizier quasi. Mhm. Und dann es aber nur darum geht, dass du halt möglichst viel Geld verdienen musst, so mit Waffenexport und so. Kennt ihr das? Ist das zum Brüllen? Nee, habe ich jetzt nicht parat. Du, ich muss gestehen, ich habe alle drei Bände, was heißt alle drei, wahrscheinlich gibt es schon viel mehr, alle drei gelesen, aber das ist halt so, keine Ahnung, ich lese da halt immer mal zwei, drei, das sind ja wie so Mikrogeschichten, ne? Die lesen sich halt so weg und dann, nee, ehrlich gesagt, die einzelnen vergesse ich dann immer wieder. Hörbücher höre ich regelmäßig auf dem Einschlafen. Die sind super zum Brillen. Ja, ja. Also ich finde auch, du merkst halt bei ihm in seiner Schreibweise, dass es einfach Texte sind, die eigentlich gelesen gehören und am besten von ihm. Das ist halt, Mit solchen Eingriffen in die Politik macht Horace sich natürlich nicht nur beliebt. Da seine Schwester den späteren Premierminister Neville Chamberlain heiratet, steht auch Horace ein Stück weit in der politischen Öffentlichkeit. Und dem habe ich schon mal gehört. Und er benimmt sich ganz und gar nicht seiner Rolle angemessen. Winston Churchill sagt einmal über Horace, he is a very dangerous man to his friends. Würdest du dir das gerne... Das ist ein schönes Zitat. Das ist ein schönes Zitat. Nachsagen lassen? Ja. Von jemandem wie Churchill. Ja, von jemandem wie Churchill. Aber nicht nur für seine Freunde konnten Horace Streiche gefährlich werden. Mitten im irischen Bürgerkrieg springt Horace mit einem Schwertstock bewaffnet aus dem Gebüsch und stupst den Vizekönig an. Aber das ist ja auch lebensgefährlich. Also der Mann hat ja echt keine Ahnung von was, wo die Grenze ist irgendwie. Als kurz darauf die Leibwachen erscheinen, verkündet er gelassen, ihr seid 20 Sekunden zu spät, der Vizekönig ist bereits tot. Aber er kommt auch, also naja, fehlt dem ein Enzym. So. Er hat ja offensichtlich keinerlei Gespür dafür, dass er sein Leben ernsthaft... Nee, aber weißt du, wenn ich gerade ein bisschen... Oder was ist es? Aber er ist halt einer von diesen Spoiled Rich Kids, die halt dann zur Not Geld auf sowas werfen und damit ist es dann auch wieder okay. Also, aber ne? Also die Kugeln, die dir entgegenschießen, also was... Aber weißt du, wenn ich dann langsam... Du musst erst mal in die Lage kommen, dass du dich rechtfertigst. Wenn ich dann ein bisschen im Kopf langsam bist, so ein Sacha Baron Cohen, der halt hier als... als Ali G jetzt nicht so arg, aber als Borat in diese Figur, auch irgendwie, er hat den Hass von also, keine Ahnung, der geht irgendwo ins Stadion rein, stellt sich auf die Bühne und macht Sachen, wo die Leute ihn alle eigentlich nachher gern verdreschen wollen würden. Ja, aber, also wir haben jetzt nicht zum ersten Mal, wo hier Leibwächter sind, oder halt, klar. Keine Ahnung, oder was wir vorher mit der Schrotflinte hatten, oder den Säbel an den Hals von jemandem. So, also ja, Moment, das hat er ja gekriegt. Er wurde ja dann bedroht. Ja, okay, aber egal. Er hat was gemacht, dass es so weit kam. Von daher bin ich da auch bei dir. Naja, was da auch so ein bisschen dazu kommt, ist, dass man ja so jemand wie der Obrigkeit, also dem König, ja, das ist schon auch irgendwie im Sinne des Volkes, da mal so ein bisschen Spaß mit denen zu treiben. Ne? Und dann kann Horace eigentlich nicht bestraft werden, ohne dass es dann halt schlecht für diejenigen, die ihn bestrafen, aussieht. So, ne? Also das kommt vielleicht auch noch dazu. Die Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs wird stark von einer alternativen Künstlerinnen-Szene vorangetrieben, also Künstler- und Künstlerinnen-Szene vorangetrieben, zu der Horace sich hingezogen fühlt. Er verbringt teilweise ganze Tage im Café Royal, wo ursprünglich der Bourgeois verkehrt, das aber Bourgeoisie? Immer Bourgeoisie. Ja, okay, es tut mir leid. Nein, ich wollte wirklich sagen. Nee, stimmt schon. Wollte ja Bourgeoisie. Ja, doch, ich hab schon verstanden. Es wäre eigentlich Dominiks Job gewesen. Ich hab's parallel gesagt. Nicht zu korrigieren. Du hast wahrscheinlich nicht verstanden, das hört man nachher in der Aufnahme. Ja, ja. Ist das wirklich so? Hast du es nicht gehört? Ich höre gar nichts. Okay. Das aber immer mehr zum Zentrum der Bohem geworden ist. Ja, Boheme? Der schreibt, ich wollte gerade sagen, spricht man Boheme aus. Boheme. Die Boheme. Sind die mit der Rhapsody. Daher kommt auch das Wort Häme. Es wird viel geraucht, ausgelassen getrunken und vergnügt gefeiert. In Horace' Anwesenheit natürlich nicht ohne Zwischenfälle. Ich würde auch gerne mal vergnügt feiern wieder. Oh ja, boah, das ist lang, lang her. Eines Tages äußert sich ein, aber jetzt ist ja bald Cannabis legal, vielleicht ergibt sich da was. Nee, das wird schon ein wenig dauern, denke ich. Eines Tages äußert sich ein anderer Kaffeebesucher abfällig über das Aussehen und Auftreten einer anwesenden Künstlergruppe, sodass Horace einen Limonadenspender auf ihn richtet und eine Schlägerei auslöst, die eine Stunde lang anhält. Eine Stunde? Oh ja. Ja, also mal blöd gesagt, ne. Hätte da manche schon komplette Podcast-Folgen drüber gemacht, über so große, lange Prügeleien. Wer macht denn sowas? Coole Typen. Ein weiteres Mal macht sich jemand über das immer weißer werdende Haar von Horace lustig, woraufhin er verschwindet und kurze Zeit später wiederkommt und fragt, jetzt besser? Schuhcreme drin. Und er hat sich dann knallrot gefärbt. Okay. In seinem gemütlichen Dasein als wohlhabendes Mitglied der liberalen Bohème fühlt sich Horace unglaublich wohl. Er kann den ganzen Tag im Café sitzen, sich mit Künstlern und Künstlerinnen abgeben und hat die Zeit, sich mit der Politik, der Zeit, der Kunst, die er fleißig sammelt, und der Philosophie zu beschäftigen. Mhm. Über seinen früheren Studienfreund Adrian Stevens, der auch beim Zanzibar Hoax eine wichtige Rolle spielte, hat Horace zum Beispiel Kontakt zur Bloomsbury Group, einer Gruppe von intellektuellen Schriftstellerinnen, Schriftstellern, Künstlerinnen und Künstlern. Das wahrscheinlich bekannteste Mitglied dieser Gruppe ist Adrians Schwester Virginia, die mit ihren angeheirateten Namen Wolf. Weltruhm erlangen würde. Genau, weil ich hatte ja mal eine Kurzfolge, eine Achfolge über Virginia Woolf. Da kam er eben auch auf diese Sultan von Zanzibar Story. Genau, das ist ein, das kennt man so in Geschichtsforen und auf Reddit und sonst wo. Das habe ich tatsächlich, bin ich dem auch schon begegnet. Ja. Aus dieser Gruppe entsteht auch die Idee für das nächste große Ding. Um 1910 gibt es im Vorlauf zum Ersten Weltkrieg ein großes maritimes Wettrüsten zwischen Deutschland und Großbritannien. Im Rahmen dieser Materialschlacht entwickelt die britische Marine die Dreadnought. Ein bahnbrechendes neues Schiff. Oder spricht man es anders aus, Dominik? Nein, alles gut. Marinehistoriker sprechen allgemein von einer Prä- und Post-Dreadnought-Zeit, damit ihr einen Eindruck von der Tragweite dieses Schiffstypen bekommt. Und jetzt liebe Grüße an den Sven vom Ochmeno-Podcast, der über solche Dinge auch irgendwie immer ganz viel erzählt. Hatte der die Story auch schon? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber sozusagen, er hat dieses Thema mit diesen Dreadnoughts beleuchtet. Das ist, kommt das jetzt in deinen Unterlagen ein bisschen? Ja, also ganz kurz. Weiß der Jürgen, der liest es gerade erstmal. Also, nein, alles gut. Das aber, ist gelogen und aber irgendwie auch ein Stück weit richtig. Ich hoffe, ich habe es noch vernünftig in Erinnerung. Wie gesagt, hört euch den Original-Podcast an. Wie gesagt, der heißt Ochmeno. Ansonsten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war, dass sozusagen diese Dreadnoughts in ihrer Bauform einfach alles platt gemacht haben zum damaligen Zeitpunkt. Dann kam aber sozusagen wieder eine neue Technologie und hat die alle in einem Schlag im Endeffekt obsolet gemacht. Das war wie, du baust einen Superpanzer und eine Woche später kommt jemand mit einem megawendigen Fahrzeug um die Ecke, das einfach um den Panzer außen rum fährt und das Ding völlig nutzlos macht. Okay. Und deswegen sozusagen die Post vorher und die, nachher. Die Nachherzeit. Genau. Okay. Weil vorher haben sie alles platt gemacht und dann waren sie nutzlos. Und oder ne, gegen die neuen Schiffe. Ein Freund von Horace dient Anfang 1910 auf einem anderen Marineschiff und er bittet ihn, im Rahmen der freundschaftlichen Rivalität, die unter den Schiffsbesatzungen herrscht, den Jungs von der Dreadnought mal eins auszuwischen. Also er wird jetzt auch gebeten quasi. Zu einem Scherz. Da muss man natürlich Horace nicht lang bitten und auch seine Freunde helfen da kräftig mit. Sie planen lang und gründlich einen Streich. Und spannend ist, dass Adrians und Virginias Cousin, ich bin heute habe ich es echt schwer. Ich überlege gerade, ob Jazz heute die Abkürzung ist für Joke as a Service. Joke as a Service. Oh, ich will es haben. Und wer gerne Witze mag, github.com/derphilipp/flachwitze. Ich habe ein Flachwitz-Repository. Also es ist wichtig, dass die quasi einen Cousin auf der Dreadnought stationiert haben. Mhm. Und sie entscheiden sich dazu, den Zanzibar-Hoax im Prinzip 1:1 zu wiederholen. Statt Zanzibar wählen sie aber dieses Mal Abessinien, ein Kaiserreich auf dem Gebiet des heutigen Äthiopien. Ich wollte es gerade sagen, das gibt's immer, gell? Der Plan sieht vor, verkleidet anzureisen, sich das Schiff als potenziell interessierte Käufer und politisch Verbündete zeigen zu lassen und dann wieder abzureisen. Mhm. Vor allem aber halt hier mit Militärgeheimnis und so ist das, finde ich mal, noch eine ganz andere Nummer als ich lasse mir mal die Uni zeigen. Kurz vor dem geplanten Termin bekommen jedoch immer mehr Freunde kalte Füße und springen vom Plan ab. Der Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt, den Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt zu verarschen, ist eine Sache, die Marine eine völlig andere. Der Philipp hat es gerade hier vollkommen richtig erkannt. Mhm. Widerwillig nehmen sie sogar auf ihren dringenden Wunsch Virginia mit, die sich nicht nur als dunkelhäutige Person, sondern auch als Mann verkleidet. Das ist jetzt ein interessanter logischer Sprung, aber es soll wohl heißen, sie machen trotzdem mit ihrem Plan weiter. Die Freunde denken sich afrikanisch oder zumindest fremdklingende Namen aus, die insgesamt hier nicht erwähnenswert sind, mit der Ausnahme von Mendax, was lateinisch ist und sich mit Lügner übersetzen lässt. Es zeigt sich, das ist immer wie ein bisschen in den schlimmen amerikanischen Filmen oder auch, keine Ahnung, das ist nicht bei Doom, das ist ein, ja, es gibt da, it's Dr. Betrüger. Und du denkst das so als Deutscher, Alter, ihr habt jetzt wirklich die Figur Dr. Betrüger genannt. Und wer hätte es gedacht, irgendwie nach der Hälfte betrügt ihr die Leute. Komisch, komisch. Es zahlt sich also aus, dass die Seeleute keine umfassende klassische humanistische Bildung haben. So, ne? Ja. Glück. Ja, aber ehrlich gesagt, ich auch mit Latein nichts im Hut, von daher. Am 7.2.1910 treffen sich eben diese wieder beim Kostümbildner Clarkson. Ja, da waren wir doch schon eben mal. Eben diese, also die Cambridge Absolventen, die habe ich gerade übersprungen. Die treffen sich wieder bei dem Kostümbildner. Geben die alten Kostüme zurück gegen Geld und holen sich neue. Sie lassen sich dort falsche Bärte machen, wieder viel Aufwand, ne? Blackface, Turban, Gewänder, das ganze Programm. Horace spielt einen Beamten des Außenministeriums und Adrian einen Übersetzer. Und trotzdem bekommen sie eine Verkleidung, um nicht erkannt zu werden. Also auch der Übersetzer. Adrians Kassen, ach so, ja. Ach komm, ey. Ich krieg's heute schon auch keinen Satz richtig raus. Mach's doch mal auf Fränkisch, der Cousin. Nein, nein, nein. Okay. Ich krieg das schon hin. Ich glaube nicht. Ich schaff das schon. Ja. Jürgen, Jürgen, Jürgen, Jürgen. Adrians Cousin. Das ist auch der Wechsel von Englisch auf Französisch, der mir immer das Genick bricht. Der arbeitet ja auf diesem Schiff und deswegen muss sich auch der Übersetzer natürlich logischerweise verkleiden. Die Trainot. Anschließend geht es noch wieder zum Fototermin. Das war das andere Bild, das ich euch vorhin da, glaube ich, gezeigt habe. Und danach zum Bahnhof. Und Horace hatte bei der Bahn ein Empfangskomitee bestellt. Ja, was man offensichtlich alles so extra bestellen kann. Das wäre aber geil, irgendwie wenn tatsächlich auf bahn.de oder so einfach in irgendeinem Untermenü aber das Empfangskomitee wäre. Das wäre heute noch ein Mega-Joke, wenn du das machen würdest. Du lässt einfach für irgendjemanden ein Empfangskomitee anrücken. So. Das wäre aber auch wieder so ein, wo ich sagen würde, das ist so ein Scherz, das tut keinem weh, irgendjemand sowieso vom Flughafen abzuholen, aber mit so einer Parade von irgendwie so, ja, der Herr Müller. Notiz an mich selbst. Ja. Das ist wie, wenn du dem Kellner sagst, dass jemand Geburtstag hat an deinem Tisch, so, ne? Ein bisschen. Ja, also das Komitee steht da, setzt sie dann in den Erste-Klasse-Wagen und dann fahren sie los und auf der Fahrt tatsächlich vertreiben sie sich die Zeit, dass sie noch ein paar Wörter Suaheli lernen. Natürlich. Guter Zeitpunkt, das doch mal zu machen. Ja, bessere Vorbereitung als beim letzten Mal, würde ich sagen. Während sie im Zug sitzen, sendet ein Freund folgendes Telegramm. Prinz Makaleen von Abyssinien und Begleitung kommen um 4.20 Uhr heute nach Wymouth. Wymouth. Er will Dreadnought sehen. Holen Sie ihn ab, entschuldigen Sie kurzfristige Ankündigung, vergaß vorher zu senden. Dolmetscher begleitet Sie. Auf dem Telegramm fehlt das wichtige Zertifikat OHMS, On His Majesty's Service. Das fällt in der Hektik, die daraufhin auf der Dreadnought ausbricht, aber nicht auf. Uns. Schnell wird das Schiff geschmückt, Autos und Fahrer werden organisiert. Und die Kapelle kennt jetzt aber die Hymne von Abyssinien nicht. Und auch Fahnen von dem Land haben sie logischerweise nicht an Bord. Also spielen sie einfach in the Navy. Stattdessen wird das nächstbeste Äquivalent genommen. Ausgerechnet die Hymne und die Flaggen von Sealand Feind. Sansibar. Auch auf Seiten der Besucher und Besucherinnen geht einiges schief. Ein Begleiter hat eine Erkältung, wobei sich bei jedem Niesen der falsche Bart ein Stückchen löst. Und wie durch ein Wunder schaffen... Das ist auch so ein Police Academy Humor, ey, ist was Doofes. Wie durch ein Wunder schaffen sie es, das Wiederankleben trotz der vielen Menschen an Deck zu verstecken. Als es anfängt zu regnen und ihre Schminke droht abgewaschen zu werden, sind sie einfach schlagfertig und sagen, hier, das englische Wetter ist uns viel zu nass und kalt, wir wollen unter Deck jetzt die Führung fortsetzen. Und die auf der Fahrt gelernten Suaheli-Grundlagen sind natürlich auch schon längst wieder vergessen. Stattdessen unterhalten sich die Abyssinier in einem Kauderwelsch aus Latein, Griechisch und Nonsenswörtern und profitieren wieder von der, naja, anderen Ausbildung der... Jetzt ist wieder die Frage, ist jemand an Bord, der zufällig Suaheli kann? Bisher noch nicht. Das ist jetzt aber nicht das einzige Verständigungsproblem. Der schwerhörige Horace hat einige der vergebenen Namen seiner Mitreisenden nicht richtig verstanden und spricht sie mehrfach falsch an. Ja. Besonders brenzlig wird das, als er Adrian mit dem sehr deutsch klingenden Namen Kaufmann vorstellt. Bedenken einiger Matrosen, warum ein Deutscher das Schiff besuchen darf, werden vom Empfangskomitee zum Glück nicht ernst genommen. Daraufhin muss Adrian trotzdem schnell einen deutschen Akzent improvisieren. Dr. Betruger! Den er komischerweise auf der Fahrt vom Bahnhof zum Hafen noch nicht hatte. Das interessiert der Kunde. Seeluft. Interessiert erkundigt sich der neue Deutsche nach den Uniformen und Auszeichnungen und deren Bedeutung. Als sie Essen angeboten bekommen, nutzen sie die altbewährte Ausrede mit der besonderen Zubereitung aus religiösen Gründen. Und zum Glück weiß keiner der Seeleute, dass die Religion in der Abyssinia das Christentum ist. Also ja. Auch Kreuze an Ketten, die Teil der Verkleidung waren, helfen ihnen nicht auf die Sprünge. Das ist eigentlich noch geiler. Das ist so geil, dass sehr offensichtlich ist. Schnell wird das heißt, warum sollte man das dann hinterfragen an der Stelle? Das ist halt. Schnell wird außerdem erfunden, dass die Gäste zum Sonnenuntergang nach Mekka beten wollen. Da der Admiral Batu keine muslimischen Religionsausübungen auf seinem Schiff sehen will, verschiebt er einfach den Sonnenuntergang um eine Stunde. What? Wie kann man denn den Sonnenuntergang um eine Stunde? Ey, wenn du die britische Marine bist, dann geht so einiges. Naja, es gibt üblicherweise gibt's halt ein Zeichen zum Tagesende für die Schiffe der Flotte. So, ja, damit so, die, so mega offensichtlich schon dunkel und der Leute damit die, alle, damit die alle gleichzeitig dann ihre Flaggen irgendwie einholen und so. Und naja. Hol die jeden Tag eine Flagge ein? Ich denke, ja. Okay. Und so viel Zeit muss sein. Also die anderen Schiffe sind auf jeden Fall ordentlich verwirrt, als dieses Signal eben ausbleibt. Ne? Zum Schluss ihres Besuchs lädt Horace das Angebot, Salutschüsse abzugeben, dankend ab. Vor den Gastgebern begründete er das mit der Aussage, die Franzosen hätten auch nicht geschossen. Was? Ich weiß nicht. Später wird er sagen, er wollte den Soldaten nicht die Arbeit machen, die mit dem Reinigen der Kanonenrohre nach den Schüssen zu bringen ist. Das vielleicht. Gibt es einen echten Grund? Wir müssen das nehmen, was er überliefert. Irgendwo zwischen eine Straße aufgraben und Kanonenrohre putzen ist also die Grenze, die durch einen Streich verursachte Arbeit nicht überschreiten darf. Finde ich auch ein sehr schöner Hinweis. Nach einigen Stunden Aufenthalt sind alle froh, dass sie nicht aufgeflogen sind, selbst als Adrians und Virginias Cousin direkt vor den beiden salutiert hat. Wegen ihrer Verkleidung haben sie seit Stunden nichts gegessen oder getrunken und sind insgesamt total erschöpft und wollen jetzt nur noch aus den Kostümen raus und sich ausruhen. Und Horace verzögert die Abfahrt des Zuges allerdings noch, indem er darauf besteht, dass der falsche Prinz vom Zugpersonal nur mit weißen Handschuhen bedient wird. Es wird also im Bahnhof gewartet, bis entsprechende Handschuhe beschafft wurden. Exzentrisch! Das ist so, ja, du musst auch wirklich in deiner Rolle auch zieh's wirklich durchziehen. Am nächsten Tag begibt sich Horace ins Außenministerium. Teils, um sich zu stellen, teils, um die Aufmerksamkeit und das Chaos nach seinem Streit zu genießen. Im Ministerium hat allerdings noch niemand von den Vorkommnissen gehört. Schließlich ist aus Sicht der Dreadnought-Besatzung nichts vorgefallen, was eine Meldung wert gewesen wäre. Jetzt ist die Frage, bringt man das raus und befleckt damit eventuell das Sicherheitsgefühl gegenüber der britischen Marine? Nein, das ist totgeschwiegen, ist doch logisch. Naja. Also ich meine, der Staatsbesuch war ja offiziell von genau dem Ministerium angekündigt, ne? Mit dem falschen Telegramm. Und pro forma wird trotzdem die Nachricht von dem Verrückten, der vorgibt, auf der Dreadnought gewesen zu sein, nach oben weitergereicht. Also er sagt schon, ne, dass es war und sie glauben ihm aber nicht. Und darüber erfährt dann aber natürlich auch die Schiffsbesatzung, dass der Besuch nicht echt war. Und wenn die Öffentlichkeit erfährt, wie leicht es ist, Telegramme von hohen Ministerialpositionen zu fälschen, und dass sie darauf reingefallen sind, würde das ein großes Sicherheitsrisiko bedeuten. Genau. Und deshalb ermittelt Scotland Yard jetzt gegen die Gruppe, wobei sie nicht beweisen können, dass die jetzt für das Telegramm verantwortlich waren. Die hatten eigentlich auch ein Alibi, die saßen im Zug. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben vom Zug aus dem Telegramm. Also ob es da dann irgendwie eine... Aber du hast doch gesagt, der Kumpel von ihnen hat es geschickt. Ah, der hat's von... Ah, der nicht im Zug war. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du sozusagen um 9 Uhr schickst du das, das sind wir im Zug schon. Und das dann Detail ist mir entgangen, du hast vollkommen recht. Ist jetzt Spekulation, aber... Ja. Aber wie haben sie dem Bescheid gesagt, aus dem Zug? Na, halt vorher schon. Das haben wir halt abgesprochen. Pass auf, um 9 schickst du das Telegramm, das sind wir schon im Zug. Damit hatten die quasi ein Alibi für die Zeit, ja. Andere Straftaten als das Senden des falschen Telegramms können Horace und seinen Freunden nicht angehängt werden. Die Identität des Freundes, der das Telegramm gesendet hat, da steht es jetzt tatsächlich, wird tatsächlich erst deutlich später bekannt. Er sendet einen Brief mit ungenutzten Bahnkarten an die Bahn und bittet um Rückerstattung der Kosten. Also der hatte wahrscheinlich dann auch ein Ticket Bahnticket und hat einfach und gesagt, dadurch fällt es dann auf, dass einer nicht, der involviert war, nicht wahrscheinlich. Hätte es viel geiler gefunden, wenn es Virginia Woolf gewesen wäre. Genau, und die Handschrift aus dem Brief, das er dahin schickt, die wird dann mit der Telegrammkarte verglichen und so kommen sie dann irgendwie. Aber Scotland Yard hat bis dahin eigentlich schon überhaupt kein Interesse mehr, den auch irgendwie zu belangen. Der Streich ist schon einen Monat alt und es ist überhaupt besser, da gar nicht so großes Fass aufzumachen. so eine Sicherheitslücke und so, ne? Es wird quasi auch jetzt mit der Gruppe so ein Abkommen getroffen, dass eigentlich keiner darüber irgendwie sprechen darf, aber es ist dafür schon viel zu spät. Ja, vor allem, das muss ja ein Lauffeuer sein an Weitererzählen und hier Gerüchten und tatsächlich werden die Freunde ab dem Zeitpunkt der Vereinbarung für mindestens Jahrzehnte nicht mehr öffentlich über den Streich reden. Aber zwischen dem Streich und der Vereinbarung liegen mehrere Wochen. Also sie haben quasi eine ganze Weile das schon gefeiert und beigetreten. Hey, und sag's keinem weiter. Genau. Zwinker, zwinker. Na, da wussten sie ja noch gar nicht, dass sie das vereinbaren werden. Ja, aber sozusagen, das ist ja die ultimative Möglichkeit, irgendwas zu verbreiten. Also, ich meine, die hatten jetzt einige Wochen, wo sie darüber geredet haben. Es geht natürlich groß durch die Presse, weil dieses Schiff auch das Symbol der militärischen Überlegenheit ist, ne? Der volle Nationalstolz. Und es wird berichtet, dass der Prinz als Ausruf von Freude immer wieder Bunga Bunga gesagt haben soll. The fuck? Und wahrscheinlich hat er das nicht, aber das verbreitet sich danach quasi wie ein Meme. Okay. Ja, also das Bunga-Bunga-Meme. Ich wollte sagen, Bunga-Bunga, denke ich an ein anderes Staatsoberhaupt. Ich auch, aber... Und nicht in positiv. Vielleicht kommt es auch daher, wer weiß. Wo auch immer die Dreadnought anlegt, laufen Kinder hinter den Matrosen her und rufen Bunga-Bunga. Als die Dreadnought 1915, 5 Jahre nach dem Vorfall, ein feindliches U-Boot rammt und versenkt... Torpedoboote? Lautet das erste Gratulationstelegramm... Bunga Bunga. Bunga Bunga. Auch, ich mein, wir haben ja auch schon mehrfach mit dem stolzen Briten zu tun gehabt, so der dann irgendwie, ja, keine Ahnung, hier. Ja, und da, das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was du den Briten antun kannst, dass ihr Nationalstolz derart befleckt wird. Das kann sein. Ne? Mhm. Anders als Scotland Yard gibt sich die Marine nicht mit der nicht existenten Bestrafung zufrieden. Also die Marine mag das jetzt nicht auf sich sitzen lassen. Es liegt zwar rein rechtlich keine Straftat vor, allerdings ist die Schiffsbesatzung deutlich in ihrer Ehre gekränkt und im Rahmen der Rivalität zu der Besatzung anderer Schiffe, also ich meine, die haben das ja eigentlich angezettelt, ne? Die anderen, das war so ein bisschen, die hatten dann eigentlich ja nichts damit zu tun, aber zumindest geht's auf die anderen Schiffe zurück. Deshalb steht eines Tages Willi, der Cousin der Stevens, bei Adrian zu Hause und paukt ihm Alf? Ordentlich die Meinung. Ich hoffe doch nicht, dass der Vater von Alf... Ich hoffe nicht. Außerdem der Vater von Alf. Also der Vater in der Familie Tanner. In der Serie von Alf, also Willy Tanner, genau. Das wäre eigentlich Dominiks Job gewesen, dich darauf hinzuweisen. Willy Tanner. Ein Kodex der Marine verhindert allerdings, dass er ein Familienmitglied bestrafen kann und Virginia darf als Frau ja sowieso nicht belangt werden. Deshalb lässt er sich wenigstens die Namen und Adressen der anderen Beteiligten geben, damit die eine gerechte Strafe bekommen. Ja, also er ist quasi der Cousin auf dem Schiff, geht zu dem einen, der dabei war, aber dem darf er nichts tun, was auch ein ganz komisches... Das ist eine ganz komische Regel, ja. Marinerecht ist. Und Virginia, die ja da auch mit denen noch verwandt ist, aber die darf auch nichts. Und jetzt will er aber wissen, gelingt hat. Duncan Grant, einer der Mitverschwörer, sitzt gerade beim Frühstück mit seinen Eltern, als ein paar großgewachsene Marinesoldaten mit Knüppeln bewaffnet das Haus betreten, den Jungen schnappen, in ein Auto stecken und schnell wegfahren. Bunga Bunga. Beunruhigend. Bunga Bunga. Die Mutter ist ob der Entführung ihres Sohnes angemessen erschüttert. Der Vater schaut im Gegensatz dazu sehr gelassen, kaum von seiner Tageszeitung auf und meint, das werden schon die Jungs von der Dreadnought sein. Hui. Sie fahren aufs Land hinaus und sind irgendwo zwischen enttäuscht und verwundert, dass Duncan sich nicht wehrt. Er fühlt sich auch es fühlt sich falsch an, halt jemanden windelweich zu schlagen, der sich nicht wehrt und der auch selber ja nicht Gewalt aus. Also ich meine, es wäre was anderes, wenn er die irgendwie hinterrücks geschlagen hätte oder irgendwas, aber die waren ja nicht gewalttätig. Also sie geben ihm ein paar leichte symbolische Klaps auf den Hintern und dann bieten sie ihm an, ihn wieder nach Hause zu fahren. Very British. Very British. Very British. Obwohl Duncan noch im Schlafanzug ist, lehnt er dankend ab und nimmt den Zug nach Hause. Jetzt muss ich eher an diese absurde Australien-Folge von den Simpsons-Ding mit dem Stiefel. Wo er ja genau gestiefelt werden soll, Bart. Einige weitere Mitverschwörer bleiben von dieser Strafe verschont, weil sie nicht in London wohnen und nur mit einer List in die Stadt gelockt werden könnten, was allerdings nicht getan wird. Na, so Flyer, Freibier. Somit bleibt nur noch Horace übrig. Der ist allerdings ziemlich krank, als man ihn zu Hause besucht. Und er lässt seine Besucher in den Salon führen. Und da wird von ihm verlangt, dass er die Szene auf dem Schiff noch einmal nachspielt und sich dabei im Namen der ganzen Gruppe entschuldigt. Also die Matrosen, die jetzt bei ihm zu Hause stehen. Horace verweigert das, sodass die Soldaten ihn dann doch verprügeln wollen. Jetzt kommt Horace Horace's Butler mehrmals in den Salon und der kriegt diese Androhungen mit und ist so bestürzt, dass er die Polizei rufen will. Horace kann ihn aber wieder ein bisschen beruhigen und kann sagen, hier, nee, das braucht's nicht. Er findet aber auch, dass er eigentlich zu krank ist, um jetzt hier irgendwie verprügelt zu werden. Und stattdessen schlägt er vor, dass der erste Offizier des Schiffs sich mit ihm trifft, wenn es ihm besser geht. Und der darf sich dann aussuchen, ob Boxhandschuhe, Schwert oder Revolver verwendet werden dürfen, um die Ehre wiederherzustellen in einem Duell. Okay, aber hä? Echtes Duell? Na, das ist jetzt sein Vorschlag. Okay. Nachdem der Offizier das ablehnt. Okay, du nimmst die Boxhandschuhe, dann nehme ich das Schwert. Nachdem der Offizier das ablehnt, schlägt Horace im Scherz vor, wenn er dem Offizier 6 Hiebe auf dem Allerwertesten bescheren dürfe, würde er im Tausch auch seinen eigenen Hindern für gleich 4 Hiebe zur Verfügung stellen. Zu Horaces Überraschung willigen die Männer der Marine ein, sodass sie ein paar Straßen weiter in einer Gasse hinter einem Müllcontainer mehr symbolisch als gewaltvoll sich gegenseitig Stockhiebe auf den Po geben. Das klingt irgendwie alles sehr homoerotisch. Ich weiß auch nicht, warum sie jetzt aus dem Wohnzimmer raus dann in irgendeinem Müllcontainer gehen. Das stimmt eigentlich, ja. Ja, da steht auch explizit noch, das ist nicht Code für irgendwas. Ja, das klingt schon sehr Code für irgendwas, ehrlich gesagt. Allerdings, anschließend geben sich alle die Hand und gehen getrennte Wege. Für die Marineoffiziere ist die Sache damit erledigt und die verletzte Ehre wiederhergestellt. Okay. Kein Kinkshame. Kein was? Kein Kinkshaming. Was, Kinkshaming? Kein Kinkshaming. Aber das ist ja auch, also diese Art. Wenn Leute einen Kink haben. Was ist ein Kink? Also ein Kink ist eine Neigung. Ein Fetisch. Ah, okay. Das ja, einen ganzen Fetisch, aber ja. Okay. In der Richtung. Ein ganzer Fetisch. Das ist nur ein halber. Ja, nee, das trifft haben Sie auch einen halben Fetisch? Aber also diese Art der Ehrwiederherstellung, das würde ich mir heutzutage schon manchmal auch wünschen. Ne? Weil heute gibt es... Nee, eine Mülltonne. Nein, aber so ja, durch eine ja. Geste quasi ja. Dinge zu klären und nicht bis aufs Blut sich irgendwie zu verprügeln und noch ein Messer zu ziehen. Ja. So wie dein Alltag sonst aussieht. Ja, Ansbach statt der Gewalt. Na ja, genau. Gab's mal eine Doku. Ja, selten so gedacht. Es ist die Zeit der großen Kostümpartys. Eine der größten, die nur wenige Monate nach dem Dreadnought-Hoax stattfindet, hat über 4000 Gäste in der Royal Albert Hall. Dort gibt es Elefanten, Bären, Piraten, oft die Königin Victoria. Und verkleidete auch. Cowboys, Indianer, Königinnen und Könige. 40 Kunststudentinnen zwängen sich in einen gigantischen Stofftunnel und stellen so einen 80-beinigen Grippevirus dar. Oh mein Gott. Nein! Gibt's davon Bilder? Das ist ja fantastisch. Ich habe leider keine. Dafür haben sie sich sogar elektrisch blinkende Augen irgendwie besorgt. Fast noch auffallender sind allerdings die überdurchschnittlich vielen apessinischen Prinzen. Der Streich hat die Bevölkerung fasziniert und in der Mainstream-Kultur... Oh, nein, ernsthaft. Oh. Ja. Krass. Geil. Ja, also das war wirklich ein ganz großes Ding. Also die Geschichte wird sich bis heute erzählt. Das Volk kennt die Geschichte. Je näher der Erste Weltkrieg rückt, desto roher werden Horace' Streiche. Mindestens zum Teil inspiriert von der Party- und Künstlerinnen- und Künstlerszene, mit der er sich umgibt, sieht er seine Aktionen nicht mehr als einzelne Witze gegen die Obrigkeit zur eigenen Unterhaltung und Gesellschaftskritik, sondern als Performance-Kunst. Bis zu dem Punkt, wo sein ganzes Leben nach und nach zu einem Kunstwerk wird. Ach, jetzt erst. Jetzt erst. Diese Kunst hält natürlich immer noch der Gesellschaft den Spiegel vor, wird aber auch immer abstrakter, zumindest in den Augen einiger unerträglicher. Zumindest in den Augen einiger unerträglicher. Ja, also eine Typ, der mit der Waffe bedroht wird, fand das bestimmt... Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst, was jetzt kommt, wenn ich ehrlich bin. Lautes Furzen und Pöbeln stehen ebenso auf der Tagesordnung wie das Vortäuschen von Ohnmacht, Krampfanfällen oder sogar dem eigenen Tod. Aber vieles davon hat er vorher doch einfach schon gemacht. Ja. Okay. Macht's halt aber jetzt macht das mehr im Namen der Kunst. Okay. Im Namen der Kunst. Auf Partys stürzt sich Horace die Treppen herunter oder er betritt vor einem sich nähernden Zug das Gleis, nur um sich nach einer geglückten Vollbremsung der Lokomotive lässig die Zigarre an eben dieser anzuzünden. Also schon, aber gibt's da eine Verfilmung? Ich kenne keine. Aber ich weiß ehrlich gesagt, also auch nicht, würde mich fast wundern, wenn es da nicht irgendwas gäbe, wo das auch mal aufgegriffen wird. Aber die Zigarre an der Vollbremsung. Ja, also hat ja keine Angst vorm Tod. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er hops geht bei einer dieser Sachen, ist ja also schon sehr, sehr wahrscheinlich. Also gerade hier Vollbremsung von der Lokomotive. Sagen wir mal so, ich glaube, der Gedanke an den Tod schreckt ihn nicht sonderlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob er eine Todessehnsucht würde ich ihm jetzt nicht andichten wollen, aber ich glaube... Für einen guten Gag geht das Risiko ein. Ja, für einen guten Gag musst du auch mal sterben. Weitergehen als andere. Ich wollte sagen, es ist doch immer ein Freundschaften gefährden, aber nee, er gefährdet sich. Andere Aufführungen von Horace Spontankunst sind weniger gefährlich und somit witziger. Zum Beispiel, als er sich im Schaufenster eines Möbelhauses in ein ausgestelltes Bett legt und schläft. Schön. Das finde ich höchst sympathisch. Das würde ich auch gerne mal machen. Auch das gesellschaftliche Frauenbild der Zeit wird von Horace künstlerisch thematisiert. Der Schriftsteller Shane Leslie sitzt einmal mit Horace in einem Taxi. Horace hat eine nackte Frauengruppe dabei. Ich weiß auch nicht, wo die her hat. Aber die fahren mit ihm im Taxi durch die Gegend. An seiner Meinung nach passender Stelle öffnet er während der Fahrt die Autotür, eine Puppe. Da steht Gruppe. Okay. Ich habe auch verstanden, dass eine... Sei mein Zeuge. Eine Gruppe von nackten Frauen hätte ich jetzt auch witziger gefunden. Eine Gruppe hier in meinem Text, aber es ist eine Puppe. An seiner Meinung nach passender Stelle öffnet er während der Fahrt die Autotür, schlägt die Puppe mit dem Kopf gegen den Asphalt und schreit: Undankbares Flittchen. Wow. Dann bricht der Erste Weltkrieg aus. Deswegen. Die Übergänge sind einfach dahin. Was für eine schöne Übergang. Wahre Grund des Ersten Weltkriegs wird Sie erstaunen. Während Horace in jungen Jahren noch ein großer Befürworter von Krieg war und nur zu gerne als Kriegsheld gestorben wäre, ist er in der Zwischenzeit nicht nur zum Sozialisten, sondern auch zum Pazifisten geworden. Sehr vernünftig. Dominik checkt gerade, ob das die Stelle war. Das mein Stichwort, das kommt jetzt gleich. Stimmt noch. Weil es werden jetzt Menschen sterben. Ja, ich meine jetzt mal ehrlich, irgendwie Erster Weltkrieg, wo sie dann auch jetzt die ersten Mal mit Giftgas rummachen, das ist halt auch einfach, also das hat halt null mehr von irgendeinem romantischen, ehrenhaft oder irgendwas Krieg. Und ich meine, er würde in der Abbildung überhaupt noch möglich. Würde sich jetzt wahrscheinlich immer noch freiwillig melden, aber er ist ja taub halb und hat eine vergangene Kriegsverletzung, wurde mehrmals angeschossen. Ganz jung ist jetzt auch nicht mehr, ne? Ja, aber er ist auch noch nicht wahnsinnig alt. Mhm. Wo sind wir jetzt? 1918? Er ist 81 geboren, dann ist er 37. Gerade noch auf die Kurve gekriegt, kurz bevor es peinlich wird. Viele seiner Freunde, darunter auch die beim Sansibar und Dreadnought Hoax dabei waren, werden eingezogen. Muss ich mal eine Sache fragen. So. Also erstens, gibt es dieses Wort auf Deutsch wirklich? Hoax? Weil es ist ja, also ich kenne nur Englisch Hoax. Ja, also, aber Hoax, sagt man das wirklich im Deutschen? Ich glaube schon. Ja, und wenn nicht, mache ich das einfach. Ja, ab sofort habe ich es erfunden. Dann sage ich das einfach. Okay. Also Hoax habe ich schon als deutsches Wort auch schon verwendet gehört. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein deutsches Wort ist, aber die deutsche Aussprache, würde ich sagen, ist nicht unüblich. Okay. Schaut mich nicht so fragend an. Alles gut. Ich fange an, mir zu zweifeln, wenn ihr das tut. Ach, Papa, so schnell geht es nicht. Das stimmt. Also viele von seinen Freunden, die da dabei waren, die werden für den Krieg eingezogen, wenn sie nicht gerade als kriegswichtige Künstler deklariert werden, wobei ich gar nicht wusste, dass das a thing ist. Ein kriegswichtiger Künstler? Naja, es gibt ja so die Künstler, ne, die so die Soldaten an der Front besuchen. Ja? Das ist ja so ein Ding bei den Marilyn Monroe Amerikanern und es war früher auch schon so, aber dass es da wirklich dann kriegswichtige Künstler gab. Also wenn ich als kriegswichtiger Künstler eingeschätzt worden wäre, hätte ich das auf meine Visitenkarte geschrieben. Ja. Dominik Schmidt, kriegswichtiger Künstler. Horace hat seine eigene Art, den Krieg zu unterstützen. Als Unterhalter tritt er bei einem Ball für Soldaten im Heimaturlaub auf. Mit zwei Helfern stolziert er die Tische entlang und verteilt Tischtennisbälle, die Anwesenden kichernd herumwerfen, bis niemand mehr laufen oder tanzen kann und die Kellner nicht ihrer Arbeit nachgehen können. Horace verschwindet und genießt das Chaos. Es ist auch irgendwie ein sehr merkwürdiger und eigenwilliger Scherz. Aber naja. In den Schützengräben erzählt man sich Geschichten von dem Mann, der die Gesellschaft aufs Korn nimmt und witzige Streiche spielt. Also, ja, von daher erfüllt er schon eine wichtige Aufgabe wahrscheinlich. Ein Angebot, Witze für die moral anhebende Soldatenzeitung zu schreiben, lehnt Horace allerdings aus moralischen Gründen ab. Zu sehr verabscheut er den Krieg und will nicht fester Teil seiner Maschinerie werden. Immer mehr von Horace' Freunden sterben. Allein von den Sansibar-Hoaxern ist die Hoaxern, das klingt auch falsch, Dominik. Scherzkeksen. Sansibar-Hoaxern. Scherzkeksen. Ist die Hälfte schon im ersten Jahr tot. Das ist nicht sehr lustig. Horaces Patriotismus wird dadurch nur noch mehr gesteigert. Muss ich korrigieren tatsächlich, weil es macht viel mehr Sinn, dass das Pazifismus in dem Moment ist. Du hast vollkommen recht, Dominik. Ja. In dieser dunklen Zeit gibt es allerdings auch einige Lichtblicke. Als Horace mal wieder als Spätwirkung seiner kindlichen Diphtherie mit einer Lungenentzündung das Bett hütet, besucht ihn die 25-jährige Deborah Weber, die darauf bald bei Horace einzieht. Mhm. Ein unverheiratetes Paar, das zusammen wohnt und dazu noch zwei so komische Vögel, Das geht ja nun mal gar nicht. Die Nachbarschaft munkelt. Die Haushälterin des Nachbarhauses schreibt einen Brief an Horaces Mutter, dass er mit seiner Freundin um 2 oder 3 am Morgen die ganze Gegend wach hält. Wie genau die beiden das tun? Ja, ist auch schön, wo wir jetzt gerade schon rausgefunden haben, dass er schon 37 ist und dass er immer noch an seine Mutter einen Brief geschrieben wird. Stimmt. Horace und Deborah verstehen sich auf jeden Fall gut. Deborah war gerade mit ihrer 7-jährigen Tochter vor ihrem Mann geflohen und war froh, in Horace so einen tollen Mann gefunden zu haben. Er schreibt seiner Mutter, dass die Beziehung ganz toll sei, aber nicht auf Dauer sein würde. Mutter, die Beziehung ist toll, aber nicht auf Dauer. So wird es da drin gestanden haben. Für Horace ist die ganze Geschichte also nur ein Zeitvertreib. Der momentane Zeitvertreib nimmt ein jähes Ende, nachdem Horaces Mutter ihn in die irische Heimat zurückruft. Die Heimatluft, sagt sie, sei bestimmt heilsam für seine kranke Lunge. Horace vermutet, dass seine vorherige Haushälterin sich mit den Nachbarn gegen ihn verschworen hat und die Mutter gedrängt hat, ihn in die Heimat zu bitten. Kurz zuvor hatte Horace seine eigene Haushälterin nämlich entlassen, nachdem sie von seinem Porzellan mit seinem Silberbesteck von seiner Erdbeermarmelade gegessen hatte. Von meinem Tellerchen. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Widerwillig folgt Horace also dem Ruf seiner Mutter und lässt Deborah in London zurück. Aber what the actual fuck? Also jetzt nochmal, der ist 37 Jahre alt, nur bei Mami sagt er, soll heimkommen. Ja. Okay. Hinterfragen wir nicht weiter. Wie alt bist du, Dominik? Älter als 37. Ich glaube, da er ja ohne Vater, also dein Vater ist ja früh gestorben. Ich glaube, dass der da schon auch so mit einer, wie soll ich sagen, mit einer anderen Mutterfigur vielleicht aufgewachsen ist als okay. andere in seinem Alter. Yeah. Und gerade so eine, naja, die über so einen ganzen Hofstaat auch bestimmt zu Hause, ne, auf dem Anwesen. Könnte ich mir vorstellen, dass das was damit Deswegen zu tun hat. Schärfere Ansagen macht. Aber auch in Irland gibt es junge, hübsche Frauen. In Dublin lernt Horace 1917 die 17-jährige Denise Daly, wie Daly ohne I, kennen und er war 37, ja, haben wir ja gerade schon ausgerechnet. Sie war von zu Hause ausgerissen und findet bei Horaces Tante ein neues Zuhause. Die beiden sind glücklich miteinander und nur wenige Monate, nachdem Horace London und somit auch Deborah zurückgelassen hat, hält er um ihre Hand an. Am 39.09.1918 heiraten die beiden. Das halte ich für ein Gerücht. Aber es ist wahrscheinlich der 29. Denise ist Erbin eines umfassenden Vermögens. Im Vergleich zu seinem eigenen Vermögen? Ja. Da möchte ich wissen, was sie ist, die Erbin der Rockefeller. Ich weiß auch nicht, ob jetzt wirklich von seinem Vermögen zu diesem Zeitpunkt noch so wahnsinnig viel. Ja, what the fuck? Ist. Ich meine, du hast doch selber aufgezählt, wie viel das war. Da muss schon noch ein bisschen was naja, sein. Naja, er hat es ja an seinen Onkel verkauft und hat viel Geld in Schwachsinn. Ach, das haben wir gar noch nicht aufgelöst, ja. Er hat viel Geld in Schwachsinn, nein, viel Geld in Kanada investiert. Das ist nicht so super gewesen. Also, die ist reich, ja, und man würde sie heute wahrscheinlich als freigeistig und burschikos bezeichnen. 1918 war das gesellschaftliche Bild noch ein anderes, was dazu führte, dass ihr nicht zugetraut wurde, selbstbestimmt zu handeln, sodass das Vermögen von einer Bank fremdverwaltet wurde, um den Nachkommen zu dienen. Also die hat quasi reich geerbt, aber die wurde auch mit 17 oder auch mit 18 noch nicht quasi für voll genommen und durfte noch nicht über ihren Reichtum Krass. Verfügen. Der Britney Spears-Effekt. Das macht den beiden jetzt zunächst nichts aus, weil Horace ja noch genug Geld für die beiden hat, also ein bisschen was hat er noch wohl. Und er weiß aber auch gut, wie man Geld ausgibt. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon gelernt. Vielmehr ist es eine Gemeinsamkeit, das Leben sehr charakterstark und impulsiv zu leben, was die beiden wahrscheinlich zusammengebracht hat. Gleichzeitig bietet sie natürlich auch Potenzial für Konflikte. Ausgerechnet am 1. April 1919 sind Denise und Horace auf Hochzeitsreise in Paris. Am frühen Morgen eben diesen Tages verteilt Horace Pferdemist auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Ah ja, okay, das ist jetzt witzig, weil das ist die Stelle, wo du mich hättest korrigieren müssen, dass es nicht um Paris, sondern um Venedig gibt. Und damit ist dieser Prank viel lustiger, weil es in Venedig keine Pferde gibt. Hä, und ist das Common Knowledge? Sollte man das wissen, dass es in Venedig keine Pferde gibt? Naja, gut, das ohne Straßen. Das muss man nicht wissen, aber in dem Moment, wo es einer sagt, muss man sich denken, ach ja, stimmt. Naja. Ah, stimmt. Horace hat den Pferdemist in der Nacht zuvor per Gondel vom Festland an die verlassen. Vor allem, das ist auf seiner Hochzeitsreise. Ja, vor allem. Hat aber nichts Besseres zu tun. Vor allem ist das sozusagen, das ist jetzt erst der Payoff das hat er Jahre geplant, deswegen auch diese Ausbildung zum Gondolier gemacht, nur damit er jetzt diesen Prank durchziehen kann. Der Mann plant sein Leben, ey. Bald nach diesem Spaß hatten die beiden noch mehr Spaß und eine gemeinsame Kaum Tochter. Vorstellbar. Und eine gemeinsame Tochter, Valerie. Die drei ziehen sich aufs irische Land zurück und führen ein idyllisches Spießer-Bilderbuch-Familienleben. Das glaube ich keine Sekunde. Valerie. Das ist auch schön, wie du quasi von ihrer Geburt im gleichen Satz, dass die drei sich zurückziehen, als ob das Kind da mitentschieden hätte. Ja. Sie merken bald, dass sowohl Horace als auch Denise zu temperamentvoll und charakterstark sind, als dass das irgendwie in dieses Bild von dieser langweiligen Landleben-Familie passt. Und immer wieder gibt es Konflikte. Horace zum Beispiel ist ein wahnsinniger Spätaufsteher und als Denise einmal Gäste empfängt, ist er gerade im Bad und hat keine Lust, sich zu beeilen. Irgendwann schickt Denise sogar die Gäste, um am Bad zu klopfen und zu fragen, wann er fertig ist. Stattdessen geht er nur mit einem Handtuch begleitet zum Fenster und wirft wortlos alle möglichen Gegenstände heraus, darunter Wischeimer, Ornamente und Schuhe. Ah, da hat er auch schon bessere Nummern abgezogen, würde ich sagen. Ja. Auch äußere Unruhen belasten die junge Ehe. Politische Unruhen in Irland gegen die britische Besatzung und der damit im Zusammenhang stehende IRA-Terror. IRA. Das ist ein schwieriges Wort für einen Franken. Das geht nicht spurlos an dem britisch-irischen Paar vorbei. Menschen britischer Abstammung, wie Horace es ja zumindest zur Hälfte ist, werden aus ihren Häusern vertrieben, bevor die geplündert und anschließend abgebrannt werden. Dass Horace mit den Iren und somit der IRA sympathisiert, hilft ihm nur insofern, als ihr Haus nicht abgebrannt, aber trotzdem ausgeräumt wird. Glück im Unglück nennt man das wohl. Das Paar fühlt sich auf dem isolierten Landsitz nicht mehr sicher und Horace entwickelt eine ausgeprägte Alkoholsucht. Diese rettet ihm aber auch mindestens einmal das Leben. Er kommt, in Klammern wie auch immer, in die Situation, einen britischen Spion enttarnt zu haben. Horace gibt sich ihm gegenüber als der legendäre Militär- und Unabhängigkeitskämpfer Michael Collins aus und schickt ihn zurück nach London. Als Resultat dieses Streichs hat er wenige Tage darauf zwei englische Sicherheitskräfte in seinem Hotelzimmer, die 5000 Pfund Kopfgeld auf Michael Collins einstecken und Horace auf der Stelle erschießen wollen. Der eloquente und trinkfeste Horace säuft die beiden einfach gastfreundlich und großzügig unter den Tisch. Okay. Eine sehr absurde Story. Ja, so, jetzt kommt es dann langsam zur Geldknappheit. So, das ist jetzt der letzte Sargnagel für die Ehe. Mhm. Der Unterhalt von so viel Besitz bedeutet laufende Kosten, also immense laufende Kosten. Aber das war ja auch die ganze Zeit schon, ne? Ja, aber er hat jetzt halt so langsam alles aufgebraucht. Naja. Und diese Immobilienspekulationen in Kanada, die bringen auch nicht die auf den Kopf. Ja. Und das ist vorsichtig formuliert. Also ich glaube, auf Wikipedia steht es ein bisschen drastischer, dass er damit halt auch wahnsinnig viel Geld verloren hat. Wenige Häuser sind fertiggestellt oder gar vermietet. Das einzige vollständig vermietete Haus brennt ab. Und Horace misstraut seinen Verwandten vor Ort, die stets unerklärliche Spesen abrechnen. Mhm. Ja. Schon bald ist da ein jüngerer, vermögenderer und nicht alkoholkranker Mann und Denise ist weg. Wieder allein kehrt Horace nach London zurück und hat wieder Zeit für einen größeren Streich. Endlich ist er die Familie los. Ein Bekannter prahlt damit, dass er sich einen Königstitel kaufen kann. Lord of Sealand. Klammer auf, entdeckt ihr schon eine Parallele zu, King sagen wir, anderen gekauften Adelstiteln, Fragezeichen? Ja, ich nicht. Horace nutzt die Gelegenheit, verkleidet sich als kroatischer Beamter und lädt ihn in ein Londoner Stadthaus ein, das er sich für die Aktion leiht. Er klärt die Formalitäten, lässt einen Scheck für die Anzahlung unterschreiben und bietet den Kunden, in einigen Stunden zur Krönungszeremonie wiederzukommen. Als er dies tut, sitzen Horace und einige Freunde an einer reich gedeckten Tafel, neben ihnen feierlich eingerahmt der unterschriebene Scheck und prosten ihrem Opfer zu. Ja, okay. Hat man schon besser gesehen. Kann man machen. Und bringt mich hauptsächlich zu der Frage, Dominik, hast du endlich diesen Scheck aufgehängt in deiner neuen Wohnung? Nein, der wird auch nicht aufgehängt. Warum? Ich habe räumliche Begrenzungen. Wir haben darüber schon geredet. Du hast den aufzuhängen. Ja. Im Eingangsbereich. Kannst du noch ins Klo hängen? Ist das groß genug? Ja, das Klo schon, ne? Das ist groß genug. Du kannst es auch in den Wandschrank hängen, meinetwegen, aber es muss hängen. Ein paar kleinere Streiche finden in dieser Zeit auch in London statt. Horace steigt in ein Auto ein, hält dem Fahrer seinen Kugelschreiber an die Schläfe und befiehlt ihm, zu einem Hotel zu fahren. Dort angekommen, erklärt er dem völlig aufgelösten Opfer, aus einem oberen Fenster sei ein Gewehr auf ihn gerichtet. Es solle bitte exakt 10 Minuten warten. Das ist aber auch nicht lustig. Ich jetzt sagen. Das ist voll der Psychoterror. Und dann wegfahren, woraufhin Horace ins Hotel verschwindet. Das ist einfach nur gemein. Mensch, und dann nimmt er noch so eine Bäckertüte, pustet sie auf und haut drauf. Voll lustig. Ein, Ein anderer Streich soll das Stehlen der berühmten Kronjuwelen beinhalten. Horace besucht den Tower of London mehrfach, findet aber keine kreative oder witzige Idee, den Raub und den dazugehörigen Streich umzusetzen. Stattdessen. Oh. Das ist doch krass, wenn die jahrhundertelang versucht hätten, die zu klauen und er kommt jetzt aus einem Gag heraus. Aus dem Gag raus, ja. Den perfekten Plan. Ja. So. Stattdessen klopft er bei wohlbetuchten Menschen und wirft ihnen vor, sie hätten seine Frau entführt. Das ist der nächstbeste Scherz. Er verschafft sich Zugang zu den Häusern, versucht bei der vermeintlichen Suchaktion maximales Chaos, entschuldigt sich kurz und verschwindet. Auf dem Straßenstrich geht er zu Männern, die von einer Prostituierten begleitet werden und erzählt ihnen, die Frau sei seine aus dem Irrenhaus ausgebrochene Tante. Ein weiteres Mal mietet er das Nachbarhaus einer kranken Frau, nur um dort Geräusche zu produzieren, die die Hausangestellten der Frau glauben lassen, ihr Arbeitsplatz sei verflucht, bis alle kündigen. Moment, aber wie böse ist denn das? Die Frau ist krank und dann hat sie kein Personal mehr. Scherz. Ja, also mega witzig. Das ist ja further proving my point, dass er irgendwie mit Moral und Grenzen hat das so gar nicht. Nee. Ich glaube, bei dem sind jetzt auch einfach alle Schalter umgelegt. Oh, ja. So, der hat überhaupt keine funktionierenden Filtermechaniken mehr. Weiß ich nicht. Weil ganz ehrlich, einfach vorhin der Scherz mit, ich halte jemanden eine Knarre irgendwie im Kopf oder halt irgendwie richte sie gegen jemand und drück ab und es war noch nie sehr ausgeprägt. Nee, wirklich nicht. Naja, aber das ist jetzt noch nicht lange her. Also ich sage ja, der ist jetzt einfach komplett durch. So. Der hat keinen Kompass mehr, moralischen. Solche teils unmoralischen Streiche und auch insgesamt der Lebensstil sind natürlich nicht billig. Und obwohl Horace das Arbeiten und die Arbeiter so verehrt, ist er sich selbst viel zu eitel, um für Geld zu arbeiten. Für Zeitungskolumnen, die ihm angeboten werden, fehlt ihm die Disziplin und für andere Jobs auch. Einmal scherzt er, der einzige Beruf, den er sich vorstellen kann, ist Drehorgelspieler. Dann kann er an das Instrument ein Schild mit den Bilanzen seiner Überseeinvestitionen hängen. Arbeiten im klassischen Sinne kommt für Horace sowieso nicht in Frage, auch wenn er das inzwischen finanziell nötig hätte. Das zeigt einmal wieder, wie romantisiert und vielleicht auch etwas unehrlich vor sich selbst das Fable für das Arbeitertum des jungen Horace in Cambridge war. Seine Tochter Valerie zieht inzwischen zwischen Verwandten hin und her. Durch das gesicherte Vermögen ihrer Mutter ist es wenigstens möglich, dass sie zur Schule gehen kann. Also so schlimm ist es jetzt scheinbar um ihn schon bestellt. Und allgemein ist sie auch nicht von Geldsorgen oder der Verantwortungslosigkeit betroffen. Aber sie wächst jetzt nicht so unglaublich wohlhabend auf wie Horace zu seiner Zeit. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Naja, also die kann ja jetzt wirklich auch nichts für. Ne? Also, ja, aber er ist ja in einem absurden Reichtum groß geworden. Ja. Und hat seiner geistigen Gesundheit aber sie gerade wächst, getan, in einer getrennten Familie mit einem alkoholkranken Vater, der offensichtlich ein Psychopath ist, auf. Also weiß nicht, ob Geld das kitten kann. Ich glaube, ich weiß es. Die Antwort ist nein. Horace' Alkoholismus wird in dieser Phase noch schlimmer. Das heißt, das Wort Alkoholismus hast du jetzt gerade auch sehr betrunken aus. Es wird noch schlimmer, sodass er sich eines Tages vornimmt, nur noch, in Klammern Ausrufezeichen, Wein, Cider, Sherry und Aperitifs zu trinken. Das nehme ich mir auch mal vor, demnächst. Über Weihnachten 2 Wochen frei mache ich das auch mal. Ja, ein bisschen reduzieren kann man schon mal machen. Zusammen mit seinem Freund, dem Maler Augustus, kippen sie es alles in einen Eimer und rühren sie es um. Macht er sich wieder zu längeren Wanderungen auf. Was als therapeutische Selbstfindungsreise startet, wird allerdings schnell zum misogynen Wettbewerb in den Dörfern auf dem Weg, möglichst viele Frauen anzubaggern. Irgendwann scheiden sich die Wege. Für Horace geht es über Korsika und Algerien nach Tunesien, bevor er wieder in die Heimat zurückkehrt. Als er nach London zurückkehrt, ist alles anders als früher. Es ist mehr demokratisch, es gibt weniger Klassenzwang. Man könnte sagen, der Klassenkampf, den Horace mit seinen Streichen kämpfte, ist gewonnen. Ist doch eigentlich auch schön. Ja. Schöne Feststellung. Ich finde es auch schön, wie er jetzt eigentlich schon pleite ist und mehr Länder von einem Satz bereist, als ich mein stimmt. Leben lang bereisen werde. Wobei auf der anderen Seite irgendwie... Ja, aber zu Fuß. Ist jetzt ein bisschen die System, ja, muss er trotzdem finanzieren. So. Aber es ist auch so ein bisschen die Frage, hat er jetzt wirklich was dazu beigetragen? Oder? Überlasse ich dir, das zu entscheiden. Ich würde sagen, das überlasse ich den Zuhörenden. Horace hat auch nicht mehr das Geld und das Ansehen, das er einmal hatte, um als de facto Teil der High Society gegen die Existenz einer High Society anzuwettern. Und Horace ist unter den neuen jungen Generationen höchstens in Form von Erzählungen ihrer Eltern bekannt. Die Legende. Die Piccadilly Street wird einmal von einer feuchtfröhlichen Gruppe Jugendlicher aufgegraben, eine Hommage an einen Mann, den sie kaum noch kennen. Aufgegraben? Nein, das hat er doch auch mal gemacht, die Piccadilly Street aufgegraben. Haben sie sich als Arbeiter verkleidet? Ach da, ah, ja, wie bei Ghostbusters 2, ja, ja, wo sie den Schleim und den Schleim, den Ooze. In den 20er Jahren verschwindet Horace zumindest aus einer Ooze war Ding hier. Aus der sicheren Quellenlage und auch der allgemeinen Gesellschaft mehr und mehr in die Bedeutungslosigkeit. Ninja Turtles. Hochverschuldet verbringt er Tage mit Tennis und Squash oder in Cafés, die er sich noch leisten kann. Stimmt das denn? Er fängt an, seine Biografie zu schreiben, wahrscheinlich als Auflage eines Gläubigers. Ist das das Buch, was du gelesen haben solltest und der Kollege gelesen hat? Gelesen haben solltest, wow. Das ist nicht von ihm geschrieben. Also das ist es nicht? Nee. Das ist so geil, wenn er so jetzt in einem Halbsatz erfährt. Das ist aber auch so very, very sophisticated Photoshop-Work hier auf dem Cover. Mhm. Schau dir mal das Schiff an und... The Sultan of Zanzibar. The Bizarre World and Spectacular Hoaxes of Horror. Und das Schiff hat jemand in MS Paint mit dem Radierwerkzeug ausgeschnitten. Ja, das ist wohl wahr. Ich wollte gerade sagen, ich finde es jetzt... Ja, ja. Na, da war halt die Wasserkante. Oder ich schnalze mal ein wenig aus. Da war die Wasserkante. Ja, ja, ja, ja. Aber das ist irgendwie ist es doch ganz charmant. In dem Zustand trifft der Mavis Wright laut mehreren Quellen bezaubernde junge Frau, die als Tellerwäscherin in einem indischen Restaurant arbeitet. Davor war sie Kindermädchen in Wimbledon und Arbeiterin in einer Fabrik für Marmeladengläser-Etiketten. Also mit Marmelade zieht sich's durch, ne? Das ist ein wiederkehrendes Bild, ja. Mhm. Das Arbeiten hat sie also dem undisziplinierten Idealisten Horace voraus, mhm, so auch den Umgang mit Geld, denn Horace hatte nie gelernt. Aber Wimbledon ist ein Stadtteil von London. Ja. Wimbledon und ein berühmtes Tennisturnier. Mhm. Da habe ich schon gedacht, so, Erdbeeren. Vielleicht ist sie nur dafür eingestellt, dass sie da auf Kinder aufpasst, während Wimbledon die Leute im Zuschauerrang hocken. So ein bisschen wie bei der Ikea im Bällebad. Ah ja. Ja. So stellen wir das vor. Aber mit seinem Nachwuchs, hat er da jetzt noch Kontakt oder ist eine Tochter, oder? Ja, aber ist das Mutter ab und puff, oder? Das war ja gerade so ein bisschen angedeutet, so die wird halt ein bisschen hin und her geschoben, aber ich glaube, er hat nicht wahnsinnig viel Kontakt mit ihr. Okay. Aber die haben sich jetzt auch nicht verstritten, also das wüsste ich jetzt auch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Mutter die so ein bisschen auch von ihm fernhält. Mhm. Zwischen Horace und Mavis gibt es bald nach dem ersten Treffen eine gegenseitige Faszination. Sie ist intelligent, aber wenig gebildet. Er ist ein interessierter Zuhörer und ein Mann von Welt, der ihr viel beibringen kann. Sie ist bildhübsch und er ist an mehr als nur ihrem Körper interessiert. Da Dominik den Kopf interessiert. Körper? Wo? Horace macht bald einen Heiratsantrag, aber sie sagt... Jetzt. Nein. Er ist ihr wahrscheinlich zu eifersüchtig. Daraufhin leben sich die beiden zuerst auseinander, bevor sie wieder miteinander in Kontakt kommen. Beim zweiten Versuch sagt sie dann ja. Das ist die romantischste Geschichte aller Zeiten. Das Geld wird auf Horaces Seite immer knapper. Rechnungen und Schulgeld für Valerie bleiben unbezahlt, aber ganz gibt Horace die Hoffnung nicht auf, dass sich in Kanada doch noch alles zum Guten wendet. Dann wird er Mavis das Leben geben, das sie verdient. Also er ist da noch, es ist noch nicht abgeschrieben, glaube ich, seine Investition. Naja. Weil Horace zuvor viele Hochzeiten als Gelegenheiten für Streiche genutzt hat, versucht er das Datum seiner eigenen zweiten Hochzeit geheim zu halten. So will er verhindern, dass sich an ihm gerecht wird. Horace hat zum Beispiel einmal arrangiert, dass ein Freund beim Betreten der Kirche von einer Frau hysterisch mit den Worten "Verlass mich nicht!" festgehalten wurde, woraufhin die eigentliche Braut die Hochzeit ablassen wollte. Wow! Also... Das Datum wird dann aber doch bekannt, sodass Horace das Gebäude mit einem falschen Bart betritt. Als Bräutigam inkognito auf die Hochzeit zu kommen, ist schon auch unglaublich clever. So eine Nasenbrille, ey. Mavis hat in der Aufregung vergessen, ihren Lockenwickler rauszunehmen. Insgesamt ist die Zeremonie kurz und wenig glamourös. Das finde ich irgendwie fast schon sympathisch. Ihren Lockenwickler rauszunehmen. Er mit falschem Bart und sie mit Lockenwickler. Ja. Das ist bestimmt auch geil. Schau mal, ob da ein Hochzeitsfoto drin ist. Die Hoffnung auf Besserung der finanziellen Situation bestätigt sich nicht, sodass sie ihr Hab und Gut in eine Aufbewahrung geben und vor ihren Gläubigern und dem teuren Leben nach Frankreich fliehen. Dort leben sie ein gutes Leben in einer Zweizimmer-Dachgeschosswohnung eines Gasthauses, bald auch zusammen mit einer Katze. Aber irgendwie schön. Irgendwie auch schön. Ja. Horace besucht die örtliche Bibliothek und liest und schreibt viel. Da Mavis kein Französisch spricht, ist sie allerdings sehr von ihrem Mann abhängig und fühlt sich dadurch deutlich eingeschränkter als Horace, der das gute Wetter, die gute Literatur und das unbeschwerte Leben genießen kann. Sehr gut. Unter einem Vorwand, ihren Bruder zu besuchen, kehrt sie deshalb nach England zurück. Wow, das ist hart. Hm. Komm nie wieder. Dieses Mal ist Horace ernsthaft versucht, sein Verhalten zu bessern und somit die strapazierte Ehe zu retten. Er verbietet sich sogar selbst das Bier, versucht früh aufzustehen und arbeitet viel und diszipliniert an seinem Buch. Doch auch er muss schließlich einsehen, dass seine Frau mittelfristig nicht nach Frankreich zurückkehren würde. Er fragt, wen sie in London trifft und wie sie sich finanziell über Wasser hält. Dass sie arbeitet, kommt für ihn als strengen Ehemann nicht in Frage. Er kann sie zwar seiner Meinung nach nicht zum Arbeiten zwischenzwingen. Ich werde dich zwischenzwingen. Zwischenzwingen. Bis mir was Besseres einfällt. Zwischen zwei zwingen, zwetschgen, zwitschern zwei. Zwiebeln. Zwitter. Zwiebeln. Zwischen. Hier steht zwischen, es tut mir leid. Zwingen. Wenn sie es nicht will, aber er kann es ihr sehr wohl verbieten, obwohl sie es will. Denkt er. Boah, das ist das Satz. Er kann sie zwar seiner Meinung nach nicht zum Arbeiten zwingen, wenn sie es nicht will, aber er kann es ihr sehr wohl verbieten, obwohl sie es will. Mhm. Ja. Das ist jetzt der Moment, wo ich einfach das durchwinken möchte, weil ich jetzt auch langsam nach Hause will. Ja, ich habe mal versucht, drüber nachzudenken, aber okay. Ja, aber guck dir doch an, in Deutschland hattest du doch bis wann irgendwie doch absurd lang so ein, wenn eine Frau arbeiten will, dann braucht sie Genehmigung vom Ehemann. Ja, aber meines Kenntnisstandes nach ist er in Frankreich und sie in England und da frage ich mich, wie er ihr verbieten will zu arbeiten. Per Fax. Guter Punkt. Dagegen. Ey, Fax. Oh, nee, hier steht, es gibt einen regen Briefwechsel. Ah ja. Er fleht sie an, nach Frankreich zurückzukehren. Sie schickt ihm Literatur und Zeitungsausschnitte und berichtet über das aktuelle Geschehen in London. 1933 kehrt sie doch nach Frankreich zurück. Auch ganz schön exzentrisch, wenn er die ganze Zeit ein ernstes Thema mit ihr anfangen will und sie einfach nur hier Wetterbericht zurück. Hier, die Queen hat Schnupfen. Doch der Zauber der Ehe ist weg. Sie bekommt einen Sohn, wobei eigentlich allen klar ist, dass der nicht von Horace ist, sondern von Augustus, dem Maler und guten Freund von Horace, mit dem er diese Wanderreise gemacht hat. Ja, naja, klar, als ob ich mich nicht erinnern würde. Eines Tages steht bei den beiden die Polizei in der Wohnung. Es gibt Probleme, weil Mavis keinen französischen Ausweis besitzt. Oh. Die Situation wird angespannt, weil Horace die Beamten als Schweine und Makrelen beschimpft. Nach einer mündlichen Verwarnung pöbelt er weiter. Verdammt seien alle Franzosen und besonders die Polizei. Ja. Makrele ist auch so ein Wort, was sich irgendwie nicht durchgesetzt hat. Das klingt auch wieder nach Monty Python Makrele. Irgendwie. Makrele. Als der Verleger für den Horace seine Autobiografie schreibt, stirbt mit ihm auch diese letzte Hoffnung auf finanziellen und somit vielleicht auch gesellschaftlichen Aufschwung. Du arbeitest ewig an dem Leben, an einem Buch und dann irgendwie stirbt der Typ, das dir verlegt hätte. Ja, aber also dieses Buch, glaube ich, könntest du auch einem anderen Verleger verkaufen. Naja. Glaube ich. Kommt drauf an, was er reinschreibt. Oder ob es einfach lauter leere Seiten sind und es nochmal wieder Joke ist. Ja. Oder ob er es vielleicht verbrennt. Weil hier steht nämlich, Horace verbrennt alle Manuskripte. Nur die, die in England in der Verwahrung liegen, bleiben verschont und dienen noch bis heute als Zeugnis der vielen bunten und kuriosen Geschichten rund um William Horace de Vere Cole. Dieser lebt inzwischen in einem dunklen Zimmer, dass er allerdings bald für eine geringere Miete gegen ein noch dunkleres Zimmer eintauscht. Jetzt wird es ganz dunkel zum Ende hin. Oh Gott, ey. Es hatte keinen Fußboden. Nur was? Nur Erde. Und er muss sich mit Ratten teilen. Ich habe jetzt gedacht, das ist so ein im zweiten Stock. Das ist so ein Turm oder so ohne Boden. Ja, sie haben 1,3 bis 4 Meter. Sie müssen sich ja gut festhalten. Ich hatte keinen Boden. Die Reaktion von Philipp war jetzt echt so, what the fuck? Ja, ich habe halt, the laws of gravity. Ja, ich habe halt gedacht, so was soll das irgendwie? Nicht im Sinne von kein gedeckter Fußboden, sondern irgendwo weiter oben. Der Mann, der so viel getan und so viel erlebt hat, verbringt sein ärmliches Ende eher mit Existieren als mit Leben. Am 25. Februar 1936 wird er tot auf seinem Stuhl sitzend gefunden. Wahrscheinlich ist er am Herzversagen gestorben. Ist ja schön, dass er noch einen Stuhl hat, wenn er schon keinen Boden hat. Sein Leichnam. Wo steht denn der da drauf? Ja, der Floor ist Lava. Das ist der Punkt. Sein Leichnam wird in seine Heimat West Woodhay zurückgebracht und dort beigesetzt. Ein Freund schreibt später, er habe bei der Beerdigung erwartet, dass Horace aus dem Sarg springt und das alles nur ein weiterer Streich war. Und jetzt geht mir besonders das Herz auf, denn er hat meine Endfloske übernommen. Er hat dich gegrüßt, oder? Und auch wenn er schon gestorben ist, noch heute. Er hat frei interpretiert. Ja. Aber wer wird denn päpstlicher sein als der Papst? Du meistens. Also Jonas, du Wahnsinniger. Das hast du wirklich hervorragend gemacht. Es war königlich unterhalten. Wir haben sehr viel gelacht. Ich amüsierte mich auch prächtig. Ich hoffe, ich habe es nicht durch meine viel, ich weiß nicht, was heute mit mir los war, durch meine Leseschwäche versaut. Ach, alles gut. Aber ich möchte trotzdem noch einmal bitte alle anderen Hörern nicht ermutigen, sich so eine Arbeit zu machen. So ein Don't do this at home. Don't try this at home. Das, ja. Ich möchte nicht wissen, wie viel Zeit du da reingesteckt hast. Ja. Jetzt bräuchten wir noch einen Freiwilligen, der auf den. Ach so, nein, wir können noch nicht auf den Knopf drücken, denn ja. Wir haben noch das. Da, da, da. Ende Dankfest. Da, da, da. Und wir bedanken uns für die Spendenden der vergangenen 12 Monate bei Andreas, Anne, Benedikt, Benjamin, Bernhard, Christoph und Christoph, also Christoph K. und Christoph L., David, Dirk, Dominik, Margit, Gero, Harald, Henning G. und Henning S., Henning T., Irina, Jens, Jörg D., Jörg P., Jörg Juliane, K., Laura, Dominik, du nimmst es nicht ernst. Lena, Lukas, Marco P., Marco S., Maria A., Maria L., Mario, Markus, Monika, Miriam, Nathalie, Oliver, Paul, Peter, Sebastian, Sibylla, Thomas, Thorsten, Timo, Timothy, Tino, Tobias B., Tobias J., Tobias M., oh, den kenne ich ja, ich kenne sehr viele davon, Ulrike, Vanessa, ja, weil die Vera alle auf der Achterrasse sind. Victoria. Naja, nicht alle. Also tatsächlich auch nochmal der Reminder an alle, wer uns eine Spende gemacht hat, wer einen Dauerauftrag hat, wer uns mal eine Folge zukommen lassen, wer uns irgendwas Gutes getan hat, einen T-Shirt gekauft, der schaut auch mal auf die Achterrasse. Wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr spaßige Community, die wir da haben. Und da passieren immer mal wieder schöne Dinge. Ja, voll. Also irgendwie so diese Kommunikation, da geht mir manchmal schon ein bisschen das Herz auf. Neulich haben wir mal wieder gespielt. Stimmt. War auch sehr schön. Das stimmt. Ja. So ein Battle Royale war das so. Haben uns auch wenige überlebt, aber es also war der Jürgen stand dann ganz vorne mit so einer Knarre in der Hand, hat er dann so. Habt ihr gelesen, dass das jetzt echt in Korea zum Problem wird, dass das an Schulen irgendwie, dass die das irgendwie nachspielen und sich gegenseitig verprügeln und so? Ist auch in Deutschland wohl ein Ding, aber mal ganz ehrlich, ist also A, das eigentliche Problem ist, nicht diese Serie meiner Meinung nach, weil sondern, so krass ist die nicht. Dass die Menschen immer dümmer werden? Nee, sondern dass, also keine Ahnung, du lässt halt einfach keine Kinder eine Serie ab 16 gucken. Das ist eigentlich so, dass... Und erst recht keine koreanische. Ja, und zweitens... also vor allem, das ist ja neulich, ganz kurz muss ich unterbringen, ja, die Netflix lässt es nicht von der FSK ein, die machen das selber. Ah, ja. Also du musst, die FSK ist eine freiwillige Prüfung und das... Was sagt das F? Ja. Und das nein, das ist die freiwillige Selbstkontrolle auf anderer Seite, na, tatsächlich. Aber, also, weil gerade Squid Game, von dem wir es hier haben, hat halt, also das, wenn das geprüft würde, wäre das halt wahrscheinlich FSK 18. Glaubst du? Haben ganz viele jetzt schon irgendwie geschrieben so. Ja, das ist auch nicht ganz unblutig und so. Ja, aber es ist so überdreht alles wieder. Ich hätte jetzt echt eher auch auf eine 16 getippt. Aber man muss auch sagen, dass ganz viele Sachen, die früher ab 18 waren, heute alle ab 16 sind. Ja, es ist aber halt sind. Auch so auf eine gewisse Weise gewaltverherrlichend, so ein Stück weit. Ist es auch, ja. Also das spielt da ja auch mit rein. Okay. Es hat sich ja ein bisschen gewandelt, gerade auch bei Computerspielen, diese Einschätzungen von rein dargestellter Gewalt und ausgeführter auch das, wie sie kontextualisiert wird. Mhm. GoldenEye für den N64 ist nicht mehr länger indiziert. Stimmt, ja. Ein Klassiker meiner Kindheit. Das erkennst du auch auf einem modernen Fernseher gar nicht mehr wahrscheinlich so. Was da so. Wenn die Steuerung mit dem N64-Controller, das ist halt so gar nicht, wie man es denn später gewohnt war, mit den Call of Duties dieser Welt, sondern Ich meine nicht, dass ich noch Zeit zum Spielen hätte, aber ich bin sehr neugierig. Ich habe mir jetzt mal einen Stadia-Controller bestellt. Stevia. Bin neugierig, wie er schmeckt. Nein, wie sich der Controller fetzt sich hervorragend an. Ich bin nicht neugierig, wie sich der Controller anfasst, sondern wie das ganze Spielestreaming so funktioniert. Ob das cool ist. Für alle Nicht-Wissende in die Richtung ist es ein Dienst. Da sozusagen braucht man keinen mächtigen Rechner zu Hause, sondern man guckt im Endeffekt ein Video von einem Rechner, den man dann fernsteuert. Also das heißt, man spielt Computer, aber der Rechner ist vor allem in der Cloud. Die hauen gerade du brauchst den Chromecast dafür, darüber wird das dann gestreamt und die hauen das gerade zusammen mit dem Controller für 22€ raus, was irgendwie lächerlich, ist der Preis. Egal. Ach, ich wollte ich dir eh noch erzählen. Ich spiele mit meiner Tochter jetzt Overcooked oder Overcooked 2, glaube ich. Mhm. Das ist, glaube ich, der zweite Teil. Das ist ja fantastisch. Das ist wunderbar. So schön mit Kindern zu spielen. Ach, schön. Macht so viel Spaß. Cool. Das ist schön. Dann würde ich doch sagen, mach mir die Kiste zu. War eine schöne Nummer. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Auch wenn jetzt ein bisschen eine Pause einkehrt, bleibt uns wohl gewogen. Ah, das ist schneller vorbei, als ihr eben eure Cue lehren könnt. Oder vielleicht hört ihr das hier schon, wenn gar nicht mehr diese Pause ansteht, sondern im Nachgang und denkt euch, hä, das sind doch noch mehr Folgen da, ist doch alles gut. Bis denn. Tschüss. Und es gibt ja auch noch Boni. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich würde das mit dem Winterschlaf tatsächlich mal in der Achterrasse jetzt auch mal aufbringen, das Thema. Ja, gerne. Weil vielleicht können wir eine Höhle uns irgendwie für alle teilen. So. Oh ja. Das würde auch dann günstiger. Ja, sehr gute Idee. Zerknüllst du jetzt eigentlich auch fremdes Papier, Jürgen? Nee, der hat sie mir jetzt runtergeworfen, anstatt es zu zerreißen. Bin mir nicht ganz sicher, weil er hat einen frankierten Rückumschlag beigelegt, ob er das, ob er das wieder zurück haben will oder ja, das Papier oder die geilen Büroklammern oder seine vielleicht Visitenkarte. Ja. Vielleicht stecke ich einfach alles wieder mit rein. Ja. Oder du kannst sagen, das wurde jetzt durch dich berührt. Und aber es ist ein frankierter Rückumschlag. Habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Du hast nur Rückumschlag gesagt. Nein, ich habe gesagt, ein frankierter Rückumschlag. Ja, ein Glück, dass wir das hier aufgenommen haben. Ah. Hier, hörst du ja an. Und soll ich dir was sagen, was ich in der Aufnahme Unglaubliches sehe? Wir haben nicht nochmal, also ein bisschen was wird noch weggeschnitten, weil wir haben sozusagen vor dem Anfangen zu reden schon aufgenommen und eine kurze Pause in der Mitte, aber da steht noch nicht mal eine 3 in Stundenzahl. Das heißt, nach dem Schnitt sind wir eher so bei 2,5 lächerlich Stunden. Das sind ja ganz andere Dimensionen als sonst. Ne? Wahnsinn. Lächerlich. Aber es war dicht und schön und toll. Du bist ja, dicht also, und schön. Ich meine, muss ich jetzt auch sagen, ich habe diesen Text vorher natürlich gelesen, aber einen selbst formulierten Text. Ja, der ist immer flüssiger, weil man, du schreibst, wie den, du. Ja, und wenn ich halt auch den roten Faden und den Spannungsbogen genau im Kopf habe, ist es auch nochmal anders. Ey, Jürgen, jetzt entschuldige dich. Nein, das ist nur jetzt, ich will jetzt nur nicht, dass plötzlich irgendwie alle Leute sich diese Arbeit machen und dann hinterher am Ende irgendwie enttäuscht sind oder so, wenn es dann nicht drankommt oder wenn dann nicht, also das war super. Es war sehr lustig, aber also würdest du dann vielleicht ich brauche ja auch noch was zu tun. Ja, wenn Leute dir helfen wollen, dann dich erst kontaktieren mit vielleicht Angeboten, anstatt einfach. Ja, ist natürlich auch cool, erst von Winterpause zu reden und wir brauchen Pause und dann zu sagen, nee, ich will es unbedingt, das ist vielleicht auch ein bisschen. Nein, aber einfach aber generell für die Zukunft. Ich bin ein komplizierter Mensch, was soll ich sagen? Ich bin Künstler. warum jetzt mit Schmäh? Weil es einfach immer schöner ist mit Schmäh. Das stimmt. Was für ein schönes Schlusswort. Jungs, wir müssen unbedingt mit dran denken, dass der Jürgen die Lakritze noch hat. Ja. Und ich muss noch deinen Corona-Test fotografieren. Das sind noch so viele To-Dos. Und wisst ihr, an was ich noch denken muss? An eins. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Oh. Jetzt warte mal, die 13 Sekunden auch noch. Das ist doch nach dem Schnitt dann. Ist doch egal. Ich will jetzt die 3-Stunden-Marke noch. Ich will die drei sehen. Das Spannende ist natürlich, dass ich noch überhaupt nicht weiß, wie lange es dann am Schluss sein wird. Aber jetzt sehen wir 3 Stunden. So, genau. Jetzt kann ich auch meinen Kopfhörer. So, tschüss. Und eine gute Zeit euch.